Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Habe ich mich doch tatsächlich bei meinen Notizen verschrieben. Ja, die Weltraumaffen sind ein Stream im Internet. Die Weltraumaffen gibt es schon sehr lange. Das war eine... Habe ich ChatGPT eingeladen? Nee, oder? Das war ein Foreshadowing für einen Beitrag, den wir bald haben werden. Ja, und wenn der Mammon noch kommt, sind wir sogar zu dritt. Bis dahin sind wir zu zweit. Deswegen wissen wir heute auch nicht, was... Ich könnte höchstens mal schnell googeln. Mobil ohne Autotag ist heute. Na, vielen Dank, Regierung. Der Mobil ohne Autotag wurde von Christen 1981 in der DDR ins Leben gerufen. Na, danke. Das sagen vielleicht die Larve, aus der die deutsche Umwelthilfe geschlüpft ist. Später. Ich glaube, der Mammon ist da. Aber man hört ihn noch nicht. Ja, ganz kleinen Moment noch. Jetzt hört man einmal mit Profis, okay. Um das auch mal wieder zu sagen. Ja, okay, ich fange schon mal an hier. Diese Woche ist ja, gab es, also für die Aiwanger Recherche, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist so wild, für die Aiwanger Recherche, die sogenannte, von der SZ. Also, dass man einen uralten Brief aus der Schulzeit eines Politikers, der dem Rentenalter entgegengeht, ausgegraben hat und dann behauptet hat, aufgrund dieses Briefes würde das Vierte Reich ausbrechen demnächst. Ihr erinnert euch sicher. Genau, und dafür wurden sie jetzt mit dem Sternpreis irgendwie ausgezeichnet. Und in der Jury saß diese Dame hier von Korrektiv. Also, ja. Und sie sagt, Vorschlag, alle Journalisten, die sich hier gerade über die Aiwanger Recherche der SZ und deren Auszeichnung mit dem Stern.de-Preis von G.P. Schmitz empören, machen erst mal selbst eine investigative Recherche und dann reden wir weiter. Es ist was, nicht die Frage, ja, bei der SZ da in Ungnade gefallen ist wegen so schlechter Recherche oder Plagiaten, was war es nochmal? Ja, aber die ist ja inzwischen entlastet worden. Du meinst die Frau Förderl-Schmidt? Achso. Ja. Nee, diese Dame hier ist ganz jemand anders, der auch mit einer investigativen Recherche von sich hat reden lassen, machen. Ja, das ist die Frau Dovideit von Korrektiv. Von Korrektiv, ja, habe ich das auch gesagt. Ist halt lustig, ne? Die eine linke Dreckschleuder sitzt in der Jury, die einer anderen linken Dreckschleuder einen Preis verleiht dafür, dass sie mit linken Dreck geschleudert hat und macht hinterher noch, rennt sie noch hier rum als Verteidigung und hält den Schild hoch. Also von Deportation haben wir nicht gesprochen. Ja, genau, die war das. Ja. Und der Fleischhauer sagt dazu, und dann reden wir weiter. Ein Kollege sagte, dass er es kaum fassen könne, wie eine Jury mit einem Preis wirklich alle Vorurteile gegen unsere Branche bestätigen würde. Dieser Tweet eines Jurymitglieds zeigt die ganze herablassende Arroganz, auf der die Preisvergabe beruht. Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Der ist schon so ein bisschen wie einer von den Readers are dead Artikeln. Also so, was kümmert uns denn das Publikum, ob wir das belogen haben oder nicht? Oder ob wir uns Sachen aus dem Arsch gezogen haben oder nicht? Seht ihr, wir verleihen uns trotzdem Preise. Haha. Und der Fleischhauer hat recht, das macht die Medien insgesamt nicht glaubwürdiger, was mir für die Journalisten leid tut, die halt wirklich noch Arbeit machen. Sich wie Korrektiv oder die SZ. Ja, die sind schwer mit Agenda unterwegs. Was man dann vielleicht bei der Geschichte mit der einfachen Sprache hinterfragen kann. Aber vielleicht findet da auch noch einer Dreh, da eine Agenda reinzustricken. Wie auch immer, möchte die Tagesschau jetzt den Menschen entgegenkommen, die irgendwie nicht so gut der deutschen Sprache mächtig sind. Ob man dann noch sinnvoll Nachrichten vermitteln kann, ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Ich habe den Eindruck, dass das nicht so gut geht. Was man aber merkt, ist eben, dass sie immer alles mit Nebensätzen erklären, von denen sie fest überzeugt sind. Ne? In den Nachrichten hier in einfacher Sprache heißt es dann irgendwie, ja, kann man sich ja mal angucken, heißt es dann irgendwie, das Militär, die Bundeswehr ist das Militär von Deutschland oder so, und das Militär ist dafür da, dass wenn wir angegriffen werden, wir uns verteidigen können oder so. Also solche Framings kommen ja da eben auch mit. Ja, und das ist natürlich bei den erwachsenen Nachrichten, sag ich mal so, auch so. Gott, wenn ich sowas nur lese da. Die Leute von der Tagesschau sagen, die neue Sendung ist wichtig. Alle Menschen sollen nämlich Nachrichten haben. Dann können alle Menschen mitreden. Ja, ich habe irgendwo auf Twitter einen Satz gelesen dazu, ich weiß leider nicht mehr von wem. Der lautete, du kannst einfache Sprache nicht ohne Narrativ machen. Und das glaube ich halt auch. Mhm. Also, dass du musst das mit Narrativ aufladen. Du musst zum Beispiel sagen, der Putin ist böse, böse. Und grundsätzlich stimmt das. Der hat einen Angriffskrieg begonnen. Aber wie halt viele Dinge ist das vielschichtiger. Und es gibt einen Haufen Dinge, die da reinspielen. Und das kannst du halt in einfacher Sprache nicht. Das heißt, dass du hier im Endeffekt eine Sendung mit der Maus Propagandasender hast. Ja, ich frage mich vor allem, wenn die jetzt meinetwegen das so framen, dass der Putin böse ist, was haben sie denn davon? Beziehungsweise dann begreifen die Leute doch auch trotzdem nicht, was die Geschichte dahinter ist. Ja, was sagst du eben? Ist ja auch viel schichtiger das Ganze. Die eigentliche Story dahinter ist dann trotzdem schwer zu vermitteln oder eben überhaupt nicht zu vermitteln und schon gar nicht die Konflikte, die dabei irgendwie eine Rolle spielen. Oder die verschiedenen Interessenslagen. Man geht lediglich sicher, dass das irgendwie verstanden wird, dass Putin böse ist. Ne? Ja, aber im schlimmsten Fall hast du halt eine ganze, sie sagen ja, bis zu 17 Millionen Menschen in Deutschland brauchen diese Sendung, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nicht so viel, aber gut. Dann hast du 17 Millionen Menschen, die anhand von extrem gefärbter Information ihre Entscheidungen treffen. Also das ist so ein bisschen wie, ja, nee, ich mache den Vergleich lieber nicht. Ja, Entscheidungen treffen, ja, vielleicht auch. Ne? Im Endeffekt, wenn sie dann auf diesen Nachrichten basierend irgendwelche Wahlentscheidungen treffen oder so, Wahlrecht wird einem so schnell nicht entzogen, soweit ich weiß, in Deutschland. Nee, jeder darf wählen. Und wenn ja, ich meine, ich glaube halt auch, dass die Schicht, die diese Sendung braucht, in Anführungszeichen, ich mache hier Airquotes, ihr seht es nicht, die interessieren sich nicht so sehr für Nachrichten. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Oder interessieren sich vielleicht für andere Nachrichten? Oder, ja, was der Fußballverein, ob der gewonnen hat und solche Sachen, glaube ich, eher. Weißt du? Ja. Bei Marcel hört man ein Piepen im Hintergrund. Ach du Scheiße. Was? Ein Piepen im Hintergrund. Ja, wie so einen komischen Alarm habe ich eben auch schon gehört. Ich dachte schon, es wäre bei mir, aber dann habe ich die Kopfhörer abgesetzt. Das ist nicht bei mir. Ich gucke mal gerade. Ich habe es nicht bei mir. Ja, aber auf jeden Fall steht hier auch dieser Text drin. Und die Tagesschau gibt es schon sehr lange. Ja. Ich eben schon. Die Tagesschau ist eigentlich genau wie bei Nachrichten. Die Tagesschau läuft im ersten deutschen Fernsehen und die Tagesschau gibt es schon sehr lange. Ich habe noch nichts gehört. Entschuldigung. Ja, wie beim Holocaust viele Menschen umgekommen sind in einfacher Sprache. Ne? Das ist auch so ein bisschen, Wie willst du solche Geschehnisse oder wie willst du den Israel-Krieg oder ähnliches, wie willst du das in Worte fassen? Die machen das, die schaffen das. Die schaffen das. Aber so, ob die Leute das dann noch verstehen, ist was anderes. Ne? Das einzig Gute ist ja, dass die normale Tagesschau noch nicht so vollkommen in dieser Sprache läuft. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat. Ja, es wird irgendwann schon mal umgeswitcht dann. Viele Menschen finden Lernen nämlich schwer. Viele Menschen sprechen nicht so viel Deutsch. Ja. Und viele Menschen hören nicht gut. Deutsches Sprech, schweres Sprech. Die neue Sendung ist für alle. Ich sage nur Fickstern. Ein schweres Wort. Die neue Sendung ist für alle, also auch für mich, weil ich brauche die gar nicht. Kann ich die abbestellen irgendwie? Kann ich dann weniger zahlen? Die Nachrichtenseiten, der Warwick hat hier nochmal bei dieser Lipbot grünen Stiftung Bei grünen nahen Stiftungen so ein bisschen nachgeforscht, wie das mit der Finanzierung und der Förderung durch den Staat ist. Und dabei herausgefunden, dass das alles ganz schön, ja, so kumpelhaft unter der Hand zum größten Teil lief. Also, dass sie irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt haben und dann haben sie dann gesagt, ja, könnt ihr nachreichen. Oder dass sie bestimmte Themen dann nicht adressiert haben, die sie adressieren sollten. Und dann haben sie gesagt, ja, könnt ihr da auch nachreichen oder das müssen wir dann nächstes Mal nochmal abrechnen und so weiter. Also, so auf die easy Tour, als wenn man da sich sehr gut, sehr privat irgendwie zu kennen scheint. Ja, aber leider hat das auch keine größeren, ja, Folgen jetzt nach sich gezogen. Vielleicht noch irgendwas Rechtliches, dass das nicht mehr so einfach geht in nächster Zeit. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Aber dass diese komischen Beck da und ihr Macker sich mit diesem Bullshit so dick machen, das finde ich auch eine Unverschämtheit. Ich habe heute mal ein bisschen gegoogelt noch nach der Lipmod. Die veröffentlichen ja wohl auch scheinbar sehr viele eigene Nachrichten. Deswegen ist das praktisch hier, dieses Ding, der Artikel hier ist ziemlich untergegangen. Ja, Ja, so ist das. es gab ja dieses Gegneranalyse-Ding und Zum dafür Beispiel. haben sie ja Geld bekommen. Und das auf dieser Gegneranalyse, da wurden diese Nachdenkseiten ja explizit genannt. Deswegen haben die da ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit Ja. dem. Das Und muss man ruhig machen, ne? ja, also, aber soweit ich das verstanden habe, ist nicht klar, wie es dazu gekommen ist, dass jetzt dieser Shift da irgendwie kam von, ja, ihr müsst, die eine Abteilung hat irgendwie gesagt, ihr erfüllt dies nicht, ihr erfüllt das nicht und das ist alles zu kurzfristig und so weiter. Und dann wurde das einfach wegignoriert und es hieß quasi, Genau. ja, bitte, hier ist euer Geld. Und also, Ja, dass ja. es ein Freundschaftsdienst war oder so, das ist natürlich nicht geklärt, das ist richtig. Ne? Das ist nur ein bisschen alles, ja, oberflächlich gelaufen, so, ne? Wie gesagt, schlecht geprüft und sowas. Ne? So ähnlich, wie es ja auch vielleicht mit diesen CO2-Projekten gelaufen ist. Da Und kommen wir da gibt später es noch vielleicht noch zu. interessante Sachen, dass sie so viel Geld für Facebook-Werbung ausgegeben haben, um sich bekannt zu machen. Also es ist ja auch schön, Steuergeld halt für Facebook-Werbung ausgeben. Das ist ja auch richtig sinnvoll. Ja, wir machen irgendwas, Demokratie leben, erstmal Facebook Geld geben, damit die Leute davon erfahren, von dem, was wir tun wollen. Ja, super. Ja, nur zum Kopfschütteln, ne? Ja. Ja, Lesetipp auch, ne? Das ist ein ganz schön langer Artikel mit ein paar Nachweisen dabei und so, fand ich ganz gut. Deswegen. Demokratie leben sollte beendet und ersatzlos gestrichen werden. Ja, und apropos Leute, wo sich unsere mediale Öffentlichkeit wieder davor schmeißt und die zu Superhelden stilisiert. Es gibt hier weiteren Beef zwischen dem Tobias Huch und der Shoyoka. Diesmal hat sie wohl irgendwelche hier Privatnachrichten, die er mit irgendwem ausgetauscht hat, der wohl ein Bekannter von dieser Shoyoka ist, irgendwie öffentlich gemacht, aber in einer Art und Weise, dass sich dann ein falsches Bild daraus ergeben hat. Und beim Tobias Huch kann man sich jetzt auch das komplette Ding anhören, quasi mit Kontext. Und ja, er sagt ja, ich frage mich, warum Twitch.de endlich die umstrittene Streamerin Shoyoka und Teil ihres hetzenden Mod-Teams von der Plattform ausschließt. Statt angekündigten Gaming-Content wird gehetzt, geframed, Lügen werden erzählt und der aufgehetzte Mob stört andere Streamer. Vor 4.500 Zuschauern kommen Beleidigungen, psychologische und psychiatrische Ferndiagnosen und übelster Dreck. Diese Person kann mich einfach nicht in Ruhe lassen. Das heißt nur für Klicks und Reichweite, Gaming-Content 900 Zuschauer, Hass und Hetze 4.500 Zuschauer. Ja, Tja, wer hätte ich kann das die Enttäuschung gedacht? verstehen, aber so ist der Mensch, ne? Immer dann, wo Action ist. Ja, aber gut, ich habe ein Video von KuchenTV mir zu dem Ding angeguckt, weil auf den geht es ja eigentlich immer los. Und das war auch richtig, weil da habe ich dann ein paar Ausschnitte gesehen, wo ich auch dachte, uff, Mädchen, uff, uff. Sowas würde ich einfach nicht behaupten an deiner Stelle, weil dafür kriegst du von den klagefreudigen Leuten wie dem Kuchen und Huch und so gerade wieder eine. Dieser KuchenTV hat dann gesagt, irgendwie, er würde Leute unterstützen, kleine Twitter-Accounts, die von ihr gestrikt werden, wegen Ausschnitten. Ja, also wenn du auf Twitter einen Kommentar machst, hier, guck mal, Shoyoka hat Unsinn geredet und packst ein kleines Video dazu, lässt sie das gerne mal wegstriken. Und dann hat er gesagt, den Leuten würde er Unterstützung anbieten und sie hat daraus gemacht, irgendwie, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, Er unterstützt Rechtsradikale und Nazis, die mich fertig machen wollen. Also die hat da draus ein Riesending gemacht. Mit, ja, ich verstehe schon, sie möchte halt diese Zoe Quinn-Schiene fahren und möchte halt das Opfer sein und überall sind Nazis und so. Aber dabei, also sie ist mit Verlaub gesagt nicht schlau genug, um sowas zu machen. Weil sie halt solche Riesendinger aufbläst, aus denen jeder Anwalt sofort die Luft lässt. Also, es tut mir leid, aber eigentlich sollte die eher nicht streamen, glaube ich, ohne Aufsicht. Ja, das wird der Herr Huch, glaube ich, auch erreichen. Also habe ich den Eindruck. Aber Und gut. ich meine damit wirklich wohlmeinende Aufsicht von irgendwem, ja, wegen mir irgendwelchen Kumpels oder Kumpelinnen oder was auch immer, die ab und zu sagen, hier, pst, ey, pst, so von Ja, aus da dem meinen die Off Leute ja auch, so dass winken und so die ist sagen, halt hier, in, nee. die ist in der Berliner Bubble, die hat keine Kumpels. Ja, das ist wohl so. Das Und bei den Leuten, mit denen sie da vorher irgendwie rumgehangen ist, zu Freiraum-Reh und so, die auf sämtlichen Tagungen irgendwie Vorträge halten darf und so ein Zeug. Bei denen ist wohl auch in Ungnade schon gefallen. ist, wenn man in so einem Hyänenrudel ist, dass man wird halt weggebissen, ne? Wenn man nicht mehr Ja, passt. eben. Und ich meine, du siehst ja, wie die mit diesen Leuten umgehen, die sie nicht leiden können. Und mit den Leuten, die sie leiden, also die in ihrem Umfeld sind, werden sie ja früher oder später auch irgendwo anecken. Das war bei den Beispielen aus Amerika hier mit Zoe Quinn und so ja auch so. Die haben sich da ja Für auch eigentlich nicht Yoga leiden können. in einfacher Sprache, sagt der Psycho Dad. Ich habe das Gefühl, das ist die ganze Zeit einfache Sprache. Ich will mit solchem Schmutzcontent nichts zu tun haben, sagt er. Das ist dieser Aktivismus halt, ne? Da gibt es alle möglichen Leute, die erzählen dir halt so, du musst es den Nazis richtig geben. Und die glauben ja halt auch alle, dass die alle unter einer Decke stecken, ne? Also der Huch und die ganzen Leute, das Also. ist ja auch so ein Also ich habe Ding. ja den Eindruck, dass das mit dem Aktivismus mal war und dass das jetzt eher so, ja, von Macht gemacht wird, was funktioniert, was Aufmerksamkeit bringt. Ja. Die hat das so perfektioniert mit diesem Beef. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, aber im Endeffekt wird sie da nicht gut rauskommen aus der ganzen Nummer. Also da wird auf Naja, der Habenseite 400.000 nicht viel Zuschauer. sein. Ja, das wird aber nicht reichen, also wenn es richtig Geld kostet. Das ist natürlich richtig. Ja, Ich und hatte da nur so gibt ein es bisschen den Eindruck, jedenfalls. dass der Kuchen, der hat zwar das Gerichtsverfahren gewonnen gegen sie, aber irgendwie war er so ein bisschen von der Bildfläche weg. Kann sein, dass das nur mein Eindruck war, kann sein, dass es das ein bisschen Shadowbanning war. Also, das bringt vielleicht auch nichts auf der Plattform, wenn man da rumklagt. Weißt du? Vielleicht ist das auch Ja, und er schon schreibt hier noch einen kontraproduktiv. Mail-Aufruf auf dem Discord-Server durch Shoyoka und dadurch entstandene Hate-Raid, kein Verstoß gegen die TOS. Und das ist ja auch mal so nett, ne, mit diesen ganzen Aufforderungen. Das sind ja auch so Sachen, die ja angeblich immer diese ganzen bösen Gamergitter und so machen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das machen Und diese nur, weil die anderen das ja auch Antifeministen und machen, ne? so Die anderen haben ja angefangen damit, angeblich und so. sind ihre Beleidigungen und ekelhaften Unterstellungen, der absurde Vorwurf, ich wolle sie in den Suizid treiben, keinen Grund einzugreifen. Sie und ihre toxischen Anhänger stören nachhaltig meine Streams. Da ich im Recht bin und mich gegen diese Hetzkampagne verteidige, will man die Kampagne erweitern und Twitch unter Druck setzen. So jemand ist Twitch-Partner. Ich will mit dem Schmutzcontent nichts zu tun haben, ja. Aber Der solche E-Tacker Menschen. sagte im Chat, ich verstehe die Wichtigkeit dieses Themas nicht. Dann können wir kurz dazu sagen, dass wir halt zusammengefunden haben wegen genau solchen Leuten, wegen genau Genau. solchen Leuten, die diese Spiele spielen, um ihren Kulturkampf durchzusetzen. Bei uns war das Medium auch das Computerspiel. Dieses Jahr jährt sich das jetzt zum 10. Mal mit Gamergate. Und wir sehen halt immer wieder, wie dieses immer gleiche Drehbuch immer wieder ausgepackt wird von immer gleichen, ähnlichen Leuten. Und das bringt mich dazu, eine Empfehlung auszusprechen. Für eine Doku, die ich diese Woche gesehen habe, habe ich den Kollegen auch schon gesagt, dass ich die sehr gut fand. Die heißt The Woke Feminist Grifter That Started Gamergate auf dem Channel The Outsider auf YouTube. Hört sich sehr clickbaity an, der Titel ist aber ein 2 Stunden 48 langer Blick in die Psyche von Menschen, die halt das Opfer spielen und darüber, wie die wirklich sind, wenn man Ja, mal wollte ich gerade sagen, guckt. das ist doch hier, die Shuyoka ist doch kein Selbstmordkandidat. Selbstmordkandidaten irgendwie sind depressiv, sitzen zu Hause und Irgendwie Ja, da würde ich jetzt irgendwie nicht Kontakt von drüber. 5000 Leuten. Also, ja, ich finde das auch eine Art von, ja, also Missbrauch praktisch dieses Vorwurfs, ne? Ja, gut, aber das ist ja genau der Punkt. Seit 10 Jahren sehen wir, wie diese Vorwürfe Genau. missbraucht werden von Ja, den wenn die immer das gleichen umdrehen, Persönlichkeitstypen. wenn die das umdrehen würden, dann würden sie das alle feiern. Also diese Natürlich. Leute aus ihrer Blase da, wenn Ja. die jetzt irgendwie jemanden dazu kriegen würden von den vermeintlichen Feinden, dann würden sie sich abfeiern darüber, wie toll sie doch sind. Ja, und was mir in der Doku wirklich gut gefallen hat, ist, dass der Typ alles recherchiert und auch so objektiv, wie er es kann, darstellt, sage ich mal. Man merkt eindeutig, dass seine Sympathien nicht auf Seiten der Anti-Gamergater liegen, aber er stellt die richtigen Fragen, um die Indizien, die er gesammelt hat, halt auch korrekt darzustellen und nicht zu sagen, guck mal, hier, das ist ein Beweis, sondern zu sagen, ja, also hier deutet schon einiges darauf hin, aber man weiß es natürlich nicht endgültig. Und das ist, finde ich, schon viel wert bei einem YouTube-Video zu so einem Thema. The woke feminist grifter that started Gamergate. Ja, The Victim Blaming of Nigel Farage. Habe ich mitgebracht, weil ich das so, ja, das erinnerte mich halt schwer an Sturzenberger. Wir sehen halt, dass in vielen sogenannten demokratischen Ländern des Westens im Moment die gleiche Show abläuft, wenn jemand halt nicht die Linie der Globalisierungsfreunde oder wie auch immer man das nennen will. Oh, jetzt bin ich eigentlich schon wieder für den Fall für den Verfassungsschutz, ne? Obwohl ich überhaupt keine Assoziation mit irgendeiner Glaubensgemeinschaft hatte, sondern ich meine die Leute, die an der Globalisierung profitieren, ne? Die meine ich, dass alles, was nicht diese Linie läuft, halt massiv unter Druck geraten kann, ohne dass es irgendjemanden schert. Das haben wir ja hier gesehen bei den ganzen Angriffen vor der Europawahl auf AfD-Politiker, die lange nicht so wichtig waren, wie die genauso beschissenen Angriffe auf Politiker anderer Parteien. Und wir haben jetzt hier Nigel Farage, der mit Gegenständen und Eiern beworfen worden ist, wohl ziemlich übel. Und wir haben halt englische Politiker, die genau diese Dinge sagen, die wir auch hier gehört haben, über Herrn Stürzenberger zum Beispiel, haben wir des Öfteren gehört, dass er das ja auch ein bisschen selbst schuld ist. Ne? Man muss sich ja nicht hinstellen und den Islam hassen. Ne? Man könnte ja auch genauso gut irgendwie eine queere Lesung für Kinder organisieren, irgendwas Schönes. Nein, der Herr Stürzenberger hat den armen Polizisten in Gefahr gebracht, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ja, und dann sagt natürlich hier auch einer von der BBC, ein Kommentator, früherer Labour-Bürgermeister von Bristol, sagt, naja, wir können ja nicht so tun, ne, als ob er nicht eine Kultur des Hasses, des Zorns und des Otherings gefördert hätte. Und das manifestiert sich nun mal in einer aggressiven Art der Politik, nicht? Also dieses Runterspielen, dieses Super, er hat es ja eigentlich. Also nun, man muss ja kein rechter Nazi sein, dann wird man auch nicht verhauen. Es ist doch ganz einfach. Also dieses von oben runter, dieses Verlogene. So, es geht überhaupt nicht darum, Gewalt gegen Politiker zu ächten. Es geht darum, die Gewalt gegen Politiker zu ächten, die schön immer der Linie nachlaufen. Ne? Alle anderen Politiker sind im Endeffekt sowas wie vogelfrei. Ja, und wenn wir darüber sprechen, über die Kultur und den Frame, den den Menschen wie Farage irgendwie geformt haben, und das hilft halt nicht dem friedlichen Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Also alles so ein bisschen ist das selber schuld. Also Farage hatte einen zu kurzen Rock an. Als er rausgegangen ist, hat, können wir die Vergewaltigung, das ist nun mal ihm zuzuschreiben. Genau dieses Argument, nur von den Leuten, die sofort ausrasten würden, wenn jemand einer Frau unterstellen würde, sie hätte einen zu kurzen Rock angehabt. Nicht, dass ich das tun möchte, aber es ist nun mal dasselbe. Wenn ich einem Politiker unterstelle, einfach durch seine Existenz und das Äußern seiner politischen Ansichten Gewalt praktisch verdient zu haben, dann können wir Demokratie auch einsargen lassen. Dann brauchen wir die auch nicht mehr zu schützen oder zu leben oder zu fördern. Weil dann können wir nämlich aufhören, dann haben wir keine mehr. Ja. Ja, stimmt. Und der Schinski sagt ja, und Worte sind Gewalt, ne? Worte sind Gewalt gegen diese Politiker. Wenn ich was Böses über Frau Baerbock sage, ist das Gewalt. Aber nun ja, der Stürzenberger, der verarscht. Die haben es herausgefordert. Ja, was ja auch Gewalt ist, ist teilweise, was die Antifa macht. Trotzdem ist hier so eine Frau aus Italien, meine ich, ins EU-Parlament gewählt worden und entgeht damit wohl einer Haftstrafe, die sie bekommen hat wegen antifaschistischer Gewaltaktionen. Ob ich den Artikel. Ja, das an sich ist schon das Wesentliche sozusagen. Sie hat jetzt Immunität, genießt jetzt Immunität und ist dann deswegen wohl erstmal von dieser Strafe jetzt erstmal abgesehen. Keine Ahnung, ob das danach dann nochmal aufgenommen wird oder ob man vielleicht irgendwann die Immunität mal aufhebt oder so. Wie bei anderen Leuten, bei denen das schon wegen Gerüchten passiert, Büstron oder so zum Beispiel, ne? Haben sie auch die Immunität aufgehoben. Und hier wird offensichtlich geschützt so ein bisschen. Die Meloni hat sich dafür eingesetzt, dass sie ins Parlament kommt. Und noch jemand, noch eine Frau, glaube ich. Ja, und so klüngeln die da zusammen, ne? Wenn das Kriminelle im Parlament sitzen. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann das denn überhaupt sein, dass wenn ich wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verdacht schwerer Körperverletzung. Das ist keine Vereinigung, Antifa ist ja keine Vereinigung. Das ist ja nur Antifa. Die Hammerbande ist meiner Meinung nach eine kriminelle Vereinigung. Da kann man, aber wie kann denn das sein, dass jemand, der wegen einer Gewalttat vor Gericht steht, in ein Parlament gewählt werden kann und dann für eine Gewalttat, die er als nicht immuner Staatsbürger getan hat, auf einmal Immunität. Was ist das für eine Partei, die so jemanden aufstellt? Die Wichtigkeit der repräsentativen Aufgabe geht einfach vor, das musst du verstehen. Ne? So ein Straftäter ist ja was Allgemeines, was Gemeines, was Normales. Ne? Aber wenn man so ein Parlamentarier, die findest du nicht an jeder Ecke. Ja, das so. Ist Ronny. Was weiß ich, ey, ich fass den natürlich. Ja, dem hätte ich ja auch gedacht. Mordanklagen und stand wegen Menschenhandel vor Gericht. Aber jetzt ist er im Europäischen Parlament, oder was? Ja, super. Außerdem hätte ich ja gedacht, dass diese Immunität eigentlich sich auf die Ermittlungen und so eigentlich erstreckt. Also du kannst halt nicht ermitteln einfach gegen eine Person, die da irgendwie so ein Mandat inne hat und der Sinn und Zweck dahinter ist, soweit ich weiß, dass halt nicht ständig aus irgendwelchen politischen Gründen irgendwelche Ermittlungen aufgenommen werden, sondern es wird halt beschlossen, dass diese Immunität dann halt aufgehoben wird und dann werden diese Ermittlungen aufgenommen. Und deswegen ist das auch in Verdachtsfällen immer, eigentlich kenne ich nur so, aber dass das auch für Verurteilungen dann gilt. Dass das andersrum auch geht, das wusste ich ja noch nicht. Ja, genau. Ja, und auch was wieder für eine verkommene Nummer von der Linken. So jemanden, um ihn zu schützen, aufzustellen, ist Missbrauch der Demokratie. Das zerstört, das ist Säure, die du ans Fundament der Demokratie gießt. Sonst nichts. Aber euch ist Demokratie eh nur euer Minarett. Ich bin schon Ungarn, okay. Okay, wahrscheinlich ist die noch nicht verurteilt dann, weil hier steht, bei einer Verurteilung drohen, ja. Oh, solange sie nicht verurteilt ist. Ja, dann macht das ja auch Sinn mit der Immunität. Ist auch immer noch die Frage, ob Ungarn sich halt dem Antrag des Anwalts beugt. Ne? Also, oder ob die halt sagen, nö, im Fall von einem Laufenden machen wir das nicht oder so. Mal gucken. Ich meine, Ungarn hat ja im Moment eh nichts zu verlieren. Ich würde die nicht hergeben. Die hat immer in einen meiner Staatsbürger krankenhausreif geschlagen mit absolut kaltblütiger Brutalität wahrscheinlich. Also, mutmaßlich. Achso, ist sie praktisch in Urhaft gewesen oder was? Und jetzt haben die Italiener so lange rumgeweint, bis sie in Hausarrest durften. Weil man kann hatten wir doch auch Artikel, man kann doch auch den deutschen Hammerbande-Leuten die schwere Haft in Ungarn nicht zumuten. Gib mir meinen Sohn zurück. Mhm. Hätte dein Sohn halt keine Leute mit dem Hammer niederschlagen sollen. Ja, die Haft ist auch in Spanien schon nicht ohne oder so. Sonst soll dahin gehen. ja, hier in Frankreich geht es auf jeden Fall auch ab. Bei den Konservativen haben sie irgendwie den Chef rausgeschmissen, einen Herrn Ciotti, und haben das jetzt aber wieder aufgehoben. Der Rauswurf wurde von einem Gericht dann eben aufgehoben. Er hatte ein Wahlbündnis seiner Partei mit dem wie heißt das nochmal, so und so national, ne, der Marine Le Pen angeboten und damit Empörung ausgelöst. Ja. Und dann wollten sie ihn rausschmeißen, aber so einfach geht es dann irgendwie auch nicht. In Frankreich auch momentan ziemliche Umbrüche. Ich habe den Artikel ehrlich gesagt nur überflogen, aber ja, das Problem ist, es ist schon länger her. Das Problem ist, dass mit der Parlamentsauflösung durch Macron nur ganz kurze Zeit ist für die Parteien, um ihre Kandidaten vorzustellen. Und dieser Ciotti weiß halt, dass die Republikaner im Arsch sind, wenn sie halt weiter die sozusagen die Ampellinie fahren. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen uns nach rechts öffnen. Das ging wohl so weit, dass der sich sogar im Hauptquartier der Partei eingeschlossen hat, weil er von außen bedrängt worden ist. Also das hat alles mit diesem Zeitdruck zu tun, den der Macron durch seine Kurzschlussentscheidung ausgelöst hat. Bin mal gespannt, ob er was gewinnt bei dem Spiel oder ob am Ende irgendwie nur Nieten im Korb liegen für ihn und seine Partei und seinen Kurs. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass für ihn viel drin ist, aber okay. Schlechter kann es auch nicht werden, ne? Er ist ja schon ziemlich unbeliebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Franzosen machen sich lustig über ihn oder so. Letzte Tage gehört. Über ihn und seine Mutter. Jetzt hat das Medienmagazin einen Vorschlag, nämlich TikTok sollte in Deutschland verboten werden. Diese Forderung wird nun lauter. Ihr wird lauter, weil ihr Lautstärke schenkt, ne? Weil ihr dann Lautstärke gibt. Vor allem nach dem hohen AfD-Wahlergebnissen bei jungen Leuten. Damn! Vor allem deswegen, ja. Aber würde ein solches TikTok-Verbot überhaupt etwas bringen? Wie sinnvoll ist die Idee? Das sagen Expertinnen und Experten. Ach ja, ein TikTok-Verbot in Deutschland ist Blödsinn, sagt Internetforscher MC Kettemann gegenüber ZAP. MC Kettemann. Verfassungsrechtlich sei das nicht machbar. Vielmehr müssen junge Leute mit Sorgen und Wünschen zielgruppenorientiert abgeholt werden. Wird schon wieder zum Abholen aufgerufen. Das, ja, also dahinter sehe ich ja schon wieder, der Medienforscher sagt, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht dringend mehr Geld, um TikTok zu kapern, oder wie? Wir brauchen ein eigenes europäisches TikTok. So zuzuspammen, dass da nichts anderes mehr durchkommt. Kann man nicht einen Fork von Mastodon machen? Ich glaube, dass die Grundannahme schon ganz falsch ist hier, dass nur weil das von AfD überladen ist oder so, dass das immer noch nicht funktionieren würde, wenn nicht auch die Argumente besser wären. Ja, aber das ist für mich. Man macht das nicht einfach nur, mache da Propaganda und mache da ganz viel Propaganda. Dann hören die Leute jetzt ganz viel und dann glauben sie das und reden das nach, so läuft das einfach nicht. Das ist im Endeffekt auch der Zeitgeist. Und das ist doch auch wieder die Diskussion. Das ist, haben wir jedes Mal seit dem Buchdruck mit beweglichen Lettern haben wir diese Diskussion. Auf TikTok ist alles. Auf TikTok sind massenweise woke Spinner, Kulturmarxisten, linke Kommunisten, alles Mögliche. Jo. Und jetzt wollen wir das aber verbieten, weil auch die AfD da ist. Es ist, wie gesagt, es ist wie Buchdruck. Okay. Ist wie Buchdruck verbieten. Ich meine, ich bin Sie kein Freund. Sie wollen das ja nicht verbieten, Sie wollen es nur lauter machen. Ne? Ich bin kein Freund von TikTok, weil ich glaube, dass das die Gehirne der Leute grillt, diese maschinengewehrartige Darbietung von Content. Ja, weil ich sehe ja jetzt schon, dass Menschen sich nicht mehr länger als 2 Minuten konzentrieren können. Und wenn du damit aufwächst, gute Nacht. So. Also, schlicht mit dem Finger auf TikTok zu zeigen, verkennt tieferliegende gesellschaftliche Probleme. Diese Binsenweisheiten immer, ey. Das ist ein fucking Kalenderspruch. Dafür haben sie einen Experten von irgendwo eingeflogen, um ihn zu interviewen. Ja, aber als nächstes kommt erstmal von einer Verbotsforderung, hält auch HNX-Verbot. Was für ein toller Name von Amadeo Antonio Nichts. HNX-Verbot. Das ist übrigens die Dame mit der Periodengerechtigkeit. Oh nein. Die darf sich hier äußern. Kommt die aus von Hannover oder hat die Hannover Verbot? Nein. Keine Ahnung. Hakenkreuzverbot? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es auch nicht. Hat sie was gegen Halsnasen und X-Ärzte? Xenophobie. HNX ist ein Akronym für die Hochschule Niederrhein und X, also als Symbol für die zerklimmenden Treppenstufen, die das Gründungskonzept der HSNR ausmachen. Und sie hat da Hausverbot. Achso. Sie Ah, fordern ein das war. Verbot der Schule, keine Ahnung. Vielleicht haben sie exmatrikuliert, weil sie zu kommunistisch war und dann der Amadeo Antonio gesagt, ihr Die hattet retten Pech wir. bei Kommunismus. Das könnte auch ja ein neues Stock Exchange sein. Das war Warum will trotzdem. die denn den Vietnamesen den Kapitalismus verbieten? Jetzt geht's aber los, Ausgerechnet. kolonialistische Tante von Herrn Amadeo Antonio. Ja, und sie sagt uns, wer wegen des Erfolgs der AfD eine Plattform verbieten möchte, die als das Leitmedium der Jugend gilt, interessiert sich nicht für die Probleme junger Menschen, sondern entmündigt sie. Aber wie kann denn was ein Leitmedium sein, auf dem alles ist? Ich dachte, Leitmedium ist sowas wie ein Leitstrahl, an dem man entlang irgendwie, das ist für mich irgendwie ein Leitmedium, ein Leitmedium, Ist das das einfach Abwasserrohr, da auf schießt den. alles zusammen. Und leitet in die Kläranlage. Ich meine, ich erinnere nur an Emilia Fester und ihr Getanze. Das ist das Leitmedium oder was? Na, vielen Dank, in einfacher Sprache wenigstens. Ja, und dass TikTok überhaupt einen größeren Einfluss auf das Wahlverhalten der Jüngeren hatte, ist laut TikTok-Experte M. Bösch wissenschaftlich bisher nicht belegt. Wow, danke für die Aufklärung. Das hätte ich ja nie gedacht. Aber trotzdem ist die AfD gefährlich auf TikTok. Das ändert sich dadurch nicht, hoffe ich. Das Herausbilden von Wahlentscheidungen ist deutlich komplexer als das gelegentliche Durchscrollen von TikTok. Schlicht mit dem Finger auf TikTok zu zeigen, verkennt tiefgreifende gesellschaftliche Probleme. Niveau ist keine Handcreme. Er schlägt vor, erst einmal die Ergebnisse des förmlichen EU-Verfahrens gegen TikTok abzuwarten, das die Kommission im Februar eingeleitet hat. Bis dahin sollte man nicht mit Verbotsforderungen überbieten. Ja, Ja, aber wie ging kann es man da nicht sich auch da um überhaupt formale Dinge oder verbieten? so? Ich will Oder ist TikTok das... einmal verbieten, ich will TikTok viermal verbieten, ich will TikTok fünfmal Genau. verbieten. Ein warnendes Beispiel könnte auch Indien sein. Dort aber das TikTok-Verbot die Qualität des politischen Diskurses nicht gesteigert, meint MC Kettenmann. Ja, wie auch. Stattdessen hätten einfach andere Plattformen den Platz von TikTok übernommen. Tja, Ja. sowas aber auch. Irre, ne? Mastodon und Blue Sky nehme ich an. Was du Talk? Und Bluestock, Bluetock, Block. Ja, weiterer Fallout von Frau Ehmke. Haben wir letzte Woche, war es letzte Woche, drüber gesprochen. Und auch der Herr Fleischhauer hat den Ausschnitt gesehen, in dem Frau Ehmke gesagt hat, dass Pro und Contra einfach manchmal zu viel ist. Das hält sie nicht aus und die Gesellschaft auch nicht. Und dann muss man einfach sagen, nee, wir diskutieren nicht mit euch, ihr seid Schmuddelkinder. Der Fleischhauer, manchmal glaube ich ja, der hört uns, weil er sagt, es ist eine Art Kirchentag für Influencer, die Republika. Ja, Festival für digitale Gesellschaft. Und die typische Berede beginnt mit: Ich mache mir Sorgen, ich mache mir Sorgen um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und unsere Demokratie. Und so weiter und so fort. Was ich ganz lustig fand, warte mal hier genau. Emke unterbreitet den Zuhörern einen radikalen Vorschlag. Warum nicht einfach aufhören, mit Leuten zu reden, die ganz anderer Meinung sind als man selbst? So profan hat sie es natürlich nicht gesagt. Schließlich ist sie eine der höchst dekorierten Autoren Deutschlands. Wenn Emke spricht, schweben Engel durch den Raum. Und dann kommt halt diese ganze Geschichte mit Pro und Contra. Wir müssen es abschaffen. Das ist einfach Bullshit. Das ist eine Zerstörung von vernünftigem, rationalen, differenziertem Diskurs und der ganze Unsinn. Müsst es abschaffen, einfach abschaffen. Wer nach den Gründen für den Absturz von Rot-Grün bei der Europawahl am Sonntag sucht, der findet einen Grund auch hier. Was Emke als Selbstabschottungsprogramm entwirft, trifft erkennbar den Nerv eines mehrheitlich linken Publikums. Im Grunde handelt es sich um eine Kapitulation. Man verteidigt die Bastionen, in denen man sich wähnt, das Gorki-Theater, die Kammerspiele, das Schauspielhaus Dortmund, die Lektorate in den Verlagen, die Zeitungs- und Fernsehredaktionen, die Univerwaltungen und Museumsleitungen. Den Rest gibt man auf. Es ist zwar ständig davon die Rede, wie wichtig der Kampf gegen rechts sei. Kaum ein Satz war am Sonntag häufiger zu hören, aber in Wahrheit will man sich die Hände nicht schmutzig lassen. In den Nahkampf ziehen gegen Leute, die den Wählern einreden, wenn man nur weniger Ausländer ins Land ließe, würde sich alles zum Besseren wenden. Das überlässt man lieber den Stiernacken von der CDU, die man anschließend noch dafür beschimpft. Selbstverständlich nimmt man auch Abstand davon, den Feind auf der Bühne zu stellen. Stattdessen bringt man den nächsten szenischen Monolog gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit zur Aufführung. Ach, der Herr Fleischhauer hat echt gute Tage, also gefällt mir. Und besonders erfreut hat mich diese Anekdote. Ich kenne Caroline Ehmke noch aus meiner Zeit beim Spiegel in Berlin, wo wir Tür an Tür saßen. Unsere letzte Begegnung liegt etwas zurück. Wir waren zu einem Abendessen bei einem gemeinsamen Freund eingeladen, das dann leider unglücklich endete, was in dem Fall allerdings ausnahmsweise nicht an mir lag. Das Gespräch hatte sich zu später Stunde einem Vorgang in Schwäbisch Gmünd zugewandt, wo der Bürgermeister Asylsuchenden erlaubt hatte, Reisenden am Bahnhof für 1 Euro das Gepäck tragen zu lassen. Er hätte gerne mehr zugelassen, aber das hätte gegen die strengen Regeln des Ausländerrechts verstoßen. Wie man lesen konnte, hatten die Flüchtlinge das Angebot dennoch begeistert angenommen. Meine Frau, die sich aus politischen Fragen normalerweise heraushält, ließ erkennen, dass sie an dem Vorschlag nichts Verwerfliches finden konnte. Woraufhin sich ein kleiner Disput entzündete, der im Vorwurf endete, sie billige Sklavenarbeit. Wie ich später erfuhr, hatte die Sache dann noch ein Nachspiel. Einige Tage später erhielt der Gastgeber einen Anruf meiner geschätzten Kollegin. Wenn er weiter ihre Anwesenheit bei solchen Abendessen wünsche, solle er bitte dafür sorgen, dass Leute wie ich und meine Frau nicht mehr eingeladen würden. Worauf er sie in Kenntnis setzte, dass er dann leider künftig auf ihre Anwesenheit verzichten müsse. Ja, bei nächster Gelegenheit hat er den Fleischhauer das brühwarm erzählt, schön. Ja, aber was, wie ja. Geil ist das denn, ne? Also ja, das ist, weißt du, wie lange der schon nicht mehr beim Spiegel ist? Genau diese Denke, nur dass sie jetzt laut ausgesprochen haben, genau diese Denke, Pro und Contra, Diskurs, nicht auftauchen und so, finden wir hier im Kleinen. Hm? Es ist immer das Gleiche, wir sprechen nicht mit den Leuten, die nicht die Sachen bestätigen, die wir sagen. Ja, und es geht nur um Sklavenarbeit oder keine Sklavenarbeit in dem Fall. Ne? Genau. Weil das, was sie sich in ihrem Kopf irgendwie ausgedacht hat, was das irgendwie ist, das ist dann, ja, darum geht's dann. Ja. Nee, der meint auch sowas wie, als wenn das so schlimm wäre, dass die Schwurbler nicht eingeladen werden oder so. Dann dachte ich auch so, ja, ist auch nicht so schlimm, das kann man ja auch mal locker sehen, wenn man dann hinten sitzen muss im Bus oder so. Ne? Meine... Diese Parallelen, das sehen viele Leute schon mal nicht. Ich glaube, hieraus resultiert auch die enorme Aggressivität, die aus den Auftritten vieler linker Matadore spricht. Wer die besten Tage hinter sich hat, weil er fürchtet, dass er mehr zu verlieren als zu gewinnen hat, wird biestig. Irgendwann steht er am Fenster und herrscht alle an, die sich aus seiner Sicht daneben benehmen. Das ist wie bei dem Hausmeister, dessen ganze Energie dafür drauf geht, Fremde vom Rasen zu scheuchen und ansonsten über die Jugend von heute zu jammern. So gesehen wäre Caroline Emke dann die Else Kling der linken Rechthaber. Schon aus gesundheitlichen Gründen lautet daher mein Rat: Werdet nicht wie Caroline. Ja. Nun. Ich glaube, die mögen sich, die beiden. Hä? Der Jan und die Caroline, die werden noch Freunde, glaube ich. Ja. Abschaffen. Abschaffen. Ja, und ich will ja Ruhs Kolumne dieses Mal überschrieben mit: Ich bin mir sicher, Grüne und SPD leiden an gestörter Wahrnehmung. Und hier geht es um das Demokratieretten. Und also, dass ja die Grünen damit Wahlkampf gemacht haben und die SPD ja auch so in die Richtung. Und sie macht ja eigentlich eine interessante Observation, die, wo ich mich eigentlich wundere, dass das anderen Leuten nicht auch schon aufgefallen ist, weil also sie sagt quasi, dass dadurch, dass ja die CDU im Endeffekt da noch gegenüber der AfD jetzt die stärkste Partei ist, sind das ja eigentlich jetzt die Hauptdemokratieretter, wenn man diese Logik von denen, dass quasi weniger AfD ist gleich Demokratie gerettet, anwendet. Aber aus irgendwelchen Gründen sieht man das natürlich nicht wieder so. Und ja, die Lösung ist dann wahrscheinlich, und sie bringt ja auch einen DDR-Vergleich, wo man auch in den letzten Tagen quasi nur über die Feinde gesprochen hat, anstatt irgendwie selber was anzubieten, irgendwas hinzukriegen. Und ja, das ist ja im Endeffekt das Ding. Diese Demokratiedefinition ist halt eben die von Mao. Ne? Das ist dieses, unsere Partei, die vertritt den Willen des Volkes per Definition. Und was jetzt die Leute irgendwie meinen, was irgendwie hier geschehen sollte, das ist ja egal, weil wir wissen es ja eh besser. Denn wir vertreten ja den Willen des Volkes per Definition und dadurch, dass wir das tun, sind wir ja auch die Demokraten. Und alle, die uns keine Macht geben wollen oder die uns wegnehmen wollen, sind halt die Antidemokraten per Definition. Ja, auf irgendeine Weise reden sie sich immer ein, dass sie die Guten sind, ne? Ob das nun stimmt oder nicht. Und hier gibt es noch. Warum? Amorina, Mensch. Es tut mir ein bisschen leid. Hier gibt es noch einen Erklärungsversuch von einem grünen Mitglied einer gewissen Marina Entschuldigung. Weißband. Und dann hören wir doch mal, was sie zu sagen hat, oder? Go, go, go. Die streikt uns Hallo liebe sogar. Menschen, Marina hier mit einem kurzen Take zur Europawahl, weil ich die Argumente, die ich zu sagen hätte, noch nicht gehört habe. Entschuldigung, ich habe hier einen Hund. Ich möchte darüber sprechen, wie Jugendliche gewählt haben, weil mir die meisten Analysen zu kurz kommen. Erstens, Jugendliche haben viele Kleinstparteien gewählt und das ist nicht ungewöhnlich, das ist völlig normal. Jugendliche wählen viel themenorientierter. Sie gucken ganz genau, was sind die Programmpunkte jeder einzelnen Partei und orientieren sich nicht so sehr daran, aus welchem Milieu stamme ich oder welche Partei hat meine Familie immer gewählt. Ist das so? Das interessiert mich aber eigentlich auch nicht. Weiß nicht. Ja, jüngere Wähler sind wohl wechselhafter, ja. Ich hatte auch welche Partei haben meine Eltern immer gewählt. Also, das mag man ja vielleicht Ja. wissen, wenn die Eltern selber auch in der Partei irgendwie engagiert waren oder so. Naja, schon früher war das, glaube ich, noch klarer. Also, da waren ja auch also, was weiß ich, mein Großvater war Arzt, das war klar, dass der eher CDU war, zum Beispiel. Also, da war das noch, glaube ich, eher nach Klassen klar, wer was gewählt hat. Das ist ja dann praktisch mit dem Advent der Grünen ein bisschen auseinandergefallen. Aber vorher war das ja sehr klar. Vielleicht spielt sie darauf an, dass es gab früher so, für das ist eine SPD-Familie, das ist eine CDU-Familie. Ja, aber das finde ich aktuell ja eigentlich nicht mehr. Und auch die Programme. Nee, Also aktuell nicht mehr. klar, Das ist das ja mag jetzt ja auch. sein, dass sie sich in der Schule vielleicht noch eher die Wahlprogramme angucken, als jetzt der Otto Normalbürger das tut. Weil Wahlprogramme liest eigentlich kaum jemand. Na, also das ist mir schon lange aufgefallen, was in den Wahlprogrammen drin steht. Die Leute warten auf ihren Wahl-O-Maten und da gucken sie dann irgendwie, was die Leute meinen. Und aber dass die Leute sich irgendwie hinsetzen und sich die Wahlprogramme durchlesen, weil ich meine, es gibt ja auch so ein paar Parteien, zum Beispiel die CDU, die schreiben da ja eh nichts weiter rein, außer wir sind dafür, dass alles gut wird und nicht schlecht. Oder irgend so ein Kram. Also zumindest früher. Warum haben junge Leute so viel AfD gewählt? Wird jetzt rauf und runter gefragt. Erstens, Jugendliche haben überhaupt nicht mehr AfD gewählt als andere Altersgruppen. dass... Ich hatte das aber auch gesehen, dass irgendwie die Zuwächse bei den Jugendlichen sind nicht stärker als in anderen Altersgruppen. Ja, aber der Witz ist doch, den sie natürlich jetzt weglässt, weil er auf die Kosten ihrer Partei geht, ist doch, dass sie das Alter extra gesenkt haben auf 16. Ja, und sie auch davon ausgegangen, dass man mit 20 Sozialist sein muss, wenn man irgendwie hier in Herz eben, sie haben, darauf, ja, ja. Sie haben darauf spekuliert, dass das alles ganz super progressive Leute sind und sie zeigen können, guck mal, das ist unsere Zukunft, die haben uns gewählt, lalala. Und damit sind sie höllisch auf die Fresse gefallen. Dass Marina das jetzt hier versucht, irgendwie so, ja, die Zuwächse sind ja gleich wie bei den anderen, darum ging es aber gar nicht. Ihr habt gedacht, ihr könnt hier ein Druckmittel rausholen, indem ihr gehofft habt, dass die euch alle wählen oder geglaubt habt in eurer Verblendung, dass die euch mehrheitlich wählen und dass ihr darauf zeigen könnt und sagen könnt, das ist die Zukunft, das ist die wichtige Demokratie und die wählen alle uns. Und das versucht ihr jetzt so ein bisschen wegzubiegen. Das ist verständlich, aber funktioniert nicht. Das ist also relativ gleich verteilt. Aber der Grund, warum überhaupt so viele Menschen AfD wählen, ist nicht aus Protest. Ja, das ist ein Märchen, das wir uns seit langer Zeit erzählen. Oh, Menschen wählen AfD als Protest. Nein, die wollen das so. Marina, hier, ich bin einer davon. Ich habe die AfD aus Protest gewählt bei der Europawahl. Hallo. Sind schon sicher auch Leute dabei. Ja, weg ist deine blöde Argumentation. Noch Fragen, Marina? Natürlich, das ist also anekdotische AfD Evidenz. Einen Rassismus, der in der Gesellschaft vorhanden ist und auch einen Antisemitismus, der in der Gesellschaft verankert ist und ein generell Marina, irgendwie verstehe ich das nicht, weil seit dem 7. Oktober habe ich offen und mehrmals und 100-mal gesagt, dass ich eindeutig auf der Seite Israels stehe in dem Konflikt. Jetzt hast du schon zwei Sachen gesagt, die irgendwie nicht passen zu dem, was ich als Realität erlebe. Jetzt frage ich mich, ja, Klischees, bin ich falsch oder du? Oder hast du einfach keine Ahnung und sagst einfach was über den Strohmann, der in deinem Kopf tanzt? Ja, es passieren viel zu viele Gesetze auf solchen Gedanken, ne, werden da geschmiedet, weil Leute irgendwie glauben, andere Leute gehören in irgendwelchen gemeinsamen Kisten oder so. Naja, schlecht. Wut. Klar. Aber ich würde sagen, während sie in vielen Dingen lügt, in faktischen Dingen lügt, spricht sie emotionale Wahrheiten an. Und das ist etwas, was, glaube ich, andere Parteien nicht in dieser Stärke tun. Denn sagt ein Mitglied der Grünen. Das sagt ein Mitglied der Grünen. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund. Was meint sie denn? Führt sie das aus? Was diese emotionalen Wahrheiten sind? Das würde ich jetzt doch gerne mal wissen. Die Währung der AfD ist Angst. Und gerade junge Leute, sagt ein Mitglied der Grünen, haben sehr viel Angst. Sie haben. Wer hat dir denn die Angst gegeben? Ne? Vom Klimatod. Wir sind die letzte Generation. Angst vor dem eigenen sozialen Abstieg. Sie haben Angst um ihre Zukunft. Sie glauben, unsere natürlichen Ressourcen gehen zur Neige. Wir sind die Grünen. Wir werden alle verbrennen, wählt die Grünen. Das ist nicht mehr, ne? Dass man nur hart arbeiten muss und dann wird alles besser und dann wird man reich und kriegt Wohlstand. Nein, sie wissen, dass sie keinen Wohlstand haben werden, wenn sie nicht gerade reiche Eltern haben. Und ein Teil von Jugendlichen wendet sich... So eine perfide reiche Eltern, Lüge. Die Grünen wählen, ne? So eine perfide Lüge. Natürlich kannst du dir ein erfolgreiches Leben aufbauen, auch wenn deine Eltern kein Geld haben. Wenn du was in der Birne hast, geht das. Du solltest halt nicht irgendwie Politiker werden. Ja, und außerdem die Sachen, die die Leute halt merken in ihren Schulen und so, ist, dass sie gemobbt werden von Leuten mit Migrationsproblemen. Ja, genau, mit emotionalen Wahrheiten, ne? Ja. Die ich sehe, die AfD anspricht, aber die sie wahrscheinlich nicht meint. Weil sonst wäre es ja ein Armutszeugnis für ihre eigene politischen Aktivismus. Sich dann tatsächlich an Crypto-Bros und Versprechungen und eben auch an Versprechungen von Parteien, die sagen, hey, wir nehmen deine Angst ernst und wir kümmern uns um dich und wir werden es denen da oben so richtig zeigen. Ja, da ist ein. Und das können die Grünen nicht, oder was? Die Grünen können nicht sagen, wir nehmen euch eure Angst und kümmern uns um euch. Die Sozialdemokraten können das nicht. Oder wie? Oder warum überlasst ihr dieses Feld denn der AfD? Ich glaube, vielleicht hättest du das Video besser nicht gemacht. Du redest dich da irgendwie in was rein. Bin gespannt, wie du da wieder rauskommst. Ja, also das, was ich hier rauslese, ist, die wissen halt nicht, wie segensreich unser Sozialismus für die ist. Also Krypto. Ja, aber selbst wenn es das wäre, könnten die doch, wenn sie die hingehen und die Menschen in den Arm nehmen und ihnen das sagen, wie gut der Sozialismus ist, was anderes macht die AfD doch auch nicht. Offensichtlich, laut ihrer Aussagen. Also das ist einer der weirdesten Rants, die ich seit langem gehört habe. Eine Elitenkritik, die durchaus diesen wahren Kern anspricht, dass Arme immer ärmer werden und Reiche immer reicher. Aber die geht halt in eine total falsche Richtung und macht das dann an Großstädtern fest oder an Woken oder an was. Während die eigentlichen Menschen, die in Deutschland sehr viel Macht haben, die gut vernetzten Menschen mit viel Geld sind und vor allem auch Lobbygruppen angehören. Deutsche Umwelthilfe oder so. Ja, oder Amazonio-Stiftung, Hate Aid, Mercator-Stiftung. Wohlstand ist weniger. Bertelsmann-Stiftung. Ja, das ist ja auch dieses Ding. Sie meint hier so, ja, die Leute merken ja, dass es einen Abstieg gibt. Ja, den Abstieg, den ihr doch wollt. Ihr wollt doch, dass das alles schrumpft. Ja, die wollen, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer und ihr wollt, dass alle arm werden. Tolle Alternative, danke. Aber danke, nein. Und das gilt für alle europäischen Länder. Und ich meine, ich höre oft, warum wählen Ostdeutsche so viel AfD? Naja, die wurden in einem autoritären System sozialisiert, ne? Das ist ein häufiges Argument. Und deswegen neigen sie eher zu autoritären Parteien. Hey, wisst ihr, wer noch in einem autoritären System sozialisiert ist? Jugendliche. Die Schule ist wie die DDR und die Gesellschaft ist wie die DDR. Hier wegen Adultismus. Ich über ihren Furz lachen, den sie gelassen haben. Das ist Adultismus. Gott, oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie ihr Ding. Sie tingelt ja jetzt irgendwie durch die Lande und erklärt den Leuten, dass die Schule sich ändern muss oder so. Das ist irgendwie... Ja, sie ist ja Psychologin. Ja, und Mutti, glaube ich, auch, ne? Und ich meine, es gibt noch einen Grund, Marina. Die sind schon mal von Sozialisten beschissen worden, die Leute in der DDR. Hast du da mal drüber nachgedacht? Dass hier Grüne, SPD und FDP langsam aussehen wie die SED? Hast du da mal drüber nachgedacht? Andere Leute, das erinnert mich inzwischen ein bisschen an den Joker. Ich weiß nicht, ob ich noch weitere Witze machen soll. Weil Schule als die Institution, in der sie bisher den Großteil ihres Lebens verbracht haben, nicht gerade ein Ort ist, an dem sie freie Entscheidungen für sich selbst treffen können. Alter Schwede, das ist auch nicht der Sinn einer Schule! Oh Gott, was glauben die denn, wie eine Gesellschaft funktioniert? Mit einer Schule, in der die Kinder alle entscheiden können, was sie machen wollen. Ja, außerdem, dann ist das die TikTok-Gesellschaft. Liebe haben Marina, wir in 20 das sind Jahren. Diese ganzen. Wir waren doch Schulen oder so. Das sind diese ganzen Einrichtungen vom Staat nicht. Die Verwaltung ist kein Ort für Selbstverwirklichung. Das ganze Leben ist für die irgendwie so ein Bürgerrat, wo man irgendwie cool miteinander abstimmt, wie das jetzt läuft und so, aber dass sowas nicht funktionieren kann. Das führt uns genau dahin, wo der Ostblock-Sozialismus war. Wo die Leute auch gesagt haben, puh, wenn es mir nichts bringt, warum soll ich meine Arbeit dann richtig machen? Hm? Was soll das? Wir wissen genau, wo das hinführt. In diesem 45-Minuten-Takt ihre Neugier umzustellen haben, wo sie Erwartungen zu erfüllen haben, wo sie nicht über die Form ihres eigenen Lernens bestimmen können und oft nicht mal darüber, wann sie essen oder wann sie auf Klo gehen. Alter Schwede, als wär das ein Hochsicherheitsgefängnis mit irgendwie Prügelstrafe, hört sich das an. Wie willst du, musst Kinder fokussieren auf Dinge, damit sie die wichtigen Dinge lernen über das Leben. Und über wie man spricht, wie man schreibt, wie man rechnet. Das sind wichtige Grundlagen, Marina. Da können wir nicht drauf Rücksicht nehmen, dass Kevin lieber Pokémon spielen will. Das geht nun mal nicht. Und dadurch lernen junge Menschen auch was, was ihnen heute oft abgeht. Nämlich, dass alle Dinge Grenzen haben und Entscheidungen Konsequenzen haben. Unter anderem auch die antiautoritäre Erziehung von Summerhill, ne? Hat sie irgendwie gelesen, habe ich den Eindruck. Ja, wir wissen Grenzen, alle, was das... Ich meine, ja. Summerhill, weiß jeder, was da draus wird am Ende. Wie hieß das da? Odenwaldschule? Ja. Ja, wollen die Kinder auch Kopf tanzen? Passe ich mich ein in so ein System. Und dann erscheint mir auch eine autoritäre Partei nicht als etwas so unwahnsinnig undenkbar. Weil ich in der Schule war, wähle ich AfD. Marina! Marina, hör auf! Ja. Blutdruck. Weil ich in der Schule war und da so eine starre Ordnung vorgefunden habe, habe ich meinen rechten Arm gehoben. Ja, es ist Kritik an der Gewaltenteilung. Also überhaupt an der Gewalt natürlich, aber... Das hat sie ja nicht verstanden. Die Leute haben alle 7a am Arm tätowiert und so. Ne? Das ist. Oh Mann. Das ist Übereinschulung. Autoritäres System, ja. Genau, das autoritäre System, was um 13 Uhr vorbei ist und dann hast du vielleicht noch ein paar Hausaufgaben und kannst. Ey, warst du Schule? Ja. Was willst du? AfD, Alter. Ja, jeden Tag auf dem Schulhof. Ich war in der Schule und ich habe gelernt, stramm stehen und AfD wählen, oder wie? Das Leben ist Gewalt. Sondern das ist die Art, wie man denkt. Man ist von Komplexität dann schnell überfordert, wenn man nicht früh damit zu tun hatte. Und da. Hä? Man ist mit Komplexität überfordert, wenn man zur Schule geht. Ja, das Bild ist Zucker. Ich meine, Alter, eben hat sie doch noch gesagt, dass das alles zu komplex für die Kinder ist, mit dem ständigen Wechsel alle 45 Minuten und so. Und jetzt auf einmal ist es nicht komplex. Also ich habe in meiner Schulzeit das Rüstzeug mitbekommen, um mir über Politik Gedanken zu machen. Also ich zumindest ja kompliziert. Ich habe gelernt, wie so ein Staat funktioniert und all solche Dinge. Und ich habe viele, auch so soziale Fragen wurden in Sozialkunde diskutiert, pro, contra und so. Heute wäre das wahrscheinlich alles gar nicht mehr möglich, weil man sofort zusammengebrüllt wird, wenn man anderer Meinung ist. Aber ich habe in der Schule schon einiges gelernt, was mich aufs Leben vorbereitet hat, so sehr man die Schule heutzutage irgendwie prügeln mag. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was das bringen soll, wenn alle irgendwie machen, was sie wollen oder irgendwie sich eine Meinung bilden auf Basis von, was sie wollen oder so. So bringt man wirklich niemand was bei. Also ich war in der Montessori-Schule die ersten 2 Jahre meiner Schulzeit. Und am Morgens konntest du von Schulanfang die ersten paar Stunden, hattest du einen Schulraum voller Materialien und konntest dir praktisch aussuchen, was du tust. Ja, aber du musst trotzdem da zu sein. Du musst dich mit den Dingen beschäftigen, die da sind. Ja? Und du hattest bestimmte Aufgaben, die du erledigen musstest. Dass du so Arbeitsblätter im Rechnen fertig machst und all so Sachen. Aber du konntest dich auch den ganzen Vormittag mit Dinosauriern beschäftigen, wenn du wolltest. Du musstest dich nur mit was beschäftigen. Gegen solche Modelle habe ich nichts einzuwenden. Bei mir hat das meinen Wissensdurst maximal irgendwie angeregt und hat für mein ganzes Leben irgendwie dieses, ich kann mir einfach alles Wissen holen, was ich will. Und wenn ich Bock drauf habe, lese ich was drüber. Man sieht, aber ich weiß auch noch, dass da Gewalt ausgeht von irgendjemandem. Ne? Das ist ja noch ein bisschen dabei, kommt ja noch dazu. Also nicht nur, dass jemand leiden würde, sondern irgendjemand muss das ja auch machen, angeblich das Leid ausüben. Und das ist schon wirklich fragwürdig. Ne? Ich hatte sicher Lehrer, die mich zum Leiden gebracht haben. Ich hatte genauso viele Lehrer, die mich praktisch gehegt und gepflegt haben, damit ich irgendwie und mir meinen Blick mal auf Dinge gerichtet haben und so, die mir viel gebracht haben. Also das ist wie überall Sonne und Seuche. Gibt überall Arschlöcher. Aber davon natürlich ist das autoritär, weil alles in irgendeiner Form, was Regeln hat, autoritär ist. Ja? Und da haben eben zu meiner Zeit hatte Lehrer auch ja noch Autorität. Das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Oder daran sind nicht die einzelnen LehrerInnen schuld oder die einzelnen Schulleitungen, sondern es ist, dass das System als Ganzes überhaupt nicht darauf angelegt ist, dass Jugendliche früh Verantwortung tragen und dann eben auch lernen, in der Komplexität unterschiedlicher Bedürfnisse und Zwänge zurechtzukommen. Plus zu Hause. Schule ist Neuland, höre ich heraus. Lernen die doch genau da. Da sind die Leute noch nicht drauf vorbereitet. Wie Jungen, also als Mensch aufwachsen scheint Neuland zu sein. Natürlich bist du da immer in Spannungsfeldern und ach Gott, ich meine, das ist das Leben, Marina. Was bringt das denn auch, sein Kind davor zu schützen? Was soll das denn? Dann kann das hinterher mit Spannung nicht umgehen und kann Konflikte nicht lösen. Peng, was soll das? So viel ist das gut, ehrlich. Guck mal die Truman Show, Marina. Ja, ist doch eigentlich auch ein Offenbarungseid, so diese Geschichte, ne? Also, sie erzählen uns ja seit Jahren Bildung, Bildung, wir brauchen Bildung. Wenn wir Bildung hätten, dann gäbe es keine Probleme mehr. Bildung, Bildung, Bildung. Und dann haben sie halt ihr Bildungssystem. Wer sind denn die meisten LehrerInnen? Sind es LehrerInnen? Also Lehrerinnen? Und ja, und trotzdem kommt sowas bei raus. Also was, kommt ihr damals grübeln? Nee, das bedeutet natürlich nur, die Schule ist immer noch zu autoritär und die muss weiblicher werden und weniger, ja, oder am besten, keine Ahnung, unsere ist immer noch nicht genug Gesabbel auf der Metaebene über die Art und Weise oder so, anstatt dass man den Leuten irgendwas beibringt. Sind Jugendliche natürlich auch in einer recht schwachen Position. Sie müssen auf ihre Eltern hören und es gibt solche und solche Haushalte. Das heißt, wir können gesellschaftlich überhaupt nicht garantieren, dass die Gewöhnung an Verantwortung, an Rücksicht aufeinander, an Komplexität und an Entscheidungsfindung von den Eltern geleistet wird. Während ihrer Partei Massen, Millionen, hunderttausende Leute hier reinlässt, die nichts über Komplexität wissen, über Rücksicht und über unsere Gesellschaft. Verantwortung. Ich wollte gerade sagen, sie hat gesagt, es gibt solche und solche Haushalte. Oh, hoho. Das war, glaube ich, Populismus, oder? Das war doch rassistische Fremdenfeindlichkeit, habe ich da gerade rausgehört, oder sehe ich das falsch? Na, auf dem Auge ist sie blind, glaube ich. Weil die Eltern das selbst in sehr unterschiedlichem Maße können. Ist Social Media schuld? Ich meine, klar spielt Social Media einen Anteil. Wir alle haben jetzt gehört, dass die AfD auf TikTok die stärkste Partei ist. Hm. Aber ich meine, es ist auch kein Wunder, ja. Gerade Kra als der AfD-Spitzenkandidat, der auf der chinesischen Plattform super beliebt ist, während er in mehrere chinesische Spionageskandale verwickelt ist. Und die anderen Parteien bespielen diese Plattformen nicht. Ja, ist ein Punkt, aber ich glaube nicht, dass es ausreichend ist. Ich war in einer Diskussion mit Vertretern vom Bundespresseamt und habe gesagt, hey, die Regierung kommuniziert nicht mit Jugendlichen. Parteien kommunizieren nicht mit jungen Menschen als Zielgruppe. Und die Antwort war, ja, wir sind jetzt auch auf TikTok und wir sind auch auf Instagram. Und das ist für mich nicht kommunizieren mit jungen Menschen. Kommunizieren mit jungen Menschen wäre, hey, wir sehen, dass ihr Angst habt in einer Welt voller Krieg, in einer Welt mit Klimakatastrophe, in einer Welt, wie sich das gerade geändert hat. I can't even. Sofort in diesen Apokalypse-Modus mit der Stimme. Ja, wir sehen, dass ihr Angst habt in einer Welt mit Klimakatastrophe. Ja, aber ehrlich. Oh, meine Güte. So nicht. Ja, wir sehen, dass ihr Angst habt. Wir sehen euch. So einer der großen Punkte, mit dem die ARD, der AfD da was reißt, ist doch... Wir können die Angst doch in euren Augen sehen und jetzt gehorcht. Ist doch, dass man sich über diesen Quatsch so gut lustig machen kann. Wenn ihr euch lustig machen würdet über die AfD, dann wäre das vielleicht schon mal ein bisschen ein Fortschritt. Ja. Oder gab es ja auch schon teilweise Sachen und auch Berechtigte irgendwie mit dem Fahrrad oder so, das so gefährlich war zum Beispiel, fand ich ganz witzig. Ja, aber momentan ist nicht so viel. Ja, aber und es gibt da auch halt Freund, die haben ja auch ihre Lustigkeit ein bisschen bei verloren. Denen Freund, so, ne? Feind und es ist halt dieses, das ist halt ein politisches Genre, was von allen Seiten gespielt wird. Und ihr sagt, die Demokratie ist in Gefahr, die anderen machen es kaputt und die anderen sagen, unser Land ist in Gefahr, die anderen machen es kaputt. Und ja, also, aber tut doch halt nicht so, als wären die einen auf jeden Fall die Bösen. Das ist ganz klar, dass es unredlich ist. Welt mit einer völlig ungesicherten Zukunft. Wir sehen, dass ihr Abstiegsängste habt und euch Sorgen macht um Gerechtigkeit, um Frieden. Und wir leiten Schritte ein, damit ihr die Möglichkeit bekommt, weiterhin ein unverzichtbares Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und damit ihr, egal wohin euer Weg euch führt, egal was ihr beitragen könnt, einen sicheren Platz in der Welt habt. Und wir leiten die Schritte ein, die es braucht, damit die Erde auch in 30 Jahren noch ein bewohnbarer Planet ist und damit auch in 30 Jahren noch Frieden gesichert ist und Lieferketten gesichert sind. Wir sehen, dass ihr überfordert und überfrachtet seid, dass ihr sehr oft Burnout kriegt, schon in der Schule. Wir sehen die Prüfungskultur und wir wollen daran arbeiten, das Alter, für euch zu entschleunigen. Wir sind doch schuld daran. Die Prüfungskultur ist doch schon komplett entkernt worden. Wir haben doch schon den Punkt, an dem jeder aufs Gymnasium gehen kann und jeder ein Abitur kriegen kann. Wir sind doch schon an dem Punkt. Und jetzt ist es immer noch zu schlimm, oder was? Was ist denn dein Endziel? Einfach jeder geht studieren oder was? Hängt an der Uni rum und guckt ja, mal, was man da. Oder ich finde es lustig, dass man jetzt hier plötzlich irgendwie wieder von Wert irgendwie redet, vom Wert von den Leuten. Und der hängt dann davon ab, dass die Leute alle studieren gehen, um dann zu sagen, es gibt 12.000 Geschlechter, während irgendwie der Abfluss tropft und keiner den reparieren kann oder was? Was ist jetzt irgendwie. Und immer mehr Menschen wegen einer Seuche dahin gerafft werden, die durch ein nicht desinfiziertes Telefon übertragen wurden. Weil dieses Riesending, dass die Leute alle studieren oder so, das muss nicht unbedingt sein. Aber diese ganzen Basics, die wir halt brauchen, die werden total vernachlässigt. Und wir haben da überall Defizite. Sie würde dich wahrscheinlich fragen, wenn du sagst, wir brauchen noch Leute, die Kanalarbeiten machen, sagst du, bist du für Sklavenarbeit? Wahrscheinlich, ja. Das würde sie wahrscheinlich fragen, ja. Ne? Und dieses, dass man irgendwie denkt, dass auf die Leute runtergeschaut wird oder so, das sagen auch komischerweise immer nur so Leute, die ja mit gemachten Haaren in der sauberen Wohnung ausgeleuchtet irgendwie rumsitzen und da ihren mit ihrem Studium ihren Kreppe da irgendwie verdingsen. Also ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, ach ja, diese Leute, die Müll abholen oder so, das sind ja alles wertlose Leute oder so, die braucht doch keiner oder irgendwie so ein Kram. Oder irgendwie die Leute, die in der Pflege arbeiten, sind doch irgendwie nicht so viel wert wie andere Leute oder irgendwas. Oder deren Arbeit ist nicht wichtig oder irgend so ein Quatsch, was da immer wieder behauptet wird, dass angeblich die Ansicht für diese Leute irgendwie schlecht wäre oder so. Es hat doch jeder Respekt vor diesen Leuten und es weiß doch jeder, dass die notwendig sind, dass ihre Arbeit wichtig ist. Die ist vielleicht nicht unbedingt kompliziert, teilweise schon jetzt, also beim also Müll abholen ist weniger kompliziert, aber das Pflegen ist schon kompliziert. Aber ich meine, die Leute verstehen doch, dass es notwendig ist. Es sind nur diese super tollen Leute, die studieren gegangen sind und irgendwie gehört haben, nee, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir irgendwie den Kapitalismus überwinden oder so ein Scheißdreck. Und dann können sich die Leute erst irgendwie selbst verwirklichen oder so. Ich meine, die Leute den Müll abholen, der Müll ist dann irgendwann abgeholt und dann können die ja ihr Leben gestalten, wie sie das wollen. Also, in diesem ach so furchtbaren System, was wir jetzt aktuell haben. Ja, die werden da keinen unglaublichen Reichtum anhäufen, das ist wohl wahr, ja. Das geht dann so nicht. Wenn man dann diesen Anspruch hat, dann muss man sich da irgendwie umorientieren. Aber das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Oder das war zumindest nicht unbedingt nötig. Die eure Jugend auch genießen könnt. Wir sehen, dass ihr einsam seid, weil euch dritte Orte auch fehlen, weil Innenstädte dafür da sind, zu konsumieren. Und wenn man nicht konsumieren kann, kann man dort auch nicht sein. Und damit wird man völliger Nonsens, kompletter Nonsens. Meine ganze Innenstadt steht voll mit jungen Männern, die nicht konsumieren, in Gruppen, massiv. Du redest Unsinn, Marina. Genau, das ist das Problem mit deutschen Innenstädten. Das ist das Problem mit deutschen Innenstädten, dass da konsumiert werden kann. Vor allem, wenn da nicht konsumiert wird, wer bezahlt denn dann die ganzen Schnicki-Schnackis, die Jugendclubs und die die Sitzmöbel auf der Straße und den ganzen Unsinn, den ihr euch vorgebt. Wer bezahlt das denn? Ja, die Reichen. Wer bezahlt das? Die Reichen bezahlen endlich ihren... Ja, aber die Reichen sind nicht mehr reich, wenn sie keine Geschäfte mehr haben, in denen sie was verkaufen. Doch, die sind alle reich, weil die haben das geerbt. Weißt du, wie die denken? Und der Kammerjäger fragt dritte Orte. Komme ich da über den dritten Weg hin? Kammerjäger. Aber ich frage mich auch, was diese dritten Orte sind. Das sind dann wahrscheinlich so Jugendclubs. Orte der dritten Art. Selbstverwaltete Jugendzentren. Alpha Centauri. Voll Aids. Erde, Mond und der dunkle Planet. Dan sagt der Cannabis-Freigabe konsumieren sie bei mir in der Innenstadt eher mehr. Ne? Muss man auch berücksichtigen. Ausgeschlossen. Wir sehen, dass wir so autozentriert sind, dass man ein Auto hat, um irgendwo hinzukommen. Auto? Nein, es man hat ein Autos. Auto, um irgendwo hinzukommen. Ja, das noch mal zur Erinnerung. Wir sind jetzt gerade in dem Teil, wo sie sagt, die Bundesregierung sollte den Jugendlichen diese Dinge sagen. Es ist so schlimm, dass die Leute Autos haben, um wohin zu kommen. Und wenn die denen das sagt, dann wählen die auch nicht mehr die AfD. Das ist die Logik, die wir hier gerade hören. Vor allem ist ja die Aussage nicht, dass die Autos nicht so schlimm sind, sondern eigentlich will sie den Jugendlichen ja sagen, ihr werdet diesen Luxus nicht mehr haben, einfach irgendwo hinzufahren. Das wäre ja ehrlich. Wenn ihr das nicht habt, wir hören, was ihr sagt. Und wir wollen hören, was ihr sagt. Und Social Media ist dafür da. Deswegen senden wir ja auch und blocken euch weg, wenn ihr uns das Gegenteil erzählt, weil... Bitte die Netiquette beachten. Oder? War Ihr Argument jetzt wirklich, die Menschen besitzen Autos, aber Jugendliche nicht? War das jetzt Ihr Argument? Soll ich nochmal zurückspulen? Da war ja nichts sonst, oder? Also, ich habe das Argument nicht verstanden mit dem Auto. Und einen sicheren Platz in der Welt habt. Und wir leiten die Schritte ein, die es braucht, damit die Erde auch in 30 Jahren noch ein bewohnbarer Planet ist und damit auch in 30 Jahren noch Frieden gesichert ist und Lieferketten gesichert sind. Wir sehen, dass ihr überfordert und überfrachtet seid, dass ihr sehr oft Burnout kriegt, schon in der Schule. Wir sehen die Prüfungskultur und wir wollen daran arbeiten, das für euch zu entschleunigen, damit ihr eure Jugend auch genießen könnt. Wir sehen, dass ihr einsam seid, weil euch dritte Orte auch fehlen, weil Innenstädte dafür da sind, zu konsumieren. Und wenn man nicht konsumieren das soll nicht alles kann, ändern. Kann man dort auch nicht sein. Und damit wird man ausgeschlossen. Wir sehen, dass wir so autozentriert sind, dass man ein Auto hat, um irgendwo hinzukommen und ihr das nicht habt. wir hören, was ihr... Das war ihr ganzes das war Argument. Das, Argument ja. Das war ihr Argument. Man braucht ein Auto, die haben keins. Ja, okay. Die Menschen haben Autos und Jugendliche haben keins. Jugendliche kriegen auch keinen Wodka verkauft, wenn der Händler vernünftig ist. Jugendliche dürfen auch keine Feuerwaffen besitzen. Und das hat alles einen Grund, Marina. Wo lebt ja, aber der Vergleich hängt ja schon so ein bisschen bei... In Potsdam, in einem besseren Viertel, mit einem Zaun drumherum wahrscheinlich. Das, was sie da sagt, wird irgendwo hinkommen, das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Also ein Auto haben oder Wodka trinken ist ja schon ein Unterschied. Also... Ja schon, aber ich meine damit, wir trauen Jugendlichen grundsätzlich nicht die geistige Reife zu, mit einem Auto, mit den Geschwindigkeiten, die bei uns erlaubt sind und so weiter, verantwortungsvoll umzugehen. Und das finde ich auch ganz vernünftig. Und ich finde diese Sache vernünftig, dass man sich, wenn man am Straßenverkehr teilnehmen will, dass man dann mit dem Mofa anfängt oder vielleicht mit einer 80er oder so und sich mal an Verkehr gewöhnt, bevor man so ein mehrere Tonnen schweres Geschoss in die Hand bekommt. Ja. Ich meine, Hormone, Jugendliche, Kurzschlussentscheidungen und so weiter und so fort. Es macht keinen Sinn, denen Autos zu geben, Marina. Deswegen haben wir übrigens so tolle Dinge wie ganz große Autos mit Sitzen drin. Da können die für einen kleinen Obolus mit in die nächste Stadt fahren. Manchmal auf Schienen, manchmal auf Straßen. Ganz verrückt. Und viele von denen haben sogenannte Eltern, die Autos haben übrigens. und wir wollen hören, was ihr sagt. Und Social Media ist dafür da, genau diesen Rückkanal auch ernsthaft zu nutzen. Und wir hören das nicht nur. Und wenn die Jugendlichen dann sagen, ich wähle AfD, weil ich vielleicht weniger Ausländer in meiner Stadt will, dann blockst du die, Barina. Das ist dein fucking Rückkanal. Wir werden umsetzen, was ihr euch eingibt. Wir sind eure Stimme, wir sind eure Vertretung. Das wäre echte Kommunikation mit jungen Menschen. Und als diese Zielgruppe sprechen Parteien Jugendliche nicht an. War das Wahlrecht ab 16 ein Fehler? Na, was denkt ihr? War es ein Fehler? Nein, nein. Nein, das können sie nicht machen, dann verlieren sie das Gesicht. Nicht so richtig, nee. Nein. Obwohl, die hat schon nein, so viele, das Wahlrecht ab 16 war trotzdem gut und richtig und wichtig. Das ist so ein bisschen, also erstens, ich mag das Argument nicht, hey, ich mag nicht, wie die gewählt haben, vielleicht sollten wir das mit der Demokratie überdenken, dann sollten wir überhaupt in eine Diktatur. Ja? Also auch wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, stehe ich immer noch hinter mehr Demokratie. Und das ist ein bisschen, als würden wir sagen, hey, junge Menschen machen irgendwie mehr Fehler im Straßenverkehr. Vielleicht sollten wir sie nicht auf die Straße lassen, bevor sie 18 sind. Und auch nicht als Fußgänger am Verkehr teilnehmen lassen. Wir sollten sie einfach zu Hause lassen. Und dann, wenn sie 18 sind und reif genug, dann sollten wir sie auf die Straße lassen. Und das ist total bescheuert. Wir können nicht erwarten, dass Menschen, die keinerlei demokratische Rechte haben, an ihrem Umfeld mitzugestalten, die verbindliche Rechte haben, irgendwie. Kinder. Jetzt sollst du sie vom Straßenverkehr ausschließen? Oh, die armen. Ja, und die sagen auch, die keinerlei Rechte haben mitzugestalten. Ich meine, die Leute reden doch auch mit ihren Eltern und irgendwie anderen Erwachsenen und so, die und wählen es gibt dürfen. Überall Jugendarbeit in den Gemeinden und Möglichkeiten. Und es gibt Jugendparlamente und es gibt Schülerräte und all den Kram, wo man, ja, man übt. Diese Dinge, ja, das ist auch vernünftig, dass man eine Zeit lang sowas übt, damit man sieht, wie läuft das ab, habe ich da vielleicht Interesse dran, mich da näher mit zu beschäftigen, wenn ich im Schülerrat war, gehe ich vielleicht in eine Jugendorganisation von einer Partei, die es übrigens auch gibt, solltest du vielleicht wissen, weil ihr habt auch eine, aber egal, es ist so zutiefst unehrlich, was sie da quatschen. Wirklich mitzusprechen in den Dingen, die viel für ihr Leben bedeuten, dass diese Menschen gestern gefragt wurden, ob sie auf Klo gehen dürfen und morgen irgendwie super aufgeklärt und gegen Populismus gewappnet eine Europaparlament wählen. Alter, das war der dümmste Plädoyerabschluss, den ich in meinem Leben gehört habe. Gestern mussten sie fragen, ob sie aufs Klo gehen sollen und morgen sollen sie schon wählen. Alter Schwede. Totaler Schwachsinn. Ich finde... Was ist auch für ein toller Vergleich. Aufs Klo gehen und wählen. Man könnte sagen, es kommt bei beidem in letzter Zeit nur Scheiße raus, aber... Das Wahlrecht sollte eher noch früher kommen, weil die SchülerInnen, mit denen ich arbeite, die sind wahnsinnig politisch interessiert. Da habt ihr es. Ja, ich meine, sie geht halt zu irgendwelchen Gymnasien und sitzt dann da mit dem Arbeitskreis Demokratie oder so und das sind dann halt irgendwelche in der Wolle gefärbten Aktivisten. Dass draußen aber noch 95% andere Schüler sind, die halt in dem Moment drüber nachdenken, ob Vanille- oder Erdbeereis ihr Lieblingseis ist oder wie sie die Ische aus der Parallelklasse flachlegen oder was heute Abend beim Fußballspiel ist oder ob sie heimlich Bier trinken am Wochenende mit ihren Freunden. All diese Leute, die hast du nicht in einer Vergleichsgruppe und du rechnest halt einfach hoch, dass die 3%, die du triffst, alle anderen sind genauso. Und deswegen bist du auch so überrascht davon, dass die Leute AfD gewählt haben. Weil du, ich sag's oft und gerne, ihr sitzt alle fucking da oben in eurem Elfenbeinturm und guckt hier runter. Und weil wir so klein aussehen, wie so Marienkäfer, erkennt ihr manchmal gar nicht, was hier vorgeht. Es ist wirklich, ihr seid wie der Adel in den französischen Schlössern. Ihr lebt in eurer eigenen fucking Welt und ihr glaubt, ihr maßt euch an, unsere Welt zu verstehen. Es ist lächerlich. Also dieses ganze Video sollte man eigentlich Das ist schade, dass das nicht von jemand Größerem als uns komplett zerlegt wird. Ehrlich, da ist so viel Mist und Lügen und Heuchelei drin, das ist fast unerträglich. Sorgen und Nöte und Visionen und Ziele, die sie auch lernen zu formulieren, aber erst, wenn das was bedeutet, also wenn es irgendeine Konsequenz ergibt, dass sie das formulieren. Ja, die einzigen Sorgen und Nöte, die sie formulieren dürfen, ist, der Planet stirbt und man muss so viel konsumieren und es gibt reiche Leute. Na, das ist okay, alle anderen Sorgen und Nöte bitte nicht formulieren. Das heißt, was sollen wir tun? Wir sollten Jugendliche wirklich als Zielgruppe wahrnehmen und ansprechen. Das bedeutet Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Ortskernen, die, in denen man einfach sein darf, in denen man sich wieder treffen kann, die Zeig mir Förderung der doch bitte die Tatorte. Orte, wo man nicht sein darf. Was ist das für Görlitzer Park oder so. unsere durch hier durch meine Stadt fließt in der Mitte ein Fluss, an den Seiten gibt es Wiesen und Auen und da sind die Leute einfach so, da kann man gar nichts konsumieren, außer die Sachen, die man mitgebracht hat, machen die Leute da auch. Das kostet nichts, da kann man auf der Wiese in der Sonne sitzen, manche bringen sich sogar Decken mit oder einen Grill. Wirst du nicht glauben, Marina? Wir haben sogar so Bänke, wo sich die Leute in der Stadt hinsetzen können und quatschen am Kirchplatz. Wo lebt die? Das ist einfach, ich denke mir was aus und dann referiere ich mal darüber. Ein Republikstrohmann. Die Republik da draußen ist so und so, das sehe ich von hier oben ganz genau. Das ist erbärmlich. Und tatsächlich auf diese Überforderung eingehen, das heißt auch Geschwindigkeit rausnehmen aus der Bildungs- und Karrierelaufbahn und die Zukunftsängste, die die Jugendlichen absolut berechtigt haben, ehrlich ansprechen, Und emotional ehrlich sein. wenn du die Bildungspipeline entschleunigst und die und maximisierst und da alles, glaubst du wirklich, das bringt den Jugendlichen dann am Ende ein besseres Leben? Glaubst du das wirklich? Du schickst sie auf eine Abwärtsrutsche im Endeffekt. Du sagst ihnen auch, Leistung ist nicht so wichtig. Oh, wenn dein Chef was will, dann sag ihm irgendwie, ich bin Arbeiter, du kannst mir gar nichts sagen. Oder wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren mit Pflegern, die sagen, ob ich heute zu dem Typ auf die Intensivstation gehe und das nachmesse oder morgen? Heute hatte ich einfach keine Lust. Frau Weißmann hat gesagt, ich soll mir das einteilen, wie ich will. Wie glaubst du, dass eine Gesellschaft funktionieren kann? Du redest wie ein Kind. Die Frau ist eine Expertin, die ins Fernsehen eingeladen wird, eine Politikerin bei einer Partei, die bei uns Regierungsverantwortung hat. Und sie redet, sie fantasiert. Das ist erbärmlich. Ja gut, Politikerin würde ich jetzt nicht sagen, soweit ich weiß, hat sie kein Mandat irgendwo inne, aber sie ist Mitglied in der Partei auf jeden Wenn sie Fall. in Arbeitskreisen mit irgendwelchen Medienanstalten rumhängt, ja gut, ich weiß nicht in welcher Funktion, ob als Ja. Expertin oder als, ja, aber also allein Expertin. Ich lese irgendwie 20 Seiten aus der Herr der Ringe in einem Video vor, werde ich dann auch irgendwie als Experte irgendwo eingeladen für Politik und das, weil das ist genauso viel Wahrheitsgehalt. Hier wird, das ist perfide, es wird verschleiert, weggelassen, angedeutet, gedroht. Das ist ein Psy-Op-Video. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt, aber das sind exakt die Dinge, die allen Altersgruppen gut tun würden. Ich glaube daran, dass wir nicht weniger Demokratie brauchen, sondern im Gegenteil mehr, weil Menschen sich an Demokratie gewöhnen, Menschen sozialisieren sich in Demokratie hinein. Und je mehr sie selbst Verantwortung tragen, desto mehr verstehen sie, wie Prozesse ablaufen, desto besser können sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen, aber auch die Bedürfnisse ihrer Alter, Gegenüber. Sie lernen diese. deine Partei ist einer Regierung, in einer Regierung, die noch circa 30% Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und du willst mir hier was erzählen von, das muss alles noch direkter werden, da werdet ihr lange weg. dann wäre Schluss. Dann könntet ihr uns nicht noch 2 Jahre mit dem Unsinn quälen, weil die FDP den Arsch nicht hochkriegt. Komm mir doch nicht mit sowas. Wer hat denn alles abgeschmettert, was in Richtung direkte Demokratie ging? Dinge zu formulieren und auszuhandeln und in Streit und Kompromissen zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Und dann fallen sie auch weniger auf Populismus herein. Und dann brauchen sie auch nicht diese innere Unruhe in Aggression und in Rassismus und in Sexismus zu verwandeln. Ja, also ihr setzt diese ganzen Sachen alle absolut und arbeitet dann rückwärts von dieser Annahme. Ich meine, wir haben es ja gerade gehört mit irgendwelchen, also ich weiß nicht, wie die Frau Ehmke sozialisiert ist, aber das ist ja eigentlich auch ein Beispiel. Dort ist ein Sklavenarbeiter, wenn dies, das, jenes und Pro und Contra führt uns alles nur in die Irre. Und das ist ja auch euer Steckenpferd. Also. Ja, und sie hat ja gerade gesagt, wir machen Kompromisse und machen Streitgespräche und sowas. Das ist ja genau das, was die Ehmke ablehnt. Also wieder, also sie winkt hier mit was aber nie kommen wird. Wenn du dann mit den Leuten drüber diskutieren willst, werden die sagen, nee, du bist ein Nazi, geh weg, mit dir sprechen wir nicht. Pro und Contra, abschaffen, einfach abschaffen. Sondern kommen viel besser mit ihren echten Bedürfnissen, mit ihren echten Ängsten klar. Und das ist auch ungefähr, was ich mache, einfach nur damit ihr nicht denkt, oh, das ist alles so nebulös, das ist nichts Konkretes. Ich arbeite konkret seit 10 Jahren am Projekt Aula an Schulen, um genau das zu fördern, um Jugendlichen diesen verbindlichen Entscheidungsraum zu geben und sie auf eine Teilnahme an der Demokratie sowohl durch Wahlen als auch durch sonstiges Engagement vorzubereiten. Und ich habe zufällig das alles hier in dem Buch jetzt auch chronifiziert, in der neuen. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Zufällig. Ja. Ganz zufällig hat sie auch eins da, um es in die Kamera zu halten. Und weil sie sich jetzt schon so verliebt hat in diese ganzen Ansichten, wird sie die auch nicht mehr aufgeben. Und deswegen kriegen wir auch so eine Analyse. Vollkommen egal, was in der Realität stattfindet oder was und was nicht. Wilder Denken, wirksam handeln, steht da drauf. Ich finde es immer klasse, wenn Leute halt so eine Handlung machen, wo sie sich sehr bewusst sind, dass sie gerade halt was machen, was, ja, kapitalistisch, könnte man es nennen, ist. Und sie smirken das dann so weg, so wie sie hier gerade so versucht, ihr Lächeln irgendwie bei dem, haha, guck mal, ich habe mein Buch hier reingetragen. Ich zeige es euch nochmal kurz so, sie versucht es gerade wegzulächeln. Finde ich wunderbar. Die neue Schule der Demokratie. Neuen Schule der Demokratie. Und da beschreibe ich entlang dieses Projekts als Beispiel, was ein Mensch lernen muss, um zu diesem demokratischen Selbstbild zu kommen. Was ein Mensch lernen muss. St. Marina erklärt uns die Menschwerdung. Da beschreibe ich, was ein Mensch lernen muss. Habt ihr das unsichtbare Wort auf Ihrem Buch gelesen? Da war ein unsichtbares Wort. Habt ihr das gesehen? Da stand Frankfurter. Die neue Frankfurter Schule. Der Demokratie. Ja. Das kann man gar nicht sehen, aber es ist trotzdem Herz fassen jetzt hier. Das ist schon ein großes Kino. Ja. Die Emilia-Faeser-Schule für Schauspiel und darstellende Künste. Fester. Ich bin nicht Opfer, ich bin nicht Konsument, sondern ich bin Gestalter meiner Gesellschaft. Insofern, die Wahlergebnisse haben mich jetzt nicht überrascht, aber schockiert. Ich glaube. Ich meine, ich bin nicht Konsument, das kannst du mal 2 Wochen probieren. Also, oder je nachdem, wie viel Vorräte du im Haus hast, 4 Wochen, 8 Wochen, wenn du ein Prepper bist oder so. Dann konsumier mal ein paar Wochen nicht, Marina. Ernähr dich nur von dem, was dein Acker dir irgendwie zur Verfügung stellt. Oder was? Oh. Wolkenkuckucksheim, ey. Ich glaube, wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen die Krise. Wir kämpfen jetzt in der Krise. Die Klimakatastrophe geht nirgendwo hinweg. Und jetzt haben wir noch ein Europa, das von nationalistischen Parteien geprägt wird. Oh, Moment, ich dachte, die geht weg, wenn wir alle mehr Steuern zahlen und weniger heizen. Das war doch der Deal, oder? Willst du mir jetzt sagen, die geht gar nicht weg, Marina? Aber ich werde weiter an politischer Bildung arbeiten und ich werde weiter dafür kämpfen, dass Menschen sich ihres eigenen Verstandes bedienen können. Und Das war auch schon wieder gelogen, oder? Dass sie sich ihres eigenen Verstandes bedienen können, das ist doch nicht euer Interesse. ja, Sich aber ich deines denke, eigenen Verstandes bedienen, ja, aber nicht meines eigenen Verstandes. die Partei hätte das ähnlich gewordet bei Orwell, glaube ich. Dürfen, weil ich daran glaube, weil das die Werte sind, an die ich glaube und ich gebe auch nicht auf. Wenn du ein totes Pferd reitest, dann merk's mal. Sie ist noch nicht so weit, dass sie es gemerkt hat. Oh Mann. Ja, die Frau Teuteberg hat der Taz ein Interview Nee, gegeben. der NZZ, nicht der Taz. Ach, Taz. Die Auch vielen mit Zs S, haben mich aber. verwirrt. Ja, und das ist ja auch Danke, ein harter NZZ. Cut. Wir kommen von einer schönen, aber grenzenlos überbewerteten Politikerin zu einer schönen und grenzenlos unterbewerteten Politikerin. Ich fand den Witz sehr gut, den ich auch die Woche in die Gruppe gepostet habe. Irgendwie die FDP wählen ist wie auf Tinder mit Frau Teuteberg matchen und zum Date kommt dann die Strack-Zimmermann. Fand ich sehr lustig. Das fragt Zimmermann. Oh, Vorsicht. Was? Vorsicht. Nichts Böses sagen, sonst hast du eine Klage am Hals. So nicht böse. Ja, hast du das auch eingereicht, Chris? Also, ich will mir das. Oder? Genau, aber wie das dann immer so ist, wenn ich mir das noch nicht durchgelesen habe und sehe, dass wer anders auch eingereicht hat, dann lese ich es mir auch nicht mehr durch. Hm. Also bleibt es leider an dir hängen. Nee, ich wollte nur dir auch nicht irgendwie jetzt vorgreifen, falls du irgendwie. Ja. Also, es ist wie gesagt ein Interview mit Frau Teuteberg von der FDP. Sie thematisieren halt diesen unsäglichen Ausschnitt vom ehemaligen Bundespräsidenten, Kurzzeit-Bundespräsidenten Wulff aus Hannover. Der kommt aus Hannover, ne? Der Wulff. Er hat da irgendwie gefaselt, im Jahr 2040 werden die Menschen zurückschauen auf das, was Merkel da getan hat und werden das feiern. Weil wir dann genug Arbeitnehmer haben und die Rente ist sicher und alles ist toll und da wird es eine große Feier geben. Und zwar dazu gäbe es dann eine Sondersendung, die hieß dann 25 Jahre Nichtschließung der Grenzen und alle würden jubeln. Teilen Sie diesen Optimismus, Frau Teuteberg, fragt der Interviewer. Nein. Ich halte es eher mit seinem Nachfolger Joachim Gauck. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Die deutsche Debatte über Migration ist bis heute undifferenziert und blauäugig. Von einer realistischen Politik, die dauerhafte Akzeptanz in der Bevölkerung findet, sind wir meilenweit entfernt. Bam. Inwiefern ist die deutsche Migrationspolitik unrealistisch? Durch irreguläre Migration wächst Deutschland jedes Jahr in der Größenordnung einer mittleren Großstadt. Dabei sind die Ukrainer, die aus gutem Grund Schutz vor Russlands Angriffskrieg erhalten, nicht eingerechnet. Menschen zu integrieren erfordert weit mehr als nur Betten und Nahrung, Wohnraum, Kita und Schulplätze und vieles mehr sind eh knappe Ressourcen. Viele Kommunen sind längst am Limit oder darüber hinaus. Das ist eine Zustandsbeschreibung, sagt die NZZ, die von einigen wahlweise geleugnet oder faktisch ignoriert wird. Was daher fehlt, ist eine tragfähige Strategie zum Umgang mit der Migration. Die Menschen in Deutschland haben ein Gespür dafür, dass dieselben politischen Kräfte, die bei Themen wie Klimaschutz einen unheimlichen Gestaltungsanspruch haben, bei klassischen Kernaufgaben des Staates wie innerer Sicherheit und Migrationskontrolle seltsam fatalistisch sind. Illegale Migration einfach hinzunehmen, wird als alternativloser Pragmatismus verkauft. Kontrollverlust ist aber nicht fortschrittlich. Und dann kommt die Frage, die ich an der Stelle spätestens auch mal gestellt hatte. Sie klingen wie eine Oppositionspolitikerin, sind aber Mitglied einer Regierungspartei. Gibt es Dinge, die die Koalition aus SPD, Grünen und Liberalen aus Ihrer Sicht richtig macht? Am Migrationskompromiss der EU hat die Bundesregierung entscheidend mitgewirkt und nach Jahren des Stillstands einen wichtigen Durchbruch erreicht. Und die Fragen dann, ja, aber reicht das? Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem die Vorprüfung von Asylanträgen außerhalb der EU ist wichtig. Wann wird die kommen, Linda? 2028? Niemals. Wenn jemand einmal europäischen Boden erreicht hat, ist es extrem schwierig, die Ausreisepflicht durchzusetzen. Ja, dann ändert die Gesetze. Tut was. Mach was. Sag dem Lindner, er soll die Koalition kündigen. Ich weiß es nicht. Das Ganze wird in frühestens 2 Jahren Wirkung zeigen und hat zudem einen beschränkten Anwendungsbereich. Das heißt, statt 100 Leute schieben wir dann im Jahr 200 ab. Das reicht nicht. Liberale Demokratien müssen zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Europa muss Flüchtlinge und Grenzen schützen können. Das halte ich für ein. Also, wenn wir nur echte Flüchtlinge schützen würden, dann könnten wir das durchsetzen. Aber wir schützen ja im Endeffekt jeden wie einen Flüchtling, der sich hierher geschleppt hat. Und das kann nicht funktionieren, weil wir unsere Grenzen nicht schützen. Wo ist die Aktion, Linda? Wo ist. Wenn Sie sich die deutschen Parteien anschauen, wer verhindert die Wende in der Migrationspolitik? Es gibt viele Politiker, die in Sonntagsreden von Ordnung sprechen, aber von Montag bis Samstag eine Politik machen, die dazu nichts beiträgt. Ja, Linda, leider gehören dazu Leute wie Lindner und Kubicki. Bitte konkret. Unser grüner Koalitionspartner hat einen ganz anderen Blick auf das Thema Migration, aber damit ist er nicht allein. Die Jusos fordern auf dem SPD-Bundesparteitag noch mehr Familiennachzug, obwohl Deutschland schon heute viel mehr tut als die meisten anderen Länder. Genau, Familiennachzug. Warum setzen wir den nicht einfach aus? Wir sagen, es reicht jetzt. Wir haben die Kapazität nicht mehr. Wir setzen den einfach aus. Wie wär's denn damit mal? Nein, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Wenn die Mieten steigen, die Schulen in Leuten ertrinken, die sie überhaupt nicht abfangen können, weil sie überhaupt nicht die Personalstruktur dafür haben und die Sprachen aus aller Herren Länder gar nicht sprechen. Wir machen einfach weiter. Holt noch mehr. Wir fliegen Leute aus Afghanistan ein. Wunderbar. Es gibt bei den Sozialdemokraten eine wachsende Gesprächsbereitschaft, sagen wir es so, aber längst nicht bei allen. Das heißt, ihr werdet alles zerreden. Es wird 100 Jahre dauern und es wird wieder nichts passieren. Die große Nummer, die der Scholz angekündigt hat, von wegen wir schieben jetzt Leute, Schwerverbrecher schieben wir auch nach Syrien und Afghanistan ab, nach der Geschichte in Mannheim. 2 Tage später kam vom Außenministerium, nein, wir verhandeln darüber nicht mit den Taliban. So funktioniert Politik in Deutschland. Mit der linken Hand zeigen und mit der rechten Hand kassiert die Baerbock das dann wieder. Wer soll euch noch glauben, Linda? Ich meine, du bist mir sympathisch, du sagst viele richtige Sachen, aber ihr guckt alle zu, wie es immer weiter ins Loch geht. Welche Pull-Faktoren würden Sie beseitigen? Wenn ein Asylantrag nach einem behördlichen und gerichtlichen Verfahren in unserem Rechtsstaat abgelehnt wird, müssen die Ansprüche der Person so stark wie irgend möglich reduziert werden. Auf null? Auf das absolut zwingende Minimum. Soll es dann noch Geld geben? Nein. Außerdem müssen wir in Europa endlich mehrfache Asylanträge abschaffen und regeln, dass es dauerhaft Sozialleistungen nur noch im zuständigen Land gibt. Und dann geht es darum, ja, machen das denn die Südeuropäer mit und würden die Leute nicht sowieso eigentlich dann halt wieder herkommen? Ist die Häufung von muslimischen Asylbewerbern in Deutschland ein Problem? Kulturelle Prägungen sind offensichtlich ein Faktor, wenn man sich die Probleme ansieht, die wir haben. Es gibt eine Häufung bestimmter Straftaten und Integrationsprobleme bei Menschen aus muslimisch geprägten Herkunftsländern. Das ist Realismus und kein Generalverdacht. Darüber müssen wir offen sprechen, auch im Interesse der Menschen aus diesen Ländern, die fried- und freiheitsliebend sind. Viele sind zu uns gekommen, um Allmachtsansprüchen von Islamisten zu entkommen. Auch muslimisch geprägten Antisemitismus müssen wir klar benennen. Da wird ja noch gefragt, ob Sie ähnlich wie der Chef der jüdischen Allgemeinen den muslimischen Antisemitismus als den schlimmsten einfordert. Und sie sagt auch, das ist zumindest das, was die Juden am meisten bedroht in Deutschland. Lehrerinnen und Lehrer, die das Thema ansprechen oder über Antisemitismus diskutieren wollen, werden einem eilfertigen taktischen Rassismusvorwurf ausgesetzt. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Ja? das Wort Islamophobie käme mir da in den Kopf. Das klingt markig, aber wie soll das aussehen, wenn eine Klasse aus mehrheitlich oder komplett aus muslimischen Schülern besteht, in deren Familien religiöser Fundamentalismus und Hass auf Juden in vielen Fällen verbreitet sind? Was soll eine Lehrerin da ausrichten? Das ist unheimlich schwierig. Gerade deshalb brauchen wir eine ehrliche Debatte über diese Zustände. Es gibt von links bis in die Mitte hinein die starke Tendenz, immer nur von einer Bringschuld der Aufnahmegesellschaft auszugehen und Wunschzettel zu formulieren, was diese noch alles tun und finanzieren müsse. Fragen der Integrationsbereitschaft und die legitimen Interessen des Aufnahmelandes, die eigene Sicherheit und Liberalität zu bewahren, werden kaum thematisiert. Ein liberaler Rechtsstaat, der sich selbst ernst nimmt, darf nicht hinnehmen, dass seine Regeln und seine ungeschriebenen Voraussetzungen missachtet werden. Ne? Ungeschriebene Voraussetzungen, zum Beispiel halt die Akzeptanz des Gewaltmonopols, Hilfsbereitschaft, Rücksicht, Ähnliches. Inwiefern werden sich die Zustände verbessern, wenn der deutsche Staat ein bisschen selbstbewusster auftritt? Die ungesteuerte Massenzuwanderung hält an. Immer mehr junge Männer strömen ins Land, die wenigsten sind Fachkräfte, viele werden kriminell, stellt die NZZ fest. Richtig ist, sagt Frau Teuteberg, seit 2015 ist zu wenig passiert, um die Migration in den Griff zu bekommen. Aber es bringt nichts, nur pessimistisch zurückzuschauen. Wir Deutschen müssen uns endlich die richtigen Fragen stellen. Statt zu behaupten, wir schaffen das, müssen wir fragen, was wollen wir schaffen? Wie können wir das schaffen? Was können wir schaffen? Was bereichert uns? Und was bedroht unsere Art zu leben? Die Debatte über die Fragen ist bis heute nicht hinreichend geführt worden. Das muss jetzt passieren und Konsequenzen haben. Die Steuerung der Migration ist eine Schicksalsfrage für die Selbstbehauptung liberaler Demokratien. Ja. Vieles davon würde ich einfach so gerne der Regierung ins Stammbuch schreiben, wenn sie nicht selber in der Regierung wäre, weil die könnte das ja eigentlich auch selber tun. Weiß nicht, wie viele Leute die FDP-Fraktion verlassen müssten, bis die Regierung keine Mehrheit mehr hat. Ja. Ich weiß es nicht, was man noch tun will, weil ich stelle mir halt vor, dass es sehr schwierig ist, hinter einem Lindner zu stehen, wenn man diese Ansichten hat, die Frau Teuteberg hier zu Protokoll gegeben hat. Ja, ihr habt alle davon gehört, dass es ein Urteil in Essen gab zum Thema AfD-Parteitag. Die hatten ja dort die Grugerhalle, früher mal Rockpalast in der Grugerhalle, jetzt AfD-Parteitag. die Grugerhalle gemietet und dann ist der Stadtverwaltung in Essen aufgefallen, dass sie doch die böse AfD da gar nicht haben wollen. Und dann haben sie hintenrum erst versucht, ihnen praktisch einen Maulkorb umzuhängen, einen Strafbewehrten, so nach dem Motto, wenn der Höcke irgendwie Alice im Wunderland sagt, dann müsst ihr so und so viel Geld an die Stadtkasse bezahlen. Und dann hat man ihnen auch noch den Mietvertrag gekündigt. Und jetzt diese Woche ist passiert, was laut einem Anwalt auf Twitter jeder Jurastudent im dritten Semester hätte voraussagen können, nämlich das Gericht hat gesagt, hier liegt ein gültiger Mietvertrag vor. Erstens, natürlich müsst ihr den erfüllen, ihr habt den unterschrieben. Und zweitens ist diese Klausel mit die AfD bedarf bestimmte Sachen nicht sagen oder muss horrende Geldstrafen zahlen, auch Unsinn. Das heißt, die AfD wird da ihren Parteitag abhalten. Die Antifa hat auch schon angekündigt, den durchaus auch militant anzugreifen. Die Leute da in der Gegend sollten sie vielleicht sich schon mal einen Platz sichern auf den Tribünen und das Popcorn irgendwie fertig machen. Wo habe ich den Artikel? Da. Und das Königsding ist, die CDU-Regierung in Essen hat sich ein Gutachten schreiben lassen. Was willst du? Zu dem Thema AfD. Und dann kannst du jetzt mal scrollen, bis wir links den Bürgermeister und rechts den Gutachter haben. Und dann werden wir feststellen, das ist ein alter Freund. Andreas, du. Also, die CDU hat sich ein Gutachten über die Gefahr des AfD-Parteitags schreiben lassen von einem Menschen, der halt ein kompletter Antifa, Woki, Feminist, irrer ist. 5.000 Euro dafür, dass dir ein Linksradikaler erklärt, wie gefährlich die AfD ist. Und das haben sie dann wohl auch wirklich vor Gericht vorgelegt. Das steht jetzt hier nicht drin, das habe ich aber bei News gelesen, dass der Richter oder wer auch immer, jemand von, ich glaube der Richter war es halt, das Ding als nicht verwertbar bezeichnet hat. Also nicht wissenschaftlich, nicht, also Die haben 5000 Euro dafür gezahlt, dass der Camper sich irgendeinen Scheiß über die AfD aus dem Hintern zieht. Und haben gedacht, damit würden sie vor Gericht Eindruck schinden. Und die Richter haben halt gelacht und haben gesagt, ja, Herr Camper, schön aufgeschrieben. Vielleicht das nächste Mal eine Fantasy-Story oder so, das lesen die Leute dann auch. Ja. Ja, der Oberbürgermeister hatte vorher schon drei Kanzleien irgendwie angefragt und die haben ihm alle gesagt, irgendwie, nee, lass mal lieber Finger. Das ist auch noch, und ja, die ganzen Anwaltskosten, Gerichtskosten, alles auf Staatskosten. Ne? Das ist ja irgendwie auch, das ist so ein bisschen. Das, ich meine, dann machen wir es ja will, aber nicht auf Anwaltskosten immer. Ja. Ja. Du Arsch, ey. Ja, mit der CDU in Europa ist auch nichts besser geworden, wie man sieht. So, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich reingucken wollen oder ob wir das einfach euch. Könnt ihr mal schauen, ob ihr irgendwie vielleicht die Rechtschreibfehler zählen könnt, von denen hier der Fake-Account gerade spricht. Laut News war das Ding auch voller Rechtschreibfehler, schreibt er. Ist davon auszugehen, dass während des 15. Parteitags der AfD in Essen strafbare NS-Parolen benutzt werden? Expertise. Finde ich schon geil. Ist davon auszugehen. Ich verraten. Die Antwort lautet ja. Ja, natürlich. Weil der Björn Bernd hat es ja schon öfter gesagt. Ja. Dieses Alice im Wunderland. Ja. Und da ist eine große Gefahr, dass er das wieder sagt, weil er kennt ja alle Worte. Alice im und Wunderland. Ja. Also ungefähr auf dem Niveau. Der hat das da gesagt, der hat das hier gesagt, irgendwie. Die Freie Deutsche Arbeiterpartei aus den 80er, 90ern kommt auch vor, hier Kühn und was weiß ich und alle möglichen. Also ich habe es auch nur überflogen, aber ich habe dieses Bild von, was ist das, aus Scrubs, ne? Dieses Bild mit dem Typen vor der Wand mit den vielen Fäden und so. Dieses Meme. Nee, ich glaube, das ist irgendwas Community oder so, aber habe ich auch noch keine nicht. Ahnung, aber du weißt, welches ich meine. Also ja. Den Eindruck hatte ich hier sehr schnell. Ich meine, wenn man sich das Bild vom Autoren nochmal anguckt, der guckt mich hier noch auf meiner Dokumentenseite an, dann weiß man auch, warum. Der Herr Kemper mal wieder. Ja, es gab den Ärztetag und die Ärzte haben sich erschreckend für die ganzen Beobachter gegen Hormonbehandlung bei Minderjährigen und sowas ausgesprochen. Keine Hormonbehandlung, keine Geschlechtseintragsänderung ohne vorherige Behandlung. Diese Forderungen des Ärztetags sorgen dann angeblich für Widerstand. Ich habe noch woanders irgendwo so ein, das, ich glaube in der Frankfurter, weiß nicht genau. Das war so ein ähnlicher Tenor, dass das irgendwie, dass die Leute das ganz schlimm finden würden und falsch und so weiter. Wir würden, würden eben den Kindern lieber wohl so Hormoncocktails verpassen und ihnen sie unterstützen dabei, keine Ahnung, sich die Brüste zu amputieren oder sowas. Ich finde das ganz gut von den Ärzten. Wenigstens da bewegt sich mal ein bisschen wieder. Ja, und auch das Self-ID-Ding wollen sie nicht haben. Ne? Also, okay, so weit. Ja. Ja, genau, ohne vorherige Behandlung. Also mit Behandlung meinen die jetzt ja. Eine psychologische Behandlung. Jo. Und ja, in diesem Artikel hier im Tagesspiegel ist der, glaube ich, da zitieren Sie auch noch jemanden von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Das ist ja die vom Bundestag. Und die behaupten, das wäre alles unwissenschaftlich, was die Ärzte hier sagen. Das ist alles unwissenschaftlich. Finde ich auch schon. Ja, cool. Nach dem neuesten Stand der Wissenschaft ist es doch einhellig klar, dass es 12 Geschlechter gibt, Chris. Das ist doch das Übliche. Die Ärzte wissen doch nicht Bescheid. Haben die Soziologie studiert oder was? Bitte, von denen hat keiner Butler gelesen. Ja, das hier fand ich ganz grotesk irgendwie von queer.de. FDP-Kommunalpolitiker mit Stolzmonat-Flagge auf dem CSD im beschaulichen Reutlingen. Ist einer von der FDP einfach auf den CSD gegangen und hat da die Stolzmonat-Fahne geschwenkt. Verrückt. Ja, die Pride-VeranstalterInnen fordern nun einen Parteiausschluss, was auch sonst. Der Typ hat da eine Fahne geschwenkt. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Da muss die FDP reagieren, finde ich. Was soll das eigentlich für eine Fahne sein? Also Hast du noch nicht gesehen, das, Deutschlandfahne oder wie? nein, die Stolzmonat-Fahne, die ist doch, also das hat ja Ach letztes Jahr so, mit diesem Stolzmonat-Ding das mit diesen mehreren, mit angefangen. diesen mehreren Genau. Abstufungen, Und dieses jetzt Ding. dieses Jahr hat irgendwer aus der Schlomo-Bubble doch sogar halt die Dinger verkauft wohl, wenn ich das richtig gesehen habe. Und deswegen hat die wohl jemand von der FDP in Reutlingen gekauft. Und ja, das ist diese Flagge halt, wo die einzelnen Farben nochmal in einzelne Farbtöne aufgespannt sind. Ja, Ja. jetzt ist mir auch wieder präsent, ja. Und Genau, also ich habe erst meinen ersten Impuls. Glückäufi stellt die richtigen Fragen. War die Fahne gebügelt? Genau. Mein erster Impuls war, hat der Ebel aber lustig gemacht. Aber hier in dem Artikel steht auch drin, dass der wohl bei der Kommunalwahl auch, wie Sie ja schon sagen, Kommunalpolitiker kandidiert hat und da über 1000 Stimmen geholt hat. Also bei der Kommunalwahl sind über 1000 Stimmen, also je nachdem, wo das natürlich ist, aber es ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Also bei der Kommunalwahl ist es ein gutes Ergebnis. Aber Chris, das Symbol wird von Kräften wie der AfD und anderen Rechtsextremen als Gegenaktion zum Pride Month verstanden, mit der gegen Regenbogenirrsinn Stimmung gemacht werden soll. Findest du nicht auch, dass der aus seiner Partei ausgeschlossen gehört, wenn er sowas macht? Nein, Ja, da bin ich auch Spartakus. wenn der FDP-Kreisverband sich für die Rechte der queeren Menschen einsetzt, gibt es nur eine Konsequenz für dieses Verhalten. Das ist ein Ausschluss aus der Partei. Der Vorfall zeige, dass Rechtsaußengedankengut nicht nur in der AfD vorhanden sei. Zwar gibt sich die FDP-Führung stets queerfreundlich, allerdings gab es aus der Partei wiederholt auch extreme Töne gegen LGBTI-Rechte. Gerhard Papke, der ehemalige FDP-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, dem man unbedingt auf Twitter folgen sollte, weil er ein sehr kluger Mann ist. Der ehemalige FDP-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen macht etwa seit Jahren Stimmung gegen queere Menschen. Er fordert in sozialen Netzwerken unter anderem das Verbot der Anerkennung von Transmenschen im Grundgesetz zu verankern. Ich glaube eher, dass er Frauenrechte im Grundgesetz. Aber ihr könnt es natürlich werden, wie ihr wollt, queer.de. Ich weiß ja, wo ich es gelesen habe. Ja, genau. Und weiter geht's mit Flaggen, nämlich am rechten Kotflügel. Was ist ja schon, ne? Hier wird schon Foreshadowing betrieben, wenn die am rechten Kotflügel sind, die Flaggen. Ne? Was sind die dann wohl? Es geht um Fußball. Also ich habe bisher noch keinen Fußball gesehen und bin damit sehr zufrieden. Für alle anderen, die sich dran freuen, sollen nicht ruhig gucken. Ich habe schön 24 Stunden von Le Mans geguckt. Fand ich deutlich interessanter als Fußball. Aber es geht hier darum, dass ja dieses Turnier ist bei uns zu Hause in dem Land. Übrigens empfehle ich dazu auch dieses Video von Snickling. Habt ihr das gesehen? Mit der zentraleuropäischen Nation. Nee. Das ist ziemlich lustig. Er hat da so eine Fußballreportage und der dann so: Ja, und hier kommt die deutsche Mannschaft. Ich höre gerade was. Ach so, Deutschland soll nicht mehr gesagt werden. Wir sagen jetzt zentraleuropäische Nation und. Am Ende singen die Leute dann ein verbotenes Lied und Nancy Faeser muss eine Gefährderansprache im Stadion halten. Snickling macht echt, wird von der Qualität her immer lustiger, muss ich sagen. Genau, also zu einem Drittel sehen wir nun wieder schwarz, 4 Wochen lang. Der Rest wird rot und gold sein. Und auch der wird uns als Flaggenschmuck über die Fußball-EM begleiten, sagt Martin Kraus von der Taz. Das kennen wir noch von 2006, als in Deutschland die WM stattfand. Es war die Zeit mit Rudi Völler, Christian Wolf, Jürgen Klinsmann, Yogi Gauck und Joachim Löw. Ständig die Bundespräsidenten und Trainer wechselten. Ein Horst Köhler, der damals den Job bekleidete, hatte sich gefreut. Ich finde es gut, dass ich nicht mehr der Einzige bin mit einer Flagge am Auto. Und dann kommt so eine langwierige Geschichte darüber, dass man bestimmte Flaggen nicht benutzen darf. Das hatten wir ja letztens im Zusammenhang mit dem Typen, der auf dieser Demo da seine Flagge rausgehängt hatte und wo das angeblich eine Flagge der die Bundesbehörden vorbehalten ist und so. Das wird ja auch nochmal erklärt. Flaggen markieren territoriale Besitzansprüche. Alles, wohin sie wehen, gehört uns. Diese Symbolik gilt nicht nur, wenn eine Flagge etwa auf dem Mond, einem erstbestiegenen Berggipfel oder einer Insel gehisst wird, das gilt auch für Autos. Wer ein Deutschlandfähnchen am Fenster einklemmt, über den Rückspiegel streift oder gar auf den Kühler legt, möchte damit sein Reich markieren. Wo dieses Auto fährt, da regiert der Fahrer. Das ist doch auch die Botschaft der Anordnung über deutsche Flaggen. Das ist dieses, die regelt halt, welche Flagge man haben darf oder nicht. Nun aber das Phänomen, von der Vereins einfach auf die Nationalflagge zu verlängern, wäre falsch. Es ist ja nicht die an den gesellschaftlichen Rand gedrängte Gruppe der Fußballfans, die ihre weithin als folkloristisches Auslaufmodell gehandelte Kultur inszeniert. Wer will, darf die gerne auch proletarische Öffentlichkeit nennen. Wir sind gar nicht überheblich. Nein, mit den Deutschlandfähnchen gurkt ja gerade nicht der loyale Clubanhang über die Straßen dieses Landes, sondern da gibt plötzlich beinahe die gesamte Nation Gas. Das ist der Unterschied. Nicht eine Randgruppe fordert mit Flaggen und ähnlichem Symbolzeug endlich wahrgenommen zu werden, sondern die Mehrheit zeigt plötzlich marginalisierten, als nicht normal wahrgenommenen Gruppen, dass diese hier nichts mehr zu lachen haben. Es passt zu den jüngsten Wahlergebnissen. Mindestens zu einem Drittel sehen wir schwarz. Wenn ich meine Flagge in meinem Land bei meiner Fußball-EM zeige, bedrohe ich damit marginalisierte Gruppen im Kopf von Martin Kraus. Du bist ein Revierpisser, will er dir sagen. Sozusagen. Aber was ist denn, wenn du jetzt eine Flagge aufhängst, die eine Minderheit repräsentiert? Ist das auch eine Einnahme von anderen? Nein, das ist doch super. Das siehst du doch an dem ganzen Regenbogenkack. Ja, eben. Ist das nicht auch eine Verdrängung von anderen dann? Von Deutschlandflaggen oder so? Ja, aber verstehst du es nicht? Das ist doch richtig. Richtig. Das ist doch richtig. Das ist doch gut, wenn die Deutschlandflaggen verdrängen. Du verstehst es wieder nicht, Mammon. Weil die sind marginalisiert und so. Deswegen dürfen die mit ihren Flaggen alles voll hängen. Auch Videospiele. Habe ich das vergessen. Wir zeigen marginalisierten, als nicht normal wahrgenommenen Gruppen, dass diese hier nichts mehr zu lachen haben. Indem wir uns freuen und unsere Nationalfahne schwenken. Was ist in den Köpfen dieser Leute los? Was ist in Berlin im Trinkwasser? Schwarz-Rot-Gold, ihr wisst alle nicht, wofür das steht, anscheinend. Das ist nicht die Flagge des Dritten Reiches gewesen, Herr Kraus. Das ist die Flagge von 1848, von den Menschen, die die Demokratie den Adligen aus den Händen gewunden haben. Das geschichtsvergessen. Ja, aber es waren keine Kommunisten, also waren es ja quasi Nazis. Also seit 45 wird eh alles neu bewertet, immer wieder. Alles ist immer wieder neu bewertet, ausgehandelt. Ja, und schwarz, verkehrsrot und rapsgelb, das sind die Ralfarben. Es ist Gold, ja, nicht gelb. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme. Wer war das? Oh, mir fällt der Name vom Dichter nicht ein. Oh. Ja, das kommt daher, dass das die Farbe des Erkämpfens der Demokratie war. Und auch eins der Rechte, die man erkämpft hat, war Humor. Ja? Auch schwarzen Humor. Auch vielleicht ein bisschen offensiven Humor. Aber heutzutage ist der Humor tot und deswegen brauchen wir hier den Herrn Reichelt als Archivar, der da sagt, die Kollegen von Elf Freunde haben diesen Post gerade gelöscht, weil ihre linksextremen Leser da offenbar nicht so drüber lachen konnten. Ich schon, deswegen hier für die Ewigkeit. Und darunter ist das Bild von Antonio Rüdiger auf seinem Gebetsteppich mit dem erhobenen Finger, der sehr an das erinnert, was ISIS gemacht hat, bevor sie den Leuten die Köpfe abgeschnitten haben. Aber man hat uns ja versichert, das sei nicht derselbe Finger. Deswegen Das nur am Rande, aber die Überschrift lautet: Wie viele Tore haben Sie bei dieser WM schon gemacht, Herr Rüdiger? Hashtag Germany vs. Scotland. Und er schreckt halt einen Finger hoch. Und wie ich den Gazetten, der Gazetta, Gazzetto della Sport entnommen habe, hat er ein Eigentor geschossen. Was ja, natürlich witzig macht. Ja. Alle Tore. Ja, aber was mich jetzt, ich meine, ich habe gelacht und so, aber was mich halt schockiert, ist, dass elf Freunde das Ding sofort zurückgezogen hat, wohl nach Minuten. Achso. Und es gab dann Leute, die haben halt das hier geliked oder wie zum Beispiel die Frau Bockweit da was drunter gepostet und die sind dann dafür zerrissen worden von den üblichen Verdächtigen. So nach dem Motto, die wollen mit euch, die elf Freunde wollen halt mit Nazis wie Reichelt oder der NZZ nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Also die sind richtig ausgerastet. Das siehst du mal wieder, wenn das ist das Schlimmste, was du tun kannst, die mit Humor treffen. Deswegen hassen die Gamergate auch bis heute, weil wir sie verarscht haben von vorne bis hinten und sie lächerlich gemacht haben und blöde Memes mit ihnen gemacht haben und Karikaturen von ihnen gezeigt. Deswegen hassen die uns bis heute. Humor wissen die ganz genau, diese Waffe beherrschen sie nicht. The left can't meme. Und deswegen wird hier sofort, ich wette, das Telefon hat in dem Moment angefangen zu klingeln bei den Elf-Freunde-Leuten, indem sie das abgeschickt haben. Damit gibst du doch der AfD, da gibst du Wasser auf die Mühlen, bla, bla, bla, bla. Ja, aber das musst du doch ein bisschen durchziehen, so ein Witz. Der Kingsburn fragt, wie viele Rudi Völlers gibt es, Herr Rüdiger? Und da ist das Bild auch gut, ja, weil es gibt ja nur einen. Ja. Aber ja, ein weiterer, also es ist halt, also dafür sind, also um es pathetisch auszudrücken, dafür, dass ihr so feige Schweine sind die Leute bei Charlie Hebdo nicht gestorben, elf Freunde. Das ist böse und zynisch, aber genau so sehe ich die Welt. Ja, und es hat ja auch gestern bei dem Polen-Niederlande-Spiel gab es einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg, hat das ja stattgefunden, und das wohl ein mit einer Axt bewaffneter Mann. Oder, nee, heute war das sogar. Ja, ist doch voll. Das ist ein Hammer gewesen. Also, das ist hier die Tagesschau und die hat natürlich recht. Und der Hammer ist die Rückseite von der Axt, glaube ich. Irgendwie so ein Spalthammer oder irgendwas. Irgendwas Besonderes. Irgendein besonderer Hammer. Was weiß ich. Als ich diesen Einsatz hier gelesen habe, dabei kam es laut Informationen von NDR 90,3 zu Schüssen. Das habe ich zuerst gelesen, als dabei kam es laut Informationen vom NDR zu 90,3 Schüssen. Das war also ein bisschen, ja. Die letzte Patrone ist nicht so weit geflogen. Aber keine Ahnung. Der, was das wohl ein geistig verwirrter Deutscher, ne? Der stimmt, mehr, ja. Nee, ist so. Also habe ich in einem Bericht von heute gelesen. Okay. Das sei also ein Deutscher geistig verwirrter gewesen und es sei auch ein Kilometer von dieser Fanzone passiert. Also es gab keinen Zusammenhang, den sie herstellen konnten mit dem Fandom. Aber da wird aber noch gesucht, ob er nicht ein Rechter ist oder so, ja. Oskar sagt, es war ein Dachdeckerhammer. Jedenfalls nach dem Bild in der Bild. Okay. Ja, die sind ja so spitz vorne auf einer Seite. Das ist richtig. Ja. Ja, der Deutsche in Anführungszeichen, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also kann mir keine. Außerdem habe ich irgendwie von allen möglichen, erst die Hälfte der Leute hat irgendwie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Mal. Und ja, gut, wegen der Geschichte in Magdeburg, ne? Okay, da war hast was. Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Während des Deutschlandspiels, kurz nach dem ersten oder zweiten Tor, ist da ein Afghane in eine Kleingartenparty rein und hat Leute niedergestochen. Dabei ist einer gestorben und er ist erschossen worden. Okay, und andere Leute haben gemeint, das wäre schon das dritte Mal. Da gibt es ja noch die dritte Story, weil ich habe schon die zweite nicht mitbekommen. Nee, aber ich habe jetzt vorhin haben sich übelst die Serben und die Briten irgendwo in Hamburg, glaube ich, in Gelsenkirchen haben sich Serben und Briten übelst aufs Maul geschlagen und dabei auch randaliert und so. Also läuft die EM auf jeden Fall. Ja gut, Briten, die sich prügeln, das ist, glaube ich, nicht so neu, oder? Ja, irgendwie auch Dreieck, Serben, Albaner, Briten. Ich meine, irgendwann Ihr seid alle so doof, Leute, wirklich. Was Gewalt, was soll das? Verstehe ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf. Also mich würden keine 10 Pferde zu so einer Veranstaltung bringen. A, gucke ich die EM sowieso nicht, aus Prinzip nicht. Und B, würde ich auch nicht auf so eine Fanmeile oder so einen Scheiß gehen. In Frankfurt haben sie jetzt auf der Fanmeile noch eine zusätzliche Waffenverbotszone eingeführt. Da haben sich wahrscheinlich alle gleich viel sicherer gefühlt. Wenn ich noch einen höre, der irgendwo als Reaktion auf irgendwas eine Waffenverbotszone einführen will, raste ich aus, wirklich. Es ist doch Mannheim, Faeser, wir brauchen mehr Waffenverbotszonen. Oh, Angriffe auf die EU, auf die EM, wir brauchen mehr Waffenverbotszonen. Was haben die denn bisher gebracht so? Ja, soweit ich weiß, bringen sie halt das eine Ding, dass man die Leute halt anlasslos durchsuchen darf. So nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier eine Waffenverbotszone und da können wir dann irgendwie gucken, ob die Leute irgendwas dabei haben oder so. Oh, dann schreit doch dann schreien doch irgendwelche Leute wieder Racial Profiling und dann dürfen sie das auch nicht mehr, weil die wie das wieder irgendeine grüne Ministerin kassieren. Ja, solange wie es keine Affenverbotszonen gibt, ist alles okay. Ja, der Neophyt sagt, man hat sich darüber empört, dass ein Engländer Gelsenkirchen als Shithole bezeichnet. Das sind aber ziemlich große Worte für jemanden. Ja, da habe ich auch Dinge über Frankfurt. Der Manchester und Birmingham und sowas hat. Über Frankfurt habe ich auch was gelesen. Futter im Regen, das ist jetzt das doof aus. Diverse Leute jetzt schon warnen vor Frankfurt und dem Bahnhofsviertel. Ja gut, ich meine, ich bin in Frankfurt mehr oder weniger, ich bin eine Viertelstunde mit der S-Bahn von Frankfurt aufgewachsen. Wenn ich wollte, könnte ich auch den ganzen Stream in Hessisch machen. Das würde mich überhaupt nichts kosten, da würde ich die ganze Zeit so babble. Aber ich kann euch sagen, dass man als Einwohner, als jemand, der aus der Gegend kommt, dass man da einfach nicht lang geht. Ja, da gibt es einmal, kannst du vom Hauptbahnhof aus die S-Bahn nehmen, irgendwo Richtung Hauptwache. Du willst eh einkaufen gehen, wenn du in die Stadt fährst oder so. Und du musst da nicht lang gehen. Es gibt da auch nichts außer Nutten, Drogen, Glücksspiele und so einen Scheißdreck. Ich meine, ein normaler Mensch fährt halt mit der Bahn zur Hauptwache. Der geht da nicht hin. Es ist eklig, es ist siffig, es liegen halbtote Leute rum. Braucht kein Mensch. Ja, wenn du ein Stadion bist, dann ist heile Welt. Da garantiert die FIFA, die UEFA dafür. Ja, es ist ja auch ein Fest der Vielfalt und der Toleranz und so. Fußball kommt, glaube ich, nur beim dritten oder vierten irgendwie. Ding. Also. Nee, also Frankfurt ist ja auch an sich halt, ich gebe es ungern zu, aber nicht der Ort unbedingt, an dem ich sein wollte. Wenn ich es mir freiwillig aussuchen könnte. Gibt es deutlich schönere Gegenden. Also, was noch schlimmer ist, ist Hannover, das wissen wir alle. Nee. Doch. Absolut nicht, nee. Aus Frankfurt kommen hier Jam und Spoon und Snap und so ein Scheiß. Wir wissen alle, was aus Hannover kommt. Ja, also nicht die Scorpions, die sind aus der Wedemark. Das Kleinigkeit. Warum machst du dafür Werbung? Jetzt will ich dahin. Ja, es gibt schöne Sachen. Also es gibt gute Museen. Es gibt die Kleinmarkthalle, ist sehr schön. Man kann vernünftig japanisch essen gehen. Wenn Dippemess ist es schön. Oder wenn die in der Eissporthalle die Lions spielen. Oder so. Früher bin ich gern zum Pferderennen gegangen. Aber das gibt es immer. Da ist jetzt die DFB mit seinem Hauptquartier. Also, Frankfurter Akzent habe ich das letzte Mal vor einer Woche gehört, als ich nach Hamburg gefahren bin. Da kamen die nämlich gerade hoch und sind umgestiegen in Hannover. Da war ich umzingelt von lauter so Leuten. Und der eine hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzählt, die überhaupt nicht witzig waren. Und seine komische Frau hat die ganze Zeit darüber gelacht. Aber auch mit so einem Lachen irgendwie so einem ganz komischen. Ja. Oh, Kingsburn, wir sprechen nicht gerne über das Rödelheim Hartreib-Projekt. Das haben wir verdrängt. Söhne, was nahmst Ja, genau. Beim Bundestag gab es diese Woche auch wieder Sitzungswoche. Ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut, aber wir gucken uns jetzt nichts an, denn es war alles irgendwie, ja, nicht so richtig interessant. Und es gab am selben Tag zwei Sachen, die ja jetzt immer weiterlaufen von diesen ganzen Anträgen von AfD und CDU, die sich mit Islamismuskram befassen, das ist ja eigentlich mittlerweile jede Woche so ziemlich irgendwie gefühlt. Und immer muss Lamia Kador sich wehren und Ja, genau, vehement die war ja auch wieder dagegen dabei. stellen oder so, dass man sagt, oh mein Die war Dir. ja auch wieder dabei, ja. Sie Ja, dann bin hat ich aber schon. auch wieder nur erzählt, dass die Begriffe irgendwie falsch sind und So bla ungefähr. bla bla und tralala und na, ihre üblichen Nebelkerzen halt. Und da haben sie hier drüber abgestimmt, namentlich über das andere Ding auch. Das müssen sie ja immer machen, damit sie ja sagen können, ja, wir waren ja gegen Islamismus, aber die anderen haben gesagt, nein, wir sind für Islamismus. Na, dieses übliche Spiel, das hat die CDU gemacht, das hat die AfD auch so gemacht und ja, das hat das Ding. Der eine von der AfD hat ja sogar gesagt, ihr habt jetzt nur den Antrag gemacht, damit der vor unserem Antrag behandelt wird oder so. Nee, nicht gemacht, aber irgendwie den umterminiert, war irgendwie der Vorwurf, dass sie den verschoben hätten auf einen früheren Tag, damit der davor irgendwie abgehandelt wird. Aber da haben sie sich gegen gewehrt, ja, eigentlich gegen den Vorwurf. Die wollten das nicht an dem Tag machen, wo irgendwie die Beerdigung stattfand So. von dem, ich hätte was gesagt, Soldaten, ne, von dem Polizisten. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier war oder bei dem AfD-Ding. Ich glaube, bei dem AfD-Ding, da haben sie sich die ganze Zeit, also die Wortbeiträge von den linken Parteien waren eigentlich die ganze Zeit immer nur, meh, meh, meh, was wollt ihr überhaupt? Informiert euch doch mal. Der Verfassungsschutz und der Haldenwang, die sagen doch dies, das und jenes. Also das ist so nach dem Motto, Faktcheck, wir kümmern uns doch schon um alles. Weil der Haldenwang, ne, der Verfassungsschutzchef, der sagt ja dies, das und jenes. So als ob das irgendwelches Gewicht hätte. Was dieser Typ, der die ganze Zeit nur total komisches Zeug erzählt, wo man sich am Kopf kratzt und sich fragt, warum dieser Mann auf diesem Posten ist und sein Vorgänger sich ja auch fragt, der Maaßen, was mit dem da jetzt geworden ist. Und das wird dann irgendwie rangezogen als Argument, so als ob das irgendwie ein Argument wäre für irgendwas. So nach dem Motto, ja, sie sagen ja falsche Dinge, weil der Verfassungsschutz in der Haldenwang so Vorwurf widerlegt. Also, ganz bescheuert. Niemand Ja, ich habe es auch überzeugt. nicht ganz gesehen, aber ich habe aber auch keine trotzdem geguckt habe eine Weile, keine vernünftigen Argumente gehört für irgendwas. Das ging immer nur um Bezichtigungen. Ja. Ein bisschen arm. Ja, dann gab es ja hier den Mick de Vries. Das war ja mein FDP-Mitglied. Und der ist irgendwas mit, wie heißt es, Heilpraktiker. Und war ja auch eingeschränkt durch die Corona-Pandemie in seinem Beruf. Und war da also so ein bisschen dagegen und hat sich da auch häufiger mal zu Wort geäußert. Und alle möglichen anderen Leute haben sich tierisch drüber aufgeregt, wie das mal so war. Und nachdem der ganze Spuk dann so ziemlich vorüber war, hat er nochmal so einen Twitter-Thread erstellt, wo er quasi gesagt hat, wir wollen uns nochmal in Erinnerung rufen, was so manche Leute hier irgendwie erzählt haben über die Ungeimpften. Und da waren ja schon teilweise ziemlich harte Aussagen dabei. Und das war dann irgendwie mit dem Hashtag, wir haben mitgemacht oder so. Und deswegen wurde er also jetzt angeklagt, dass das nach diesen neuen geschaffenen Paragraphen jetzt eine sogenannte Todesliste darstellen würde. Diese Liste von Aussagen von den Leuten. Was ja in sich schon lächerlich ist, weil jede Zitatliste dann eine Todesliste wäre. Ne? Also, Das haben wir auch Kritiker von dieser Gesetzesänderung ja von Anfang an du könntest gar vermutet. nicht mehr dokumentieren, was deine politischen Gegner sagen, weil jeder könnte sagen, ah, du hast dreimal irgendwie, keine Ahnung, Baerbock geschrieben, das ist eine Feindesliste. Ja, lächerliche Gesetze ziehen lächerliche Gerichtsverfahren nach Ja, sich. das ist ja dieses Schema, was dahinter ist. Die guten Linken, die ja nur Straftaten gegen Dinge und niemals gegen Menschen verüben, ne? Bei denen ist es ja egal, wenn die irgendwelche Listen erstellen, weil da passiert ja nichts. Aber hier, ne, der de Vries, irgend so ein Typ halt, der sich daran stört, was die Leute irgendwie gesagt haben, der macht natürlich stochastischen Terrorismus, ne? Weil da sind ja diese ganzen Dummen alle da, die sich verarschen lassen von sowas, reinsteigern und dann irgendwas machen. Wenn die Linken irgendwas von sich geben, da gibt es ja nie irgendwelche Dummen, die sich reinsteigern und dann irgendwas machen oder so. Das gibt es ja nie, ne? Irgendwie schwarze Leben zählen oder so. Und ja, hier in dem Artikel von der Follow News steht nämlich auch drin, dass dieser Vorwurf vom stochastischen Terrorismus auch von einem gewissen Helge Lind erhoben wurde. Demgegenüber. Aber der Herr de Vries ist jetzt freigesprochen worden, ist hier der Artikel. Also das Gericht hat es auch so gesehen, dass es keine Feindesliste ist. Und Grande Stefan sagte, Thread in die Media ist voll mit den Dingern. Und das sollte man, finde ich, auch nicht unerwähnt lassen, dass es diese Listen, wenn man sie Listen nennen will, sicherlich auf beiden Seiten gibt. Sonst könnte ja, Cancel ich mein, Culture von links überhaupt nicht existieren. Über uns gab es das ja auch schon. Und nicht nur bei Indie Media. Es gab ja schon mehrfach irgendwelche Postings irgendwo, wo die Leute meinten, hier und da rechter Podcast und wie nehmen wir den Leuten ihren Rückzugsraum und tralala. Also. Ja, aber was auch ganz gefährlich ist, ist der liberale deutsche Mob. Wer kennt ihn nicht? Ich wüsste es gar nicht, aber gut. Ja, okay. Natürlich gibt es keinen liberalen deutschen Mob, aber das ist hier halt dieses Ding, dass die Frau, jetzt hätte ich was gesagt, Strack-Zimmermann, aber so heißt sie nicht, sondern sie heißt Stark-Watzinger. Achso. Aber wir erkennen am Doppelnamen, dass eine FDP-Politikerin ja ist, ne? Das ist die Bildungsministerin, also die mit Elif wohnt in Kanada, die Dame. Und die hatte jetzt diese Woche prüfen lassen, ob man gewissen universitären Institutionen die Förderung entziehen kann, wenn sie irgendwelche Gaza-Solidaritätsbekündungen mit ja, krasseren Sachen irgendwie da abfahren. Das hat sie nur prüfen lassen von ihrem Ministerium. Und sie hat ja wohl auch zurückgemeldet gekriegt, nee, das funktioniert so nicht oder so. Also hat da auch ein Nein irgendwie zurückbekommen, wo dann viele Leute auch schon rumgefeiert haben, so als wäre das irgendwie eine Klatsche oder so. Ja. Aber ja, diese super tollen Leute, die immer meinen, wir müssen alles wegcanceln und wir müssen irgendwie unsere Moral hier irgendwie durchsetzen oder so. Aber wenn das natürlich dann so wieder ist, ne, das ist ja nicht deren Moral und deswegen ist es natürlich verkehrt, ne, wenn das so gemacht wird. Ja, dann gab es wohl noch irgendwie so ein die Villa 4 und das sind wohl auch irgendwelche jüdischen Leute und hier sagt irgendjemand viel Solidarität mit die Villa 4, die sich kritisch zum Verhalten des BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, geäußert hat, folge ein Shitstorm, bei dem ihr auf all people Antisemitismus vorgeworfen wird und Gender Studies abgewatscht werden. Also Gender Studies muss man schon allein das Prinzip, die fanden vollkommen egal, was sie irgendwie sonst noch machen, außer Politik, Quatsch hier, den Wissenschaftsbetrieb durchzupolitisieren. Natürlich von Leuten mit null Ahnung vom Wissenschaftsbetrieb, aber ne, Leute, die Gender Studies nicht abwatschen oder sich drüber ärgern, wenn es da irgendwelchen Pushback geben gibt. Ne, das sind die Leute, die sich Sorgen um den Wissenschaftsbetrieb machen und die Ahnung vom Wissenschaftsbetrieb haben, ja, ganz sicher. Und hier der Herr Zorn, das ist ja so ein Philosoph, der sagt, nun werden Juden vom liberalen deutschen Mob als Antisemiten markiert. Jede Polemik eskaliert unweigerlich ihrer Aufhebung entgegen. Studentinnen, Musliminnen, Wissenschaftlerinnen, Jüdinnen, Hashtag Antisemitismus. Ja, ganz genau. Das ist das Antisemitismus-Ding und nicht diese Sachen, die da die Unis machen, vollkommen durchdrehen, alles beschädigen irgendwie. Auch wieder von Revolution fabulieren. Das würde eigentlich schon reichen, selbst wenn es diese ganze Dimension mit Israel und so nicht geben würde, aus meiner Sicht. Das Antisemitieren. Oh, Gemma, geht. Oh. Ja, wir sind mal wieder bei unserem Lieblingsthema. 10 Jahre GEMA-Geld. Wer wirft seinen Schatten jeden Tag voraus? Hier in der Form von der Reaktion japanischer Spieler auf das neue Ubisoft Assassin's Creed Shadows, das ja groß angekündigt wurde. Jetzt kam nochmal irgendwie ein Trailer bei irgendeiner tollen Xbox-Show oder so. wie mir AAA-Games langsam nur noch auf den Sack gehen, aber das könnte ein eigener Stream sein. Ja, die japanischen Fans regen sich halt darüber auf, nachdem ein Narrative Director gesagt hat, das sei halt alles Fiktion, das Spiel. Und ich verstehe das auch ein bisschen, weil ich bin ja auch so jemand, der mit diesen Doppelstandards ganz schlecht umgehen kann. Und wenn ich auf der einen Seite gesagt kriege, wenn eine westliche Person ein Kimono anzieht, ist das kulturelle Aneignung. Wenn ich aber den Hintergrund der Geschichte eines Landes nehme, um ein Multimillionen-Dollar-Produkt zu erschaffen und mir dann sage, ja, aber die Leute, die in dem Land wohnen, sind mir nicht divers genug und deshalb einen schwarzen Mann da reinsetze und eine Frau Dinge tun lasse, die sie halt in dieser Gesellschaft nie getan hätte. Was ist das dann? Weil der Typ, der das Indianerkostüm hat, der anhat, der kriegt kein Geld dafür. Aber ihr Ubisoft-Nasen kriegt dafür, dass ihr das hier verunstaltet, dass ihr die reale Historie eines Landes nehmt, und da euren Scheiß drauf pfropft, damit macht ihr Hunderte von Millionen Dollar, wenn es gut läuft. Kann ich verstehen, dass die Japaner das nicht so gut finden. Und sie erzählen dann halt erst, wie die geschwärmt haben davon, dass sie in Japan waren, um das alles genau, so genau wie möglich und überhaupt und sowieso. Und dieser Yasuke, also die Hauptfigur, für die, die den ganzen, das ganze Drama noch nicht mitbekommen haben, Yasuke ist ein schwarzer Samurai, was zu einigem Geschrei geführt hat, weil halt viele Leute hier mal wieder den Einfluss von Diversity Consultants riechen. Darum hat sich eine große Diskussion entsponnen, weil diese Figur gab es wirklich. Der ist als Diener von portugiesischen Mönchen nach Japan gekommen und weil er sehr groß und sehr stark war, hat Nobunaga fand den interessant. Einer der Fürsten damals hat gesagt, den möchte ich gern haben und hat ihn dann praktisch zu sowas, also man streitet sich, ob er ein Samurai war, aber er durfte zumindest eine Waffe tragen. Andere sagen, er war praktisch nur der Waffenmeister, der dem anderen die Sachen hinterhergetragen sind, hat. Aber im Endeffekt ist er eine Fußnote in der japanischen Geschichte. Es gibt ein paar Zeilen darüber und mehr nicht. Und daraus machen sie halt diese Figur. Und es ist ganz toll, weil der Spieler ja dann mit ihm zusammen dieses Land entdecken kann. Also den Ansatz verstehe ich und trotzdem verstehe ich nicht, warum die Japaner es schlechter haben sollten als alle anderen Hauptfiguren in Assassin's Creed, die bisher immer auch die zur Kultur passende Menschen als Hauptfiguren etabliert haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Natürlich finden die Leute das alles ganz toll und die Japaner sagen halt, die alte Frau in diesem Thumbnail hat das Wort historisch sehr oft benutzt in dem Interview mit IGN. Und hat behauptet, es beruhe auf historischen Fakten. Und jetzt kommt sie um die Ecke und sagt, es sei Fantasy, sagt einer der japanischen Kritiker. Oder ein anderer sagt, ist das nicht Diskriminierung, dass wir japanischen Leute da praktisch gar nicht drin vorkommen in diesem Heldentum? So. Ein anderer sagt, Ubisoft ist ein Konzern, der sehr sensitiv ist, weil es um Diskriminierung schwarzer Leute geht, aber die beide Augen zumacht, wenn es um die Diskriminierung japanischer Menschen geht. Ja, dann regen sich die Japaner auch darüber auf, dass man aus Yasuke wohl einen homosexuellen Charakter oder zumindest homosexuell spielbaren Charakter gemacht hat. Kann man sehen, wie man will. Aber ich finde es auch nicht vernünftig, so eine moderne Sexualität jemandem anzukleben, über den ich wirklich nur eine Fußnote habe und nicht mal weiß, ob er Kinder hatte. Also man weiß wirklich nur, der hat ihn in den Dienst genommen, der fand ihn ganz nett und so, weil er so groß war und so stark und fertig. Ja? Das war's. Nicht irgendwie, he lived happily ever after with his Japanese wife oder irgendwas und hatte 5 Kinder. Weiß man nichts drüber. Das ist ein bisschen auch ein Merkmal unserer Zeit, ne? Dass immer wieder Filme und sowas gemacht werden, also Medien produziert, die auf angeblichen wahren Angeboten oder anderen Geschichten beruhen, die dann aber verfälscht werden. Ne? Disney hat ja auch so einiges produziert in der Richtung. Ja, fand ich eigentlich auch immer ein bisschen doof, aber jetzt ist das eben so ein bisschen so ein Merkmal unserer Zeit. Ne? Wird man das vielleicht später mal einordnen können, wenn man das findet, anhand solcher Daten, ne? Oder solcher Umstände. Ein anderer sagt, sie versuchen ihre eigenen Samurai herzustellen und sie in die japanische Geschichte einzufügen. Ein weiterer Japaner sagt, ich möchte nicht, dass Ubisoft irgendwas mit meinem Land zu tun hat in der Zukunft. Und einer resümiert, was wir historisch wissen, ist, ein schwarzer Mann namens Yasuke hat existiert. Das ist alles. So, also. Ja, also, und dann kommen noch einige Sachen über die Details japanischer Geschichte und so weiter und so fort. Also es ist im Endeffekt das Gleiche, was halt auch damals bei Kingdom Come Deliverance gelaufen ist, wo sie auch halt Schwarze in Böhmen haben wollten. Und ja, die Japaner finden das nicht gut aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil sie böse weiße Rassisten sind. White Supremacy und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Ein chinesisches Spiel, Wukong, das hat noch einen längeren Namen. Black Myth Wukong heißt das Ding. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine Neuinterpretation des uralten hier Reise nach Westen-Dings, hier mit dem Affengott und Pixie und all dem. Das ist eine alte, in Asien herumgeisternde Geschichte über drei Helden, die irgendwie losgehen, um irgendwelche heiligen Schriftrollen zu holen aus Indien, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein neues Spiel drüber, chinesischer Entwickler, und da gibt es jetzt Gerüchte, und zwar übersetze ich mir den Tweet mal schnell hier mit dem Übersetzer, weil sonst der ist ein bisschen länger so. Der Grund, warum das Team hinter Black Myth Wukong seit seinem ersten Promo-Video ständigen sexistischen Angriffen und Verleumdungen ausgesetzt ist, liegt darin, dass es sich konsequent geweigert hat, sich zur politischen Korrektheit anleiten zu lassen und die horrenden Millionen-Honorare für das Consulting abgelehnt hat, die Teams zur Beratung für politische Korrektheit verlangen. Tatsächlich sind solche Teams in Europa und Amerika recht verbreitet. Sie mischen sich in Werke wie Assassin's Creed, Dying Light und God of War ein, indem sie auf politisch korrekte weibliche Protagonisten drängen. Diese Änderungen sind das direkte Ergebnis der Einmischung und Anleitung solcher Consulting-Teams. Ach du Kacke, kosten auch noch Geld, viel Die Geld auch Spiele. noch. Das ist aber frech. Diese Teams weigern sich, also dieses Team weigert sich, mit diesen Gruppen zu kommunizieren, lehnen deren Einmischung ab. Vor allem weigern sie sich, die exorbitanten 7 Millionen Dollar an Beratungshonoraren zu zahlen. Dies ist der direkte Grund, warum sie angegriffen und verleumdet werden. Einige Rechtfertigungen basieren auf dem Mangel an Vielfalt oder Repräsentativität des Teams, was nicht den Standards der politischen Gerechtigkeit entspricht. Ein typisches Beispiel ist ein Be Artikel eines bedeutenden IGN-Autors, der Hogwarts Legacy kritisiert und sich aufgrund seines angeblichen Mangels an politischer Korrektheit weigert, es zu bewerten oder zu fördern. Das ist eine Übersetzung des chinesischen Tweets, den Sie hier in dem Artikel anführen. Ja, und genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir erinnern uns vielleicht noch an dieses Video von der Dame da von Sweet Baby Inc., wie sie gesagt hat, wisst ihr, wenn sie euch das Geld nicht geben wollen für unsere Beratung, dann geht ihr zum Marketing-Team und macht denen richtig Angst davor, was für ein Shitstorm auf sie zukommt, wenn sie uns nicht bezahlen. Und hier haben wir jemanden, also es könnte natürlich, es ist ein Gerücht, es könnte natürlich auch so gut passen, weil einfach hier jemand einen Hoax mit dem Playbook gemacht hat. Aber ja, ich bin so zynisch, ich glaube daran, dass die so rumlaufen und sagen, hier, schönes Spiel hast du da. Hier ist unser Angebot. Solltest du uns nicht buchen? Ne? Und da musste ich Ja, dran ist ja denken. Verbesserung im Prinzip, wenn sie das wirklich machen, ne? Ist ja aktiv Ja, Verbesserung. ich muss dran denken. Ich habe ja vorhin schon mal diese Doku über Zoe Quinn erwähnt. The Grifter Who Started Gamergate, was war's? Und da ist ein Ding drin, das wusste ich so noch gar nicht. Erinnert ihr euch noch an Candace Owens? Die wollte doch so eine Plattform schaffen, auf der Trolle Ja. praktisch gedoxt werden. Oh. Genau, die ist ja jetzt beim Daily Wire rausgeflogen, weil sie getwittert hat: Christ is King. Und die war, ich weiß nicht, ob es bei Rogan oder bei irgendwem war, sie im Interview, Rogan, ja. in dem Ausschnitt, und hat halt erzählt, dass Zoe Quinn sie angerufen hat und gesagt hat, hier und so, und das ist keine gute Idee und mach das nicht und so. Und vor allem, weißt du, wenn du das machst, dann kommen die ganzen Rechten und die werden dich doxen, die werden dich fertig machen, die werden alle möglichen schlimmen Sachen mit dir machen. Verstehst du? Du solltest das nicht machen, Candace. Das ist überhaupt nicht gut. Und dann hat die irgendwann das Gespräch beendet und eine Stunde später, sagt Candace Owens, ging's los. Von null Nachrichten auf ihrem Blog zu Drohungen, Angriffen, DDoS, keine Ahnung. Und dann vor allen Dingen auch noch auf die E-Mail-Adresse, die gar nicht öffentlich bekannt war, aber die Zoe kannte die halt, weil sie darüber halt angeschrieben wurde. Und die Typen hießen dann alle irgendwie Trump-Lover 9-11 oder so, um es noch richtig schön dumm aussehen zu lassen, als würde es von rechts kommen. Und genau das passiert ja auch vor unseren Augen. Und wieder mal, die Leute sagen immer, hört mit Gamergate auf, Gamergate ist nicht relevant, das ist 10 Jahre her. Nein, wir sehen es wieder. Wir sehen es da im Kleinen, wo eine Person eine andere versucht zu erpressen. Und wir sehen es hier in Groß, wo es um 7 Millionen Dollar geht, die Leute aus dem Studio rauspressen wollen, die ihr dann später bezahlt, wenn das Spiel rauskommt, damit das Spiel scheiße wird. Damit sie es dekonstruieren können und damit es der gleiche geschmacklose, beige Brei wird, den uns Hollywood und die AAA-Industrien momentan eigentlich am Stück servieren. Hallo, The Acolyte. The power of one, the power of many, the power of two, the power of 15% rating on Rotten Tomatoes. Gestern hat jemand gepostet, dass The Acolyte jetzt ein schlechteres Rating hat als das Star Wars Holiday Special. Was ich grandios finde, muss ich sagen. Dass das ist, alles wird The Acolyte sein, wenn wir das mit uns machen lassen. Und wenn es nicht Leute gibt, wie halt Wukong, die Leute, die Wukong machen, die sagen, nee, fickt euch. Wir zahlen euer Mafia-Geld nicht. Sucht euch andere Idioten. Ja, wobei das ja auch bei Acolyte ja nochmal eine andere Sache ist. Da sind es ja direkt die Macher selber, die den ganzen Krempel verzapfen. Die brauchen doch nicht mal wen Externes dafür. 7 Millionen Dollar. Und wenn man sich so überlegt, ne, noch als abschließenden Gedanken ist, habe ich vergessen vorhin zu der ganzen Geschichte zu Assassin's Creed. Du spielst einen schwarzen Mann und alle Leute, die du totschlägst, bis auf ein paar Portugiesen, sind Japaner. Also du steckst da einen Typen, der von woanders kommt, rein und die Leute sollen fröhlich ihre Landsleute mit dem Typ platt prügeln. Ja, das hatte ich übrigens auch nie gesehen. Da hatte jemand, ich wusste erst gar nicht, worum es da geht, das war mir erst bekannt, als ich das deine Einreichung jetzt gesehen habe. Es waren nämlich so zwei Bilder quasi, einmal dieses aus dem Spiel und dann stand da irgendwie basiert auf historischen Gegebenheiten und darunter war dann ein Bild von historischen Gegebenheiten und das war quasi in der jetzigen Zeit irgendwie so ein Black Lives Matter Typ, der irgendwie auf einen Asiaten einhaut. Ja, irgendwie hat auch jemand geschrieben, jetzt haben die Schwarzen endlich ein Spiel, wo sie irgendwie machen, was sie immer machen, Asiaten zu Hip-Hop-Musik zusammenzuschlagen. Also gab ein paar ziemlich edgy Takes dazu. Ja, das ist dieser Artikel, den du als Screenshot eingereicht hattest, Mars. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht, Entschuldigung. Das habe ich getan, diesen Artikel als Screenshot eingereicht, weil ich habe ihn in einem Tweet gefunden, den ich nicht archivieren konnte und du hast den gefunden. Ja, ich habe einfach mal die Überschrift gesucht und habe ihn gefunden. Ist ein super Artikel, ist glaube ich nicht von gestern oder so, sondern aus dem Mai, aber ist ein super interessanter Artikel, nämlich geht es hier darum, um mehrere Themen, die wir schon öfter besprochen haben. Einmal um diese Geschichte, diverse Teams sind immer erfolgreicher. Diese Behauptung habe ich gerade letztens in der Diskussion, in einer privaten Diskussion über The Acolyte gehört von jemandem. Und hätte ich diesen Artikel vorher gelesen, hätte ich laut gelacht und gesagt, nee, hast du mal den Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen? Weil hier geht es nämlich darum, dass... Das ist ja von McKinsey auch verbreitet worden, diese Geschichte. Warte mal, während McKinsey hat gesagt, 61% der besonders diversen Firmen haben überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielt, verglichen mit nur 41% der weniger diversen Firmen. Und das haben sich BWL-Professoren genommen und das Ganze überprüft. Und da kommen wir dann in ein Gebiet, was wir auch schon öfter hatten, nämlich diese Replikationskrise, dass ganz viele soziologische Studien und Papiere, die irgendwie publiziert werden und auf die sich solche Leute wie McKinsey dann berufen oder halt irgendwelche anderen Aktivisten oder Politiker, dass die halt zu einem horrenden Satz einfach durch andere Wissenschaftler nicht replizierbar sind. Und genauso ist es auch den Wissenschaftlern hier gegangen. Nach ihrer Berechnung erzielten 54% der sehr diversen und 51,2% der wenig diversen Unternehmen überdurchschnittliche Gewinne in ihrer Branche. Dieser minimale Unterschied ist statistisch nicht signifikant. Die berühmte McKinsey-Diversitätsthese muss damit als widerlegt gelten. Nun, ja, das ist eigentlich die ganze Botschaft des Artikels für mich. Freut mich, dass es den jetzt gibt und dass man das Leuten, die kritiklos so einen Unsinn nachplappern, dann auch mal sagen kann, nee, du, da gibt es neuere Studien zu. Ja, und jetzt der Trend mit den schon etwas älteren Artikeln hält an, aber den wollte ich euch nicht vorher enthalten, auch wenn er schon aus dem April ist. Young people are now identifying as gender season, meaning the gender change with time of year. I feel more masculine in the summer. Das ist eigentlich auch schon der ganze Witz. Also, Wahnsinn. du kannst ja mal ein Stück runterscrollen, da sind dann auch Bilder. Zum Beispiel die Seasonal Gender Flagge, die mich verdammt an die Stolzflagge von Schlomo erinnert. Ne? Schlomo hatte ja auch mal so eine Phase, wo er im Kleid rumgelaufen ist. Vielleicht hat er die Idee von hier. Suggested pronouns include summer, summer, summer self. Genau, hier auf der ersten Kachel, wenn der Chris mal runterscrollt, ist auch gleich, sind die related pronouns, nämlich summer, summer, summer self, Super. winter, winters, winter self, fall, falls, fall self, autumn, autumns, autumn self und ganz überraschend spring, springs, spring self, aber auch weather und weather self, sun, suns und sun self. Und Snow, Snows und Snow Self. Das ist das Snowflake. Das bedeutet aber nicht, dass die Jahreszeiten deine Gender-Identität vorgeben oder deine Gender-Ausdruck vorgeben. Aber es kann es beeinflussen, weil die lassen sich von nichts irgendwas vorgeben. Ja? Weder von der Biologie noch von den Jahreszeiten. Ne? Das sind nur. Was die Jahreszeit machen, sind nur Empfehlungen und Ich bin bloß nicht mein Sommer. ich gendere völlig autonom. I feel more masculine in the summertime. I wear more masculine clothing. I wear shorts. I normally have my hair up more. And I just feel more boy. Whereas in wintertime, for some reason, girl mode comes out. And I'm loving skirts and dresses and having my hair down. Users were quick. Also andere Leute haben schnell darauf hingewiesen, dass man das eigentlich Sommerkleider und Winterkleider nennt. Aber andere haben gesagt, das ist Nonsens. Jetzt ist mit Gender, das ist eigentlich so, aber ja, was rede ich, ne? In summer and spring, I'm more feminine and a little bit androgynous. And then fall, I'm pretty androgynous. And then winter is like androgynous or masculine. My femme Ja. side is coming out as soon as it's warm. Summer and spring, I'm more feminine and a little bit androgynous. Ja, und sie ordnen das dann noch in den größeren Kreis der Ökosexualität ein. Das ist, wenn man Beziehung zur Natur hat. Also Tree-Humping. Kann Okay, sich Tilly, das hier ist vorstellen. Report dafür. Daily Mail. Hat die sich das wohl nur ausgedacht? Ich könnte mir, aber das, also, könnte ich mir auch vorstellen. Ne, von wegen Daily Mail und so. Ja. Nicht so die ganz glaubwürdige Quelle. Aber ja, egal, lustig. Lustig, recht. Ich meine, das ist bei einer Quelle über Gender. Fluidität sowieso irgendwie egal, finde ich, ob die Quelle glaubwürdig ist oder nicht. Ja, genau. Wir beschweren uns ja darüber, dass das alles nur ausgedacht ist. Das ist sowieso. Fragt sich noch von wem. Aber wo ausgedacht? Das ist auch die gendergerechte Sprache. Und wie wir sehen, ist es nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen so, sondern. Scheinbar gibt es ja eine Autoball-EM, die bei ProSieben übertragen wurde, und da hatte jemand geschrieben: 5 Minuten haben wir diese Sendung geschaut, bis dieser dämliche Moderator diese Pausen- und Sternchensprache benutzt. Warum ist linke Politik in einer Unterhaltungssendung? Fragezeichen. Und dann geht es eigentlich noch weiter, das können wir jetzt aber leider nicht sehen. Und der Account von ProSieben kommentiert dazu: Was hat Sprache, die nicht ausgrenzt, mit linker Politik zu tun? Ja, das ist eine blöde Frage. Steht mal vor, wie Öxken doof, ne? Also, ja, schon das ganze Framing als nicht ausgrenzt, Sprache, die nicht ausgrenzt. Ja, wo kommt denn das her? Von Konservativen, oder wie? Das ist doch so ein Unterdrücker-Narrativ von Linken. Ja, genau. Wir sind seit Ewigkeiten unterdrückt oder so. Sonst gibt es ja diese Sprache gar nicht. Das ist ja gar nicht so entstanden, wenn wir nicht uns nicht unterdrücken würden gegenseitig. Das ist richtig. Ja, es hat mit linker Politik zu tun. Ja, ja. Ja, wie wird das mit linker Politik zu tun, dass in Cambridge jetzt alles verboten ist, weil es als flirtend interpretiert werden könnte? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber so haben sie jetzt dann neue Regeln erlassen. Völlig übertrieben in meinen Augen. Ja. Ich habe beim Irish Pub gearbeitet, da hieß es immer, wenn ein Pärchen sich geknutscht hat, hey, no sex in the pub. und hier, dann ist die ganze Uni betroffen. Also, ja, weh, du sagst was Falsches, weh, du guckst mal falsch oder so. Ich finde das so prüde und von vorgestern viktorianisch oder so. Ja, ist sicher nicht von Dauer, aber aktuell. Ab 1. Juli gelten diese Regeln. Ne? No sex in the campus oder so. Ausgerechnet da. Aber ich verstehe das nicht. Erst sexualisieren sie alles. Ja. Und jeder muss irgendwie seine Sexualität frei aus und dann aber nicht. Oder ist mir irgendwie unklar. Hm. Wo ist das? Ich war kurz für Biologen. Wo finden diese Regeln statt? Vielleicht ist nur Flirten nicht gut. Sex ist in Ordnung oder so. Die Frage war, wo? Cambridge Universität ist das, glaube ich. Cambridge, ja. Also schon ein woker Laden eigentlich. Ja. Die wissen aber schon, wie das früher funktioniert hat auf den Unis und so. Also, dass da durchaus irgendwie wichtige Weichen gestellt worden sind in Beziehungsdingen. So. Ja, und Flirten, meine Güte, Flirten ist im weitesten Sinne, wenn man nett miteinander umgeht, irgendwie, weiß ich nicht. Also... Ich meine, es wird dann zu schnell zu nett oder so, würde ich mal befürchten. Einfach, ne? Das geht dann zu schnell, dass man da einfach auffällt, wenn man freundlich ist oder so. Das finde ich natürlich bescheuert. Ja. Ja, ich dachte mir, ich weise mal darauf hin, dass bei Unbubble hier neue Pro- und Contra-Runden aufgetaucht sind. Nämlich hier nein, Mammon, nein, wir können nicht mehr. Alle ich will das auch, ja. Pro und Contra, Mammon. Abschaffen. Ja. Jetzt seien sie vorbei. Ja, aber Unbubble machen sie es noch. Wie gesagt, irgendwie. Ich habe es noch nicht gesehen. Also mehr echte Männer nicht. Und das mit der nächsten, mit der ich, Abtreibung war es auch noch nicht. Können wir ja mal einen Sonderstream was machen, aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich lohnt. Also die drehen sich im Kreis mit ihren Argumenten seit Ewigkeiten. Ja, also ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur irgendwo anders gehört, dass wohl bei diesem echte Männer-Ding der eine irgendwie Andrew Tate zur Sprache gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das derjenige ist, der hier abgebildet wird. Aber die andere ist auf jeden Fall so eine komische Feministin. Und ab dem Punkt Also es ging halt irgendwie um Andrew Tate und dass der halt irgendwo ein Vorbild ist und ab dem Punkt ging es dann nur noch um Andrew Tate und alle haben sich am Kopf gekratzt und so nach dem Motto, ja, das offenbart ja mal wieder, dass das alles mega toxisch und furchtbar ist, was da irgendwie ja in Sachen Männlichkeit irgendwie passiert und dass sich das alles verändern muss und dass das alles böse ist und so. Also es war wohl komplett Banane, wobei man ja immer nicht weiß, wie die ganze Sendung verlaufen ist, weil sie ja immer nur ihre 40 Minuten dahinter herauscutten. Und die unterhalten sich ja eigentlich noch viel länger da. Ja, muss man immer mal gucken. Gibt es da noch einen Was sagt langweiligen mir? Vorteil? Also spätestens als Autorität als einziges Vorbild für Männer heutzutage genannt wurde, war ich raus, schreibt ja ein Kommentator. Und da haben sie auch wohl drauf geantwortet hier vom ZDF. Oder? Ist doch hier irgendwie angezeigt, oder nicht? Ach, da gibt es 100 Antworten, 140 Antworten. Na gut, dann ist das irgendwo vergraben, dann kann ich das so schnell nicht finden. Aber ja. Ja, das ist natürlich doof, wenn die Diskussion dann in so eine Richtung abgleitet. Muss man das wieder zurück einfangen oder so. Ja, hier Und wollen hier sie war wohl zwar. die Frau Schröder auch mit dabei, ne? Die ehemalige Familienministerin. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da ist sie. Ja. Da war sie. Ja, Ja, ich jetzt finde das nicht mal wieder. uninteressant. Also Ach, ich finde die Runde Mensch, einfach nicht jetzt so ist sie schlecht, da. aber die Analysen sind ja auch ganz gut, eben, dass wie die das framen und so weiter. Das ist ja dann auch vielleicht nochmal für die Leute, die das immer aufarbeiten, entsprechend Materialhinweis. Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ja, hier heißt es bei der Tagesschau: Krise am Wohnungsmarkt. Hintergrund und Informationen. Der Erbpachtzins. Ich weiß nicht, wem das was sagt, aber das war wohl so, dass ja, Menschen mit geringem Einkommen Wohneigentum ermöglicht wird, dass dadurch, dass eben der Boden nur gemietet ist und das Haus noch auf ja, den Leuten dann gehört, nennt sich eben Erbpacht. Und ja, da heißt es, die Rechnung geht nicht mehr auf. Es werden einige Beispiele genannt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das eben nach einer Weile gehen die Kosten also auseinander. Ich habe schon von Leuten mitgekriegt, die ja Ältere, die dann mehrere Häuser und so weiter abgeben mussten, also eben insolvent dann dadurch waren, dass sie irgendwie die Steuern nicht mehr bezahlen konnten und so weiter. Bei Hausbesitzern wird eben auch gerne die Hand aufgehalten. Ja, und hier sind dann die Preise wohl auseinandergelaufen. Mit dem Erbpacht habe ich von einem anderen Kollegen mitgekriegt, wurde auch teilweise umgewandelt wieder in städtische oder öffentliche Flächen, um CO2-Ausgleiche zu schaffen und sowas. Also, was auch immer dann der genaue Hintergrund ist, das ist schon ein paar Tage her. Man Ja, pachtet das das. von der Stadt gehört das dann, ja. In diesem Fall ist es hier Frankfurt. Lohnt sich ja Und nicht. irgendwie ist dieser Zins jetzt irgendwie so weit gestiegen, dass es halt nicht mehr 80 Euro, sondern was war es, 800 Euro irgendwie sind. Also wenn das jetzt jemand neu abschließen würde, wohlgemerkt, die Person zahlt das halt nicht, aber das Problem ist, dass sie jetzt irgendwie ihr Haus verkaufen will und es lässt sich halt nicht zu einem vernünftigen Preis verkaufen, weil das halt viel zu teuer ist. Dadurch, dass die Leute, die das jetzt übernehmen würden, ja dann diesen 800 € Zins da zahlen müssten. Ja, das ist ja Und schon wie eine doppelte Miete dann. das Haus müssen sie auch noch hier abkaufen. Das kostet ja auch Geld. Und deswegen muss sie das jetzt quasi unter Wert verkaufen. Und dann am Ende heißt es dann noch, dass sie das irgendwie ja machen wollten, um Familien zu fördern. Aber dadurch, dass sie ja, um einen guten Preis für das Haus zu kriegen, sich jetzt eigentlich nur noch an irgendwelchen wohlhabenden Leuten da orientieren kann, die sich das halt leisten können, diesen hohen Preis zu bezahlen, fällt das halt auch flach. Also, es ist halt mal wieder so ein Ding, dass man irgendwas machen will, aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Und ja, sie sollen halt diesen Ja, Zins ich irgendwie diese anpassen, App-Geschichte. meinten die da irgendwie, das könnte man wohl, und dann frage ich mich auch schon, warum das nicht einfach dann gemacht wird. Also, wenn sie das dann nicht. Ja klar, ist natürlich viel weniger Geld, was ihr dann da, also nach Inflation oder so, das läuft ja immer irgendwie auf 99 Jahre, wie hier schon steht. 99 Jahren passiert natürlich viel, ne? Ja, das ist nicht unbedingt was, womit die Städte oder so Geld verdienen wollen. Das glaube ich auch. Und das ist mehr so, dass die Grundstücke, die da sind, bewirtschaftet werden einigermaßen. Ohne dass es Geld kostet, denke ich mal. Nur 800 sind ja auch schon für viele, genau. Ja, hatten wir ja schon mal darauf hingewiesen vorhin. Die Klimaprojekte, wo wir letzte Woche schon Artikel hatten, dass sie vielleicht irgendwie fake sind oder gewissermaßen eine Betrugsmasche dahinter stecken könnte. Die sind jetzt tatsächlich aufgefallen, dass eben, ja, dass eben praktisch nicht genug passiert. Also die Fahrradwege in Peru gehören, glaube ich, nicht dazu, aber so von der Art her könnte man das vielleicht vergleichen, weil es sind ja auch hauptsächlich irgendwelche Farbstreifen nur auf der Straße gemalt worden und dann waren das eben Auszeichnungen als Radwege. Das ist eben nicht so richtig, irgendwie was wirkt sozusagen. Und hier mit diesen Klimaprojekten war das wohl so ähnlich. Die haben eben viele Dinge gemacht, die sie nicht gemacht haben, die nur so aussahen, als hätten sie gemacht oder die nur so abgerechnet wurden, als wenn sie gemacht worden wären. Und das Ministerium gesteht das jetzt ein, gesteht Versagen ein. Ich warte darauf, dass jetzt irgendwie was kommt mit Rücktritt oder so, aber da kann ich wahrscheinlich lange warten. Kicher, you're serious? Ja, die Spiegel hat das, glaube ich, durch die letzte, die das genau gemacht hat, ne? Die noch zurückgetreten ist. Also Ja, was das gegen? ist da, also das ist eine massive Blamage für Deutschland. Wir haben 500 einfach Milliarden Euro oder sowas kostet der Quatsch. mit vollen Händen Geld rausgehauen und nicht kontrolliert, ob diese Sachen wirklich existieren. Aber gut, so schätzt sich die Ampel ein. Ne? Wir haben Geld draufgeworfen, das wird schon. Und die Chinesen denken sich halt, warum soll ich hier irgendwie was Ja, machen, wenn die doch eh nicht nachgucken? das Geld Kann ich das verteilen hat zu viel Geld. Arbeit gemacht. Ne? Wer soll das alles noch mal kontrollieren? Das ist ja nochmal doppelte Arbeit. Naja, Ja, gut, keine wenn ich Ahnung. 100 Millionen rausgebe, wenn ich jetzt sagen wir einen Topf von 150 Millionen habe, dann kann ich eine Million abziehen und sagen, okay, das lege ich zurück, damit geprüft wird, ob das auch vernünftig aus hier gemacht worden ist, weil so sichere ich mich doch selber ab gegen Betrug. Ja? Ich meine, wie Ja, blöd es ist sind ja so, dass im die? Ausland doch irgendwie viel Geld so abgezwackt wird für irgendwelche Oligarchen oder ne, so Landlords oder Ortsfürsten, wie auch immer man sie dann nennt, Stammeschefs oder so, die alle bestochen werden wollen. Ne? Da gibt bestimmt eine Menge Opfer drauf. Naja, aber Ja, aber das heißt ja nicht, das dass Geld jemand ist das ja nicht Projekt finanziert versichert, ist. sondern Ja. sie haben das Geld jemandem gegeben und der hat gesagt, ja, ich baue dafür was weiß ich, Wasserstoff-Evaporatoren. Und in Wirklichkeit hat er das Geld eingesteckt und hat da einen Hühnerstall hingestellt. Eines von den Projekten ist literarisch ein Hühnerstall. Ja. Da, wo Okay. das eigentlich sein soll. Das ist halt. Aber Hühner sind doch gesund, ne? Sagt er dann wahrscheinlich. Mammon, wenn du Bürgergeld beantragen willst als Arbeitsloser, dann musst du deine Kontoauszüge vorlegen, musst dich nackig machen. Ne? Haben sie Reedereien, haben sie Aktienanteile, allen möglichen Scheiß. Jo. Aber wenn ich 150 oder was weiß wie viel Millionen irgendwelchen Chinesen in die Hand drücke, dann frage ich nicht nach einer Quittung, beziehungsweise Fotos von der teuren Anlage, die ich finanziert habe. Vielleicht erwarte ich, zur Eröffnung eingeladen zu werden oder so. Das ist Irgendwas. Aber die haben einfach gesagt, hier habt ihr Geld und dann haben die nie wieder daran gedacht. Und das Ja, kann nicht sein. die haben sich aus, haben sie sich aber Zertifikate noch ausgestellt, dann praktisch gefälschte, also CO2-Zertifikate, die daraus resultierten, die haben sie sich dann schon rausgenommen. Ja, das ist natürlich auch dann einmal Betrug, richtig, ne? Stell dir vor, du bist bei irgendeinem kleinen Fußballverein der Typ, der für die Kasse zuständig ist. Und die Leute zahlen dir die Beiträge. Und statt irgendwie einen Sportplatz bauen zu lassen, erzählst du immer, ja, die bauen schon und so. Und Da musst du schnell genug weg sein. ja. Sonst Aber ist noch nichts. irgendwann kommt dann Ja. halt diese Kontrolle und dann wirst du als Schatzmeister nicht entlastet und dann klicken die Handschellen. Und das halt nicht zu tun, wenn das doch schon auf so kleiner Ebene passiert, wie in einem Verein oder so, wenn wir da schon Mechanismen dafür haben, das zu prüfen, was da gemacht wird, damit eben kein Schindluder getrieben wird. Aber wenn wir richtig viel Kohle raushauen, haben wir gar keine Sicherheitsmaßnahmen. Das ist auch nicht nötig. Wirtschaftsminister, Ja, vor allem arbeiten genug Leute da und für die Entwicklungszusammenarbeitsdingsbums-Minister. Kohle kann man das locker machen, auf jeden Fall. Also den Anteil finanziell sollte wohl auch noch drin sein, dass man es kontrollieren kann. Ja, aber es ist ja kontrolliert worden, sagen wir mal so, und es stellt sich raus, ups, da war ja doch nichts oder so. Ja. Ja, aber es sollen ja nicht die Presse sein, die das kontrolliert. Ja. Ich erwarte, dass da ein Mechanismus, jeder Dreck in unserer Gesellschaft wird zertifiziert und genormt und irgendwas, ja, genau, da hat man keinen Prozess oder was. Wie man sicherstellt, dass das fucking hart erarbeitete Geld der Menschen da draußen vor den Chinesen nicht für Nutten und Koks ausgegeben wird. Das ist doch, was ist denn Staatsversagen, wenn das kein Staatsversagen ist? Dass man sich hinstellen muss und sagen, du, da waren ein paar Milliarden, ich weiß nicht, wo die hingekommen sind. Ich habe ja, in irgendwas investiert, aber das war ein Scam. Diese ganzen Geschichten mit CO2 und weiß nicht, also, Lieferkettengesetz und so weiter, das soll ja auch mit Zertifikaten geregelt werden. Das ist auch Potenzial auf jeden Fall für eine Menge Beschiss. Ne? Wir bauen einfach nur noch neue Casinos an das alte Casino dran. Investmentbanking reicht nicht mehr. Hier CO2-Zertifikate, hier Lieferkettengesetz. Ja. Verdient doch da noch was dran mit. Werdet doch immer fetter. Hi, ja. Ja, wer schon fett ist, ist Bill Gates, ne? Deswegen baut er sich jetzt auch ein Atomkraftwerk mit so einem Natriumlösung statt Wasser, soweit ich weiß. Das wäre dann sicherer und so weiter. Er hat aber noch keine Baugenehmigung. Ist sich immer sicher, dass er das jetzt machen kann. Hat einen Spatenstich schon mal geleistet, angeblich, in Wyoming. Mal gucken, wie es dann wirklich die Welt revolutioniert. Ich drücke ihm mal die Daumen. Ja, hier hat einer was erfunden. Und zwar über das Wasser fliegende Container-Gefährte. Dass sie über das Wasser fliegen, ist natürlich Quatsch. Sondern die sind mit dieser Kufentechnologie ausgestattet. Alter, das gab es in den 80ern als Fast Ferry von Italien nach Griechenland, so, Tragflächenboot. Ja, genau, geben geht es schon lange. Es ist tatsächlich auch ein Energievorteil. Und wenn du da die Transport von solchen Containern drauf vornehmen kannst, ja, dann kann das insgesamt schon eine ganze Menge bringen, auch an Energie. Ne? Also energetisch ist es schon besser. Ich weiß nicht, ob da unbedingt einer drin sitzen muss, um das zu steuern. Angeblich nicht, und das irgendwie autonom machen oder so. Ja, das ist aber nichts für weite Strecken und mehr so, wie soll man sagen, vorm Hafen oder so. Und ob die dann entsprechend schnell genug werden oder ob die dann nicht vielleicht auch ziemlich viel Energie aufbringen müssen, um überhaupt schnell genug zu werden, um dann aus dem Wasser rauszukommen mit ihren Kufen, das ist auch noch nicht ganz sicher, natürlich vom Inhalt, vom Gewicht ab und so weiter. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der ist mit einem Gummiboot gefahren und den Motor da hat er aufgedreht, ist nach vorne, hat er sich nach vorne gesetzt und es hat nicht geholfen, er war zu dick. Ne? So, das Boot kam nicht aus dem Wasser und ist dann auch nicht schneller geworden, nur lauter. Vielleicht ist es dann hier auch manchmal so. Keine Ahnung, also das ist so eine Idee. Ich finde es ganz witzig, aber ob das wirklich zukunftsträchtig ist, weiß ich nicht genau und wie viel Energie dann im Endeffekt wirklich eingespart wird, wenn man doch keine langen Strecken damit machen kann. Immer wenn jemand mit so einer alten Nummer, alten Wein in neuen Schläuchen um die Ecke kommt, wünsche ich mir immer ein Thunderfoot-Video, damit es vorrechnet. Ja, sicher. Und es ist schwierig, was Neues zu erfinden. Es ist schon vieles erfunden. Wenn das so wahnsinnig effektiv, effizient wäre, warum hat das noch keiner irgendwie herausgefunden? Also bei diesen Fähren damals war es so, dass die teurer waren, weil die schneller waren, aber die haben natürlich auch entsprechende Motoren gehabt, um überhaupt aus dem Wasser rauszukommen mit Autos und Menschen an Bord. Ne? Ja. Also, color me skeptical. Aber damit trete ich nicht irgendeiner Verbindung bei oder Vereinigung. Ich wollte auch nicht dazu raten, da Geld reinzustecken oder so. Ja, apropos, ich wollte das eigentlich einreichen, aber habe ich schon mal vergessen. Sie haben jetzt Elon Musk seinen riesigen Bonus irgendwie. 56 Millionen Dollar. Milliarden waren das. Milliarden Dollar, sorry. Ja. 56 Millionen. Das verdient haben mit den Autos? Ja, lustigerweise ja irgendwie nicht. Also es ist ja mehr Geld, als sämtliche Angestellten irgendwie seit Beginn der Firma irgendwie verdient haben, kriegt er jetzt als Bonus oder was? Das habe ich aber schon mal gehört, dass das letztes oder vorletztes Jahr auch so gelaufen wäre. Mir fehlt der Glaube etwas. Ich weiß es nicht genau. Ja, sag bloß, der zieht ja noch so viel Geld raus, wie er kann, bevor das Ding untergeht. Und ja, das hätte man ja dann auch schon vor 2, 3 Jahren sagen können. Letztes Jahr weiß ich gar nicht genau, wann das war. Aber es gab auch, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar im Fernsehen, dass ich das irgendwo gesehen habe. Wer weiß. Das kann schon sein, dass er ist. Das ist, ja, er entschuldet nicht die Firma, so, sondern er zieht dann das ganze Eigenkapital dann wieder für sich raus. Ne? Also ein bisschen viel mehr, aber als er reingesteckt hat, glaube ich. Tja. Ja, aber so geht das. Das ist ja, willst du da raushauen, ne? Wahrscheinlich. Bin gespannt, was er als nächstes kauft. Ich fand den Vorschlag gut, dass er Deutschland kauft. Ja, wenn er sich das leisten kann. Er kann auch die palästinensischen Gebiete kaufen und dann dafür Ruhe so machen. Das würde ich nicht versuchen. ja, hier heißt es bei der Berliner Zeitung, die stellt die Frage, ob die EU den deutschen Autos, Elektroautos, den Stecker gezogen hat. Und zwar ist das ein Titel für die Story über die Zölle, die die EU und auch die USA wohl gegen Elektroautos einführen wollen, gegen chinesische Elektroautos, damit die eigenen Autos nicht so vergammeln nur, sondern die da auch noch einer kauft. Die deutschen Autobauer zum Beispiel müssen ja eben immer so große Autos machen, die so 50.000 Euro direkt kosten. Und da müssen ganz viele, ultra viele technische Schnickschnäckchen drin sein, was das Ganze auch verteuert. Ja, und da sind die dann nicht mehr Geld verdienen, wenn sie billigere Autos machen. Machen sie eben viele von und müssen sich ein bisschen protektionistisch gegen Konkurrenz absichern. Also, ja, ich meine, dass die Chinesen solche Sachen teilweise ein bisschen billiger können, erstmal wegen der Rohstoffe und aber auch wegen der vielen Menschen, ne, die viel Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Das ist schon nachvollziehbar. Aber ja, aber die machen da auch Kampf. Ne? Also das ist ja ganz klar. Also das wird ja, ich finde das auch so lustig, der VDA hier ja, gesagt, nee, Geld, die reinstecken, so, bitte ne, macht uns da unser Geschäft nicht kaputt, weil im Endeffekt, wenn denen das irgendwie was bringt, dann machen die da auch das Geschäft kaputt. Und das Geschäft besteht daraus, dass du ja sowieso auch so ein Joint Venture machen musst mit den Chinesen, wenn du da irgendwas verkaufen willst. Und lauter solche Sachen, das ist ja auch alles nicht koscher. Also, die Amis haben jetzt zum Beispiel mit ihrem Inflation Reduction Act 500 Milliarden rausgehauen. Und ja, so, es scheint so ein bisschen, als wenn die EU das auch machen müsste, um da irgendwie mitzuhalten oder so. Und das kann natürlich sein, dass die Chinesen sowas auch machen. Ja, genau. Weiß ich nicht genau, aber ich denke mal schon, dass sowas auch passiert. Ja, dass sie eben auch solche Sachen ungerechtfertigt oder ein bisschen übertrieben unterstützen, einfach protektionieren eben. Ja, was das kann sein. Also wir wissen das ja, in dieser ganzen Solarwirtschaft, in diesem Kram, da probieren sie halt alles zu unterbieten, bis zum geht nicht mehr. Also weit weg von allem Wirtschaftlichen. Da willst du es halt einfach dominieren. Irgendwann gibt es dann nur noch das. Und alles andere stirbt aus. Das ist, ja, ob das da nicht die Verlösung, das weiß ich nicht. Oder ob die nicht einfach irgendwie billiger produzieren. So, das ist nicht nur. Ich meine, viele Sachen von den Elektroautos produzieren die ja sowieso auch nur, weil es überall anders wegen Umweltbedingungen keiner machen würde. Dieses super tolle grüne Zeug. Ja, ja. Okay, das ist ein anderes Thema, aber ja auch wichtig dabei im Prinzip. Ja, die Tagesschau hat einen Faktenfinder mal wieder losgeschickt. Herr Sigelkopf hat herausgefunden, dass Windkraftanlagen keine Dürre verursachen. Nur ist das mal wieder so ein bisschen typisch neben der Spur, also was anderes widerlegt, als was eigentlich behauptet wird. Ich glaube, es wird eher behauptet, dass Windkraftanlagen zusätzliche Trockenheit verursachen, aber nicht Dürren verursachen. Ne? Also wenn eine Dürre da ist, dann wird das vielleicht durch den Windrad ein bisschen stärker oder schlimmer oder so, aber die verursachen das nicht. Das ist so richtig, was der Sigelkopf hier geschrieben hat, glaube ich. Also so wie er es sieht und was er da wieder gelegt hat, ja, richtig. Ne? Aber war halt einfach nicht die Analyse oder der Vorwurf sozusagen. Ja. Ist eigentlich mehr nicht wert, Worte drüber zu verlieren. Ich habe gerade noch diesen schönen Tweet gefunden. Genau, beim heute beginnenden islamischen Opferfest ist Teilen sehr wichtig. Anteil geben und können, gönnen sind auch Tugenden für jede Demokratie. Gönnt ihr. Und jetzt kommt's. Danke, liebe Muslim, Sternchen, Ische. Ja, die kann die Frauen doch nicht einfach Ischen nennen. Aber ehrlich, muslimische. Muslimische. Hey, muslimische. Wenn ich die Frau von meinem Dönermann so nenne, kriege ich aufs Maul. So was? Zu Recht. Ich möchte dazu noch den Tweet von Rebell stellen, die sagt, geopfert werden je nach Region Schafe, Ziegen, Rinder, Kamele und Wasserbüffel. Beim Schächten wird den Tieren bei vollem Bewusstsein, also ohne vorherige Betäubung, die Kehle durchgeschnitten, wobei die Tiere erhebliche Qualen erleiden. In Deutschland ist das Schächten von Tieren grundsätzlich verboten. Muslimische. Vielleicht hätten wir jetzt den Rüdiger bringen sollen, um nicht am Anfang, um noch was Humoriges zu haben. Möge Gott eure guten Taten annehmen. Al-Mubarak. Ist der nicht schon lange tot? Ja. Sagt er sich auch nicht groß mit dem Nachnamen. Vielleicht doch, ne? Muslimische. Ich glaube, da hatte die Katrin vielleicht was getrunken, ein bisschen. Ne? Was war das? 12.45 Uhr nachmittags, ja, doch. Was trinken wir im Alter? Klosterfrau Melissengeist? Frauengold? Ja, das war die Praktikantin wahrscheinlich. Das ist doch was. Die darf ja auch trinken. Sind ja keiner sonst im Büro. Um eins ist die Frau KGE immer zu Tisch. Weißt du? Kann die Praktikantin da die Sau rauslassen. Mutmaßlich. Musst du mir aber so unter den Praktikanten geben. Bei dem ich muss mal eine Fake News auch mal kennzeichnen, glaube ich. Ne? Ja, manchmal ist das schwer zu auseinanderzuhalten, ne? Ob eine wahnsinnig ist oder ob das nur eine wahnsinnige Verschwörungstheorie ist, die da spinnt. Oder ob die Verschwörung so groß ist, dass sie wie eine wahnsinnige Verschwörungstheorie aussieht. Das kannst du in wahnsinniger Geschwindigkeit gar nicht rausfinden. Habt ihr gehört, es soll eine Fortsetzung oder einen neuen Spaceballs geben? Fällt mir bei wahnsinniger Geschwindigkeit ein. Mit Rick Moranis im Rollstuhl oder was? Moranis hat sich schon lange Zeit aus dem Dings vollkommen zurückgezogen. Der macht keine Filme mehr. Also, ich meine, Mel Brooks ist 95, der wird nicht Regie führen und so. Und was eine Komödie. Ich meine, Stereotypen noch und nöcher waren eigentlich das Futter von Spaceballs. Ne? Mhm. Also darfst du heute alles nicht mehr machen. Ja, und dann hat es mich noch ja eigentlich, es wäre eigentlich eine Gelegenheit, weil eigentlich ist ja das jetzige Star Wars ist ja eigentlich eine Parodie. Und das wäre eigentlich jetzt die Gelegenheit, den Wurkenkrempel richtig schön fortzuführen. Ja, also die Zusammenfassung der dritten Folge von The Acolyte hat mich gebrochen. Das Paro hat mich gebrochen mit dieser Zusammenfassung. Also, Star Wars war lange Zeit echt ein wichtiger Teil meines kulturellen irgendwie Kosmos, aber das, diese ja. Travestie, dieses. Oh, ich werde darüber jetzt demnächst noch privat nochmal eine längere Diskussion führen müssen. Ich mir graut jetzt schon davor, weil ich kann. Also, das ist alles ich so dachte, dumm. Ich dachte, das ist gut, dass du es hinter dir gelassen hast. Und so. Es ist so. Man muss auch mal vorbeikommen an den Sachen. An solchen. Ja, nee, aber das ist wirklich so. Ich hab's auf Twitter mit. Das ist böse und dafür habe ich privat auch Ärger bekommen. Aber ich habe gesagt, das ist, für mich ist die Acolyte nichts anderes als die Taliban, die Buddhas von Bamiyan zerstört, weil es ist aus Hass und es ist aus Ideologie. Und es wird dort nie wieder so sein wie vorher. Und so ist das ich fühle mich wie Kenny und Stan und Kyle. Ich habe einfach nur zugeguckt, während sie Star Wars vergewaltigt haben. Und jetzt kriege ich PTSD davon. Ach du Scheiße, echt. Ja, bei Dr. Who ist es ja wohl so ähnlich. Ja, bei Dr. Who geht es auch in den Keller. Und da kommt noch mit dazu, was da noch richtig tragisch ist, dass das ja noch nicht mal nur externe Leute sind, die das kaputt machen. Sondern das sind ja sogar noch die Leute, die es bei der Wiederauflage eigentlich wieder groß gemacht haben. Chibnall. Die es jetzt richtig kaputt machen. Nee, Chibnall nicht, aber... Oh, nee. Doch, ja. Nee, Chibnall war ja der die Frau... Das war der davor. Der davor, ja. Wie heißt der jetzt? RTD. Ich fällt nicht mehr ein, wie es ausgeschrieben ist, aber das ist das Kürzel von seinem Namen. Und hier Stephen Moffat. Der hat das auch eine Zeit lang Moffat hat betreut. auch Der die hat jetzt Sachen auch gemacht. eine Episode geschrieben, die wohl ziemlich furchtbar war. Ich gucke das ja auch schon lange nicht mehr. Ja, und dann kam diese Woche noch was Neues über den Peter Jackson. Aus der Peter Jackson-Ecke kommt ja jetzt dieser Anime irgendwie über über Rohan, wo ich mich auch schon so Ich verhalten dachte, drauf gefragt. Gollum. Wollten nicht einen Gollum-Film machen? Ja, das ist der Film, aber es kommt jetzt, der ist schon eine ganze Zeit lang in Produktion. Es gab auch schon Bilder und so über einen wirklich in Japan gezeichneter Anime, halt über die Zeit von Helm Hammerhand. Also dem Typen, der Helms Klamm gebaut hat. Und dann habe ich die Woche die Schlagzeile dazu gelesen und ich weiß langsam wirklich nicht mehr, wie ich mit dieser Welt noch irgendwie kulturell interagieren will. Also die Schlagzeile war dann irgendwie, die Serie kümmert sich um ein verloren geglaubtes Volk von weiblichen Kämpferinnen, die von der Tochter von Helm Hammerhand angeführt werden. Und ich dachte mir, nee, fickt euch doch alle. Schiebt euch doch das, was ihr aus der Nerdkultur gemacht habt, einfach irgendwo hin. Also ich bin echt wirklich langsam so weit, dass ich nichts mehr damit zu tun haben will. Ich habe schon überlegt, alle meine Star Wars-Sachen einfach einem Kumpel zu schenken. Der steht auf den Kram und das wird sich auch nicht ändern. Mit dem habe ich aber keinen Beef deswegen. Und ihm das einfach zu geben und zu sagen, hier nimm. Ich will es einfach nicht mehr. Ich möchte nicht mehr daran erinnert werden. Das ist traumatisch für mich langsam. Weil es ist alles schön und gut. Man kann gerne irgendwie Filme über lesbische Weltraumhexen machen. Nur denk dir doch was Eigenes aus, Leslie. Denk dir doch ein eigenes Universum aus und geh nicht hin und piss und Würde halt scheiß auf niemanden, alles, was George Lucas gemacht es würde halt hat. absolut niemanden Spuren noch interessieren, so. das ist das Problem, ne? Deswegen machen sie es halt nicht. Es würde halt niemanden interessieren, wenn sie sich was Eigenes ausdenken würden. Ich meine, gut, so interessiert es auch schon fast niemanden mehr. Ja, der Kammerjäger sagt auch, Bilder zum Anime sehen eigentlich sehr vielversprechend aus. Ja, tun sie. Aber allein diese Information, dass es wieder darum geht, dass irgendeine Frau alle raushaut und Frauen kämpfen. Und es gibt im ganzen Herr der Ringe nicht eine und auch im restlichen Material nicht eine Zeile, die darauf hinweist, dass es Schildmeiden oder irgendeinen Unsinn da gab, die aktiv in die Kämpfe eingegriffen haben. Im Gegenteil, Eowyn muss sich als Mann sozusagen verkleiden, um überhaupt mit in den Kampf ziehen zu dürfen. Und sie machen daraus natürlich, es gab einen verlorenen Stamm, der Leute aus Rohan, ja, das waren nur Frauen und wahrscheinlich, ja, wird dann auch, werden sie auch irgendeinen Retcon wie bei Acolyte, dass die Macht jetzt irgendwie nur noch irgendein Werkzeug ist, das jeder benutzen kann, wenn er irgendwie will, werden sie da auch dann noch den Ring retconnen oder so. Also was Kultur angeht, bin ich gerade wirklich nach mehreren Wirkungstreffern am Boden und guck mal, ob ich wieder aufstehe. Das ist wirklich, moderne Kultur ist wirklich nur noch abartig. Ich meine, ich liebe alten, ich gucke halt alten Scheiß. Ja. Ich weiß, was ich kriege. Ich weiß um die Qualität der Sachen, die ich kriege. Ich kriege viel bessere Filme, viel lustigere Komödien, viel gruseligere Horrorfilme, wenn ich mir alten Kram angucke. Und da gibt es auch noch genug, das ich nicht kenne. Und vieles, das ich gerne nochmal gucke, bevor ich diesen Dreck gucke. Diesen absoluten Dreck, der momentan aus Hollywood kommt. Das ist halt viel Fake, ne? Fake Physik, Fake Figuren, Fake Charakter, ne? Fake Aussehen, Fake Diese Nummer Matrix, mit dem Feuer, alles. habt ihr das gesehen? Habt ihr Zusammenfassungen gesehen? Nee. Gibt zwei Ja, ich habe mehrere Zwillinge, gesehen, ja. die von der Macht irgendwie praktisch gezeugt worden sind, von zwei Lesbenhexen. Und die eine ist dann irgendwann sauer und sagt, du darfst nicht weggehen. Und die andere sagt, doch, ich will aber weggehen, um Jedi zu werden. Dann sagt die, dann bringe ich dich um. Und dann nimmt sie ein Buch von der anderen und zündet das an. Und dann hast du einen Schnitt nach innen, wo das Mädchen ist. Und im nächsten, also die Tante hat ein Buch angezündet. Und im nächsten Moment brennt der komplette steinerne Eingang dieses Gebäudes. Also der Stein brennt, das Eisen brennt. dir das Metall brennt und das breitet sich auch aus in dem ganzen Steinraum, als wäre es von Geisterhand. Und das ist halt nur ein Raum in einer riesigen Festung und diese gesamte Festung geht kaputt von dem Feuer. Was mit dem einen Buch innerhalb von Minuten ist am Ende das Ganze. Ich habe ja noch die fiese Vermutung, dass sie am Ende den Jedi praktisch den Genozid an den lesbischen Hexen in die Schuhe schieben werden. Ja, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, weil. Aber dann, wie gesagt. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass es kein Gut und Böse gibt im Star Wars-Universum, hat die eine ja irgendwie gemeint. Und die haben ja lauter so komischen Kram erzählt. Und also es deutet viel darauf hin, dass sie daraus hinterher so ein. Ja, die Jedi sind natürlich die wirklichen Bösen, wenn sie sich gegen die lesbischen Hexen, die Macht anders interpretieren und so. Und ich finde es ja schade, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, weil die haben ja irgendwie diesen, die sagen ja nicht die The Force, sondern die sagen ja irgendwie The Thread. The Thread. Ja, genau, man soll dran ziehen. Nein. Und es gibt ja hier von... Hold my finger. Nee, das meine ich noch nicht mal. Es gibt auch von Ed Wood, dem berühmten schlechten Regisseur. Ach, den Angora-Film meinst du, oder? Ja, ja, genau. Und da gibt es doch diese Szene mit Bela Lugosi, wo er so richtig laut irgendwie ruft, pull the string. Und das muss man eigentlich mal rein cutten. Alter Schwede. Ja, man merkt, welche Kritiker du dir angeschaut hast. Ja, ich habe mir den Drinker angeschaut und Disparu, glaube ich. So, mehr braucht man eigentlich ja nicht wirklich. Aber ein bisschen was passiert in der Geschichte sozusagen, ja? Ist nicht mehr Harrison Ford mit 100 Jahren Alter oder so und... Nee, das spielt ja lange vorher. Diese Geschichte spielt lange vorher. Ja, ist ein Prequel, damit wir den Leuten ja sagen, dass alles, was sie vorher gesehen haben, eigentlich nur geklaut ist von den lesbischen Hexen. Also die Macht, Hexen. Genau, die Macht Dallas. Haben eigentlich die lesbischen Hexen ja erfunden. So wie bei Dallas, wo einer weg wollte irgendwie vom Set. Und dann wird später alles als Schlaf verkauft oder so. Ja, das würde ich mir wünschen, dass sie das machen würden. Nämlich gut. Ja. Sie kommt vielleicht noch. Das habe ich vor Jahren schon gesagt. Das ist ja dieses Ding, wo er einfach unter der Dusche dann steht. Kenne ja sogar ich, obwohl ich davon nie was gesehen habe. Das ist ikonisch. Was, du hast nie Dallas gesehen? Das, wie da war ich noch zu jung. Gibt es da sicher auch im Streaming. Da will aber auch kein Mensch mehr sehen, ey. Weiß ich nicht, ob das so. Ja, komm mal. Also, Larry Hagman, was ich jedem empfehlen kann, ist diese Folge zu gucken. Ich weiß, ist es die letzte, wo er die Welt sieht, wie sie wäre, wenn er nicht existiert hätte. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal gesehen. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ganz zum Schluss habe ich das auch nicht mehr geguckt, aber mir wäre echt zu blöd daneben. Die habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Seine Lache ist halt immer noch ikonisch. Ja. Und ich habe seine Memoiren gelesen, die sind sehr lustig. Er ist ein absoluter Lebemann gewesen. Er hat zu nichts Nein gesagt. Er hat alles gemacht, bis er irgendwann halt die Wand getroffen hat. Und dann hat er sich halt irgendwie... Dann hat er sich reformiert, aber der hat alles mitgenommen, was du so, ne? Würdest du von ihm jetzt nicht so denken, aber der war richtig übel unterwegs. Also sehr unterhaltsam, die Autobiografie von Larry Hagman. Lest das bis nächste Woche. Wir diskutieren darüber. Genau, das wird ein Test geben. Noch eine sechste Stunde noch. Dogma, der Film ist super, sagt Loki 80815, das stimmt. Und wenn du jetzt Clerks noch nicht gesehen hast und Chasing Amy und Mallrats, dann kannst du noch drei gute Filme von Kevin Smith gucken, bevor es dann langsam schlechter wird. Aber die drei sind auch eine absolute Empfehlung. Clerks, Mallrats, Scanners, und Chasing Amy. Scanners, alter Kronberg-Film. Scanners. Der kommt heute Abend? Mhm. Der ist doch gerade jetzt oder so geschnitten, oder? Scanners war ziemlich übel, glaube ich. Kommt nach 11, also von daher habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Hm. So ja, Kronenberg ist immer eklig. Ja. Immer eklig. Pulli da, Evel. Ja, den Film habe ich einmal auf VHS gesehen mit 16 und seitdem nicht mehr. Ja, das wird bestimmt spannend. Und wenn ihr keinen Kronenberg guckt, lest ja bitte Miete pro Kopf und Knicklicht oder geht auf thatsafespace.net und falls es euch nicht zu viel Aufwand ist, abonniert doch das Mammon-Magazin. Und dann geht YouTube. Mein Wald. Das ist sehr gut. Das Leben des Brian lohnt sich auch immer wieder. Absolut. Ich habe letztens irgendwie eine kurze Doku drüber gesehen, dass diese Szene mit hier Schwanzus Longus, wie sie die gemacht haben und dass sie halt wirklich die Schauspieler, die Statisten benutzt haben halt und zum Lachen gebracht haben und so unter Druck gesetzt haben, bis sie fast geplatzt sind mit dem Unsinn, um das halt mitzunehmen auf den Film. Sehr cool. Auch dieser Humor wäre heute nicht mehr statthaft. Nee, auf keinen Fall mehr. Also würde niemand mehr finanzieren. Du könntest, ich meine, damals wollte es auch niemand finanzieren und nur ein gewisser George Harrison hat irgendwie sein Anwesen verpfändet, um den Film zu finanzieren. Oh, echt? Kommt mal wieder was auf Mammon Magazin, fragte ein Zuschauer. Es ist doch ja, sehr ich bin gut. Dabei. Ich habe eine Story im Ärmel. Ich schütte aus bald. Geht es um Geheimtreffen? Nee, ganz lange. Oder um Flugblätter? Nee, um Rente, glaube ich. Reintreffen, Flugblätter. So was mache ich nicht. Du bist kein investigativer Mammonist. Ja, so gibt es aber keinen Preis. Nicht geheim. Ja, Grüße gehen raus an Preis, fällt mir dabei. Jo, allerdings. Ich hoffe, du hörst uns zu, Junge. Komm bald wieder. Und Junge. Der Russe, das ist auch Zeit, OPEX, falls du uns hörst. Ne? Dich mal bringen zu. Falls jemand den OPEX irgendwie trifft, ja, sag mal, soll sich melden. Wir machen uns Sorgen. Wir haben so lange nichts mehr von ihm gehört. Haben sie den eingezogen vielleicht? Irgendwann müssen wir aufhören, das Safespace.net zu bewerben. Da sind wir vertraglich zu verpflichtet. Da muss er sich mindestens einmal im Jahr melden. Dann steigt aber unsere Erbpacht. Möge die Erbpacht mit euch sein. Ja.